ich habe Visionen. Oh, nö. Ich höre Visionen? Ich höre tote Menschen. Aber jetzt mal auf die Mini-Playback-Show, weil wir es gerade davon hatten. Was wäre denn euer Song? Fangen wir doch mit dir an, Dominik. Was wäre denn dein Song, wenn du heute in beliebigem Outfit auftreten könntest und würdest Playback machen? Also ich würde das Outfit nicht haben wollen, aber am liebsten singe ich In the Ghetto von Elvis Presley. Ja. Und in welchem Outfit? Janis Joplin. Also so Franzen oder? Also die, hatte Franzen? Auch so ein die hatte doch, glaube ich, auch mal so einen Franzen. Du, ich habe keine Ahnung, ich wollte einfach nur was Witziges sagen. Okay. Also okay. Ich habe wirklich keinerlei Bild von Janis Joplin vor Augen. Aber sozusagen, aber Mini-Playback-Show ist ja wirklich Playback, nicht selber singen. Aber trotzdem In the Ghetto? Das ist ein berechtigter Einwand. Ich glaube, dann würde ich eher Hero von Enrique Iglesias? Nein. Tina Turner? Nein, nicht Tina Turner. Wie heißt denn die Dauerwelle aus den 80ern? Ungefähr alle Menschen in den 80ern. Wie heißt sie denn? Meine Mutter? I need a hero. In dem Moment, wo ich es gesungen habe, ist mir eingefallen. Bonnie Tyler. Das ist echt krass. Bonnie Tyler. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie, stimmt, ich habe irgendwie an Tina Turner gedacht bei dem Song. Soll ich schon mal für den Time Sync We don't auf need another hero Dings drücken, oder? Ah, deswegen, alles We klar. We don't need another hero. Ja, aber drücken Sie doch mal. Okay, dann mache ich das doch. Aber von dir möchte ich auch eine Antwort. Was ist denn dein Move für Mini-Playback-Show? Oder Maxi-Playback-Show, wenn man es jetzt vielleicht so nennen. Also meine spontane Antwort wäre bei sowas hier immer Ding Dong, die Hexe ist tot. Ja. Gerne im Outfit von Klaus Kinski. Welchem Outfit von Klaus aber, Kinski? Aber wenn ich so die freie Wahl hätte, würde ich an der Nordseeküste im Outfit von Brad the Hitman Hart. Kann jemand den Einspieler bitte jetzt einspielen? Gott, das ist besser ja wirklich, also wird's einfach wirklich nimmer. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sind nach langer Zeit mal wieder beisammen. Der Jürgen. Ich habe in all der Zeit meinen Namen vergessen. Nein, Mann, der Dominik. Und der Philipp. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werde mal zu dir rübergehen. Nein, bleib bitte da sitzen, 1,5 Meter Abstand. Corona-konform. Ja, sehr gut, sehr gut. Wie geht's euch denn? Willst du eine ehrliche Antwort oder willst du die schöne Podcast-Antwort? Die amerikanische. So, mir geht's jetzt wieder gut. Das ist schön. Wie im Polnischen machen. Was war denn zwischendurch, wenn du das jetzt so betonst? Komm, jetzt sag einfach, dass du Philipp vermisst hast und mich. Ja, ich hab euch beide vermisst. Oh. Zwischendurch fand ich die ganze Welt zum Kotzen. Und nicht nur ich, sondern auch andere Teile der Familie. Und wir hatten ein sehr schönes Silvester. Und bei euch? Ich habe schon lange nicht mehr gebrochen, tatsächlich. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 3 Jahren oder so mal brechen musste. Es fühlt sich immer noch so an wie früher, kann ich dir sagen. Das ist einfach unschön. Ja. Das ist wirklich einfach nichts, was man haben möchte. Vor allem bin ich in einem Alter, wo man dann auch Muskelkater danach hat. Was? Ja. Das hatte ich aber ehrlich gesagt schon immer. Hier so, es ist so ein Strang hier so seitlich am Hals runter, ja? Okay. Ich finde, erst so der Brustkorb tut dann weh. Ja, nee, das geht dann wirklich hier so bis in den Brustkorb rein, aber das fängt hier oben irgendwo an. Ja. Für alle, für die jetzt das die erste Folge ist, hallo und herzlich willkommen. Ja. Willkommen beim Apotheken-Umschau. Ja, aber eigentlich ist die Story dahinter ist ja ganz schön. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass wir alle mit Magen-Darm über Silvester flach lagen. Also bei euch in der Familie. Grenzwertig. Wir drei, wie wir zusammensitzen. Aber wir haben kurz vorher Badesalz für uns entdeckt. Also ich kenne Badesalz schon länger, aber mein Nachwuchs noch nicht. Ich kenne die Story schon, das ist schlimm. Und meine Kinder haben ich glaube, der Sketch heißt irgendwie das Mönchshof-Kloster oder irgendwas mit dem Kloster, Kloster Mönchshof oder so. Und da gibt es eine Zeile, die da heißt, ich kotze jetzt ins Treppenhaus, das könnt ihr ruhig alle hören. Und das haben meine Kinder sehr gefeiert, bis es mein Sohn dann nachgemacht hat. An einem Tag in 2 unterschiedliche Treppenhäuser. Reife Leistung. So reich ist Jürgen. Genau. Und dann hat es uns der Reihe nach, war wirklich schön, der Reihe nach jeden einzeln, immer so anderthalb Tage jeden flachgelegt und so war mein Weihnachtsurlaub. Ja. Aber das ist ja nett von dem Virus, dass das quasi hintereinander dann. Ich wollte gerade sagen, da kann sich ja jeder um jeden kümmern. Es ist aber ein bisschen blöd, wenn du so weiter hinten in der Reihenfolge bist und du siehst es halt kommen. Ja. So. Ja, also das, mein, ist wirklich bitter. Das eine ins Treppenhaus kotzen ging nicht direkt ins Treppenhaus, sondern so durch meine Jacke durch quasi und da wusste ich, okay, es dauert jetzt irgendwie einen Tag, vielleicht zwei und dann ja, und jetzt bin ich derjenige. Stell dir vor, jetzt stell dir vor, das ist tödlich und du weißt, dass das jetzt hier gerade rumgeht. Dominik, wie geht's dir? Ich hatte weder Magen-Darm noch die Pest. Sehr insofern, gut. Was kann ich mich schon beschweren? Das nein, also es ist wirklich ein einziger Quell der Freude. Nein, ich habe tatsächlich jetzt wieder angefangen, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Sehr gut. Sehr und ich habe mir geschworen, dass ich nie zensiere, weil ich mir überlege, wer zuhört. Ja. Und das war ein perfekter, nein, ich sag's jetzt einfach, ja. Der Dankbarkeitstagebuch, wir haben tatsächlich gestern announced, dass wir zwei langjährige Mitarbeiter entlassen. Oh, oder das steht in deinem Dankbarkeitstagebuch. Wow. So, wow. Keine, nein, das ist tatsächlich so, die. Aber du kannst ja auch andersrum sehen, es war die bis sind, dahin nein, schön. Nein, ja, die sind natürlich nicht entlassen worden, sondern man hat sich geeinigt auf eine Vertragsauflösung und bla bla und sie haben beide überragende Arbeit geleistet. Und ich habe mich einfach so gefreut, dass ihr Lebenswerk und ihr Arbeitswerk dermaßen gewertschätzt wurde, nochmal für die ganze Firma, dass das tatsächlich in meinen Glückstagebuch reingeht. Dankbarkeitstagebuch. Ja, nein, keine Ahnung. Das ist doch, weißt du, wenn man einfach nur sich trennt, ohne dass man nur was Positives sagt, dann ist doch scheiße. Ja. Aber also kurz zu dieser Tagebuchsache finde ich total geil. Ich habe das irgendwann als Routine auch mit aufgenommen, sich das immer abends zu überlegen. Aber ich habe es noch nie aufgeschrieben. Das ist wirklich gut. Da merkt man auch mal, was für ein Typ Mensch man ist. Ja, aber ich glaube, das ist auch, also ich gebe dir schon recht, dass es so Typenarten gibt, aber ich glaube auch einfach, dass du wie viele Dinge so ein, klar hat man Talent für gewisse Dinge, aber der Rest ist halt einfach scheiß Arbeit und ich glaube, da musst du halt irgendwie dranbleiben, damit Dinge anders und besser werden können, das bei ganz richtig. Vielen Dingen im Leben. Und ich glaube, dass, also das ist ja hier, das Thema Achtsamkeit ist ja in aller Munde. Oh, wie schön, dass wir ja, über Achtsamkeit ja, reden. Ja, die Achtsamkeit. Auf mit Achtsamkeit. Da habe ich schon ganze Podcast-Episoden dazu gemacht. Naja, aber das ist das Erste, was du lernst, dass du hier ein Tagebuch führen sollst über all die Dinge, die du toll findest. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ihr beide kommt heute Abend in meinem Tagebuch vor. Oh. Das weißt du noch nicht. Der Philipps schöner senfgelber Pullover tatsächlich. Ja, bin im Dank. Höchsten Maße entzückt. Es ist lustig, haben schon so viele Leute gesagt, so, oh krass, ich kenne niemanden, der gelb steht, aber dir steht's. Eine Person dagegen hat gesagt, die hat mich in dem Moment nicht gesehen. Die hat gemeint es gibt ja Leute, die tragen alle möglichen Farben, aber Gelb schaut immer scheiße aus an Leuten. Oder, also, es war ungefähr wortgleich, dreht sich in dem Moment zu mir um und meint, oh. Und ich hatte diesen gelben Pulli an in dem Moment. Möchtest du, das habe ich vielleicht, ich glaube, diese Geschichte habe ich noch nie im Podcast geteilt, aber einer der peinlichsten Momente meines Lebens ist Familienfeier von meiner Familie und meine Schwester erzählt meinem Verwandten, der extra aus Rheinland-Pfalz angereist ist, über einen weiteren, also es ging um einen Cousin von meiner Schwester, der gerade seine Bäckerlehre begonnen hatte. Und dann sagt sie, ja, aber damit kannst du ja keine Familie ernähren, so. Oh. Gegenüber dem Pfälzer Verwandten und hatte völlig vergessen, dass er selber Bäcker ist. Ja. Es war so unvorstellbar peinlich. Und dann hat sie aber in dem Moment, also man hat auch gemerkt, dass jemand, der sehr stolz auf sein Handwerk ist und so, und war dann auch entsprechend echauffiert, dass hier diese Göre sich so äußert. Yeah. Und dann hat sie aber Gott sei Dank noch so eingefangen, dass sie gesagt hat, ja, das war bei dir ist ja was ganz anderes, du hast ja deinen Konditor noch gemacht. Damit hat sie sich noch rausgeritten und dann konnte noch beide Seiten konnten quasi ihr Gesicht wahren. Das ist aber das war echt ziemlicher Scheiß. Leck mich am Arsch. Das ist ein Scheiß-Diss bei einem Handwerk, wo es ums Essen geht, zu sagen, damit kannst du deine Familie nicht ernähren. Also das ist schon irgendwie schräg. Weil die alle glutenintolerant sind. Ja, wahrscheinlich. Sie doch, Sollen sie doch Kuchen essen. Ja, dann brauchst du Kuchen wieder. Sehr gut. Ich war mal mit einem guten Freund auf dem Golfplatz. Grüße gehen raus an Olli. Der hatte ein gelbes T-Shirt an. Und immer, wenn jemand mit einem wirklich knallgelben Oberteil irgendwo rumläuft, kommt mir dieses Bild wieder von Olli auf dem Golfplatz, der von Mücken nur so umschwärmt und angegriffen. Also der war wirklich, es war am Ende nicht mehr gelb, es war schwarz, weil es wirklich komplett die Viecher angezogen hat. Also so richtig, das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Na gut, ich meine, es ist gerade der 1. Februar 2022, von daher ist gerade mit Mücken nicht ganz so viel. Ist gar nicht so schlimm. Mit dem ganzen Smog, der hält auch gut die Viecher fern. Von wie war das Wort? Achtsamkeit zur Achterrasse. Ja, unserer fantastischen Community. Da war neulich das Thema Känguru. Ja, die Känguru-Chroniken, die langjährigen Hörerinnen und Hörer wissen, dass speziell mein Herz dafür schlägt, für die Hörbücher. Mhm. Und das ist auch immer wieder Thema in der Community. Und da habe ich jetzt geteased, dass ich eine Geschichte erzählen werde. Und zwar meine gute Freundin, die Antonia, hat ihr erstes Kind quasi antizipiert. Und hat nennt's Marc-Uwe? An einem Dienstag errechneten Termin. So. Okay. Und am Montag, Nachmittag, Abend schickt sie mir einen Screenshot vom Handy, so dass sie zum ersten Mal die Känguru-Chroniken hört. Oh. Und ich so, yeah, geil, voll gut und so. Sag Bescheid, wie du es fandest. Und ich habe natürlich, war klar, sie würde es schreiben, es ist fantastisch, weil wer findet die Känguru-Chroniken nicht gut? Auf jeden Fall. Gelesen? Muss man sagen, gelesen? Von Marco Wickling. Nein, ich meine sozusagen vorgelesen. Sind sie, finde ich richtig gut. Geschrieben, Ja, also über tatsächlich. Film, über Film sagen selbst viele Fans. Der Film ist eine absolute Katastrophe. Also bitte einfach nicht gucken. Auf jeden Fall schreibe ich ihr am nächsten Tag so ungefähr, hey, du hast mir gar nicht geschrieben. Wenn du mir nicht schreibst, dass du die Känguru-Chroniken geil fandest, gehe ich davon aus, dass das Kind gekommen ist. Ah, weil eine andere Erklärung kann es nicht geben, so ungefähr, warum du nicht schreibst, dass die Känguru-Chroniken da waren. Und du ahnst sicherlich, genau das war der Fall. Achso, ich habe gedacht, der Antwort ist, ich habe mein Kind jetzt umbenannt, jetzt heißt es Marc-Uwe. Nein, tatsächlich nicht. Da gibt es ja das asoziale Netzwerk und die dürfen sich ja jeder einen Titel geben. So, habt ihr mal drüber nachgedacht, wenn ihr quasi jeden beliebigen Titel euch geben könntet? Also Lord bei mir logischerweise, kind of obvious. Aber was wärt ihr gern? Wärt ihr gern der Zar? Wärt ihr gern der Abteilungsleiter, der Bürgermeister? Vice President of Global Activities? Es ist ja so ein semi-offenes Geheimnis, dass sich bei uns in der Firma jeder den Titel geben darf, den er möchte. Ach, Schmarrn. Ja, von daher habe ich eigentlich so, das ist jetzt ein bisschen peinlich vielleicht, weil es ist so ein blöder Anglizismus, aber ich bin mit meinem Titel zufrieden. Head of Stuff. Nein, ja, das würde passen. Nein, ich bin ein Corporate Storyteller. Oh, Udo ist so happy, wenn er das hört. Das ist echt schön. Gell, Udo, das gefällt dir, oder? Damit bin ich tatsächlich, das trifft's gut. Ja. Und du, Philipp, was würdest du haben wollen? Schwer zu sagen. Also entweder irgendwas mit Wissenschaft oder irgendwas mit Macht, die ich dann aber gar nicht ausübe. Oder ich bin nett. Head of Wissenschaft und Macht. Ja. Wissen macht. Wenn ihr keine besseren Themen habt, habe ich ein tolles Thema. Ich habe einen ganzen Arsch voll Themen, aber es hat sich noch nicht angeboten. Doch, ich habe ein Thema schon verpasst. Darf ich das noch schnell reinschieben? Selbstverständlich. Wir haben gerade über Pullover geredet und ich sehe hier in meinen Unterlagen, dass ich mir fest vorgenommen habe, ein schönes deutsches Wort für Pullover wieder aufleben zu lassen, das droht auszusterben. Und ich habe es jetzt verpennt, das in dem Moment zu machen. Ja. Ich muss es jetzt nachschieben. Habt ihr schon mal das Wort Überschwupper gehört? Ja. Das ist fantastisch. Ich lese Reddit, ich las es. Ja, Leute, bitte, benutzt das Wort Überschwupper. Ich habe das noch nie gehört und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich in meinen aktiven Wortschatz jetzt übergehen wird, aber ich werde es weiß Gott versuchen, okay? Schreib bitte heute Abend in dein Dankbarkeitstagebuch, danke für das Wort Überschwupper. Die einzige Frage wäre so ein bisschen, wer hat das veranstaltet, dass das irgendwie so gepusht wird? Beziehungsweise, wer hat das ursprünglich das mal darf, geschrieben? Das darf da nicht fragen, weil das sind dann immer diese komischen von diesem Deutschverein, man kann auch deutsche Sprache gut finden, ohne da eine Religion rauszumachen. Nee, ich meine sozusagen, wer waren die ursprünglichen Erfinder des Wortes? Ach so. Weil ist es irgendwie vielleicht so ein nein, wir wollen nicht dem Engländer einen Fußbreit auf deutsche Erde geben? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Überschwupper ein Nazi-Wort ist. Das passt nicht in mein Weltbild. Ja. Das sagt mir mein Sprachgefühl. Okay. Also Dominik, du willst was loswerden. Ich habe Post gekriegt. Für uns alle. Okay. Ja. Ich sehe eine Glückwunschkarte. A Kettler. Und ich werde eben jenes Kettler vorlesen. Mhm. Wichtig, dass ich es vorlese und oder du, Philipp. Okay. Weil hier außen auf dem Kuvert steht nämlich explizit drauf, ist es ein Ach. Yeah. In Klammern, bitte nicht von Jürgen vorlesen lassen, Hashtag Satzzeichenhemmungen. Oh. Also echt großartig. Also, diejenigen, die uns verfolgt haben, wissen, dass wir in einer Winterpause waren. Das erklärt auch, dass die Beschenkerin jetzt hier vielleicht so, ich dachte, nicht das ganz auf unsere Wumpi, da bald Weihnachten ist. Danke. Und als Dankeschön für viele amüsante Stunden gibt es hiermit auch von mir einmal ein kleines Paket. Je eins von drei gleichen Geschenken für jeden von euch, damit ihr die hoffentlich noch sehr zahlreich eintrudelnden Päckchen eurer Hörer jetzt auch stilvoll würdigen könnt. Es ist ein Kilo Hack, ganz frisch für euch. Ja, der Fuck. Kurz vor Weihnachten. Fuck. Oh, Weihnachtshack. Ja, hätte ich doch mal vorher reinschauen sollen. So. Zumindest den flüssigen Anteil dieser. Und damit es nicht zu unpersönlich bleibt, habe ich mich daran versucht, für jeden noch ein individuelles Stück zu finden. Wow. Oh. Jetzt bin ich neugieriger. Die für die Auswahl zur Verfügung stehenden Daten waren jetzt nicht sehr zahlreich, aber ihr könnt euch ja mal an einer Zuordnung versuchen und ich schaue, wie weit ich daneben gelegen habe. Auf viele weitere schöne Stunden mit eurem Projekt. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Liebe für euch, Mia. Oh Gott, Mia. Schön. Mia. Danke, Mia. So, vielen lieben Dank, Mia. Ich weiß allerdings noch nicht für was. Ja. Ich habe allein für die schönen Worte. So, ich übergebe das jetzt mal. Ja. Ich habe tatsächlich meines schon raus, weil mir das übergeben wurde. Ich bin mir auch sehr sicher, dass... Und es war wirklich sehr schön. Das heißt, die verbleibenden Dinge, also wir haben einmal hier etwas dreierlei, da kriegt jeder eins. Also ich sehe nur einen Deckel von etwas mit einer Flasche mit etwas Flüssigem. Und ich bin mir äußerst sicher, dass das für Jürgen sein wird. Da magst du recht. Oh mein haben. Gott, ich bin völlig daneben. Ich bin... obwohl ich... Du kannst ja mal gucken. Ich bin fasziniert. Jürgen, das Wort Mate gesehen. Ob das hier quasi was ist für dich. Ein und wenn Seesack, du dich da nicht angesprochen denn fühlst. Denn ich sehe eine Flasche namens Mate Pichu, ein 20% starke Mate-Ananas-Likör. Und so, ja, das irgendwie, das könnte meins sein. Ich bin mir nicht sicher, aber holy shit, das klingt lustig. Oh, nein, es gibt 8 Tassen. Das oh mein Gott, Gläser meine ich ja. Wieso Tassen? Also, geh kaputt mit unseren 3 Gesichtern drauf. Die Mia ist wirklich voll in gegangen und hat unter anderem uns hier Whisky-Gläser machen lassen. Absurd. Mit unseren Cutter-Files. Also, sehr, sehr geil. Oh, also nein, ich sehe etwas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das scheint nach mir vor. Ja, hier sind verschiedene Teemischungen und, Pfeffer. Ja, es ist Pfeffer. Ich weiß nicht, ob es sind verschiedene Pfeffersorten. Erzählt habe. Aber wenn das dieser Pfeffer ist, den ich denke, Elbstrand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht von dem schon mal erzählt habe. Wenn nicht, dann also empfehle ich den in einem tatsächlich. Ich weiß es. Ja. Und das Beutelchen ist tatsächlich für dich. Ja, ich habe es mir fast gedacht, irgendwie jetzt so. Das heißt, der Schnaps ist für mich. Na, das ist doch nicht schlecht. Elbstrand, geil Gewürze, mega. Aber ganz ehrlich, bei mir mit Alkohol schenken würde man sich schwer tun. Das wäre aber was, wo ich sagen würde, oh, das würde ich probieren wollen. Mate Ananas. Ja, das klingt auf jeden Fall intriguing. Ne? Ja, und ich meine, dass ich aus der Mate-Hauptstadt komme, das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Von daher, jetzt bin ich aber neugierig, Dominik, was war für dich dann drin? Ich habe tatsächlich unter anderem ein Buch bekommen. Das war auch sehr schön. Ach, du hast es gar nicht mitgebracht. Nein, ich habe es tatsächlich, das hätte ich auch nicht mal mitnehmen können, aber soweit habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich gebe auch gerne Fehler zu. Also, vielen herzlichen Dank. Hammer. Glaube, also, du musst uns glauben, krass, dass hier viele leuchtende Augen sind. Vielen herzlichen Dank. Und ich habe es ja vorhin, die 8 Community, die 8 Terrasse schon erwähnt. Also, wenn ihr uns auf irgendeine Art und Weise unterstützt habt, sei es monetär oder dass ihr uns was zukommen habt lassen etc. pp., dann seid ihr gerne herzlich willkommen auf unserem Discord-Server. Und wie ihr Kontakt aufnehmt, findet ihr in den einschlägigen Medien. Also auf die 8 Terrasse werden wir jetzt dann noch ein, zweimal zu sprechen kommen. Ich würde gerne aber noch, weil es jetzt thematisch passt, einmal sagen, holy shit, Leute, was war denn im Dezember auf unserem Konto los? Also wir kündigen an, dass wir in Winterpause gehen und die Leute werfen mit Geld nach uns. Also das habe ich, also das war so ein überdurchschnittlich, wie soll ich sagen, segensreicher Monat. Segensreich. Ich bin echt sprachlos. Also da waren Summen dabei, wo ich mir denke, so. Du, das war ein bisschen absurd, weil ich ja das den Kanal absurd. Mit dem, also du hast ja so einen Bot geschrieben, der immer nachguckt, auf welche Chartplatzierung 8 Grad rumdümpelt. Und weil der regelmäßig reinschreibt in den Kanal, gucke ich in den nicht rein, weil ich mir denke, ah ja, da ist irgendwie wieder nur der Bot. Also mal, und du hast irgendwann reingeschrieben. Protokoll, der schreibt einmal die Woche. Ja, ja, aber. Und ja, ich habe schon mehrfach gesagt, dass das keinen Mehrwert bringt und da niemand drauf genau, guckt. Genau, genau. Ich gucke da drauf. Ja. Ja. Egal. Egal. Der, also sozusagen, aber ich habe halt gedacht, naja, das ist halt wieder nur der Bot. Und irgendwann, weil ich halt nicht nur sehe, naja, ungelesenes Zeug, aber ja gut, wird der Bot sein. Und irgendwann klicke ich dann aber nach einiger Zeit drauf, also sprich erst dieses Jahr, und sehe, Jürgen schreibt so ein, Leute, uns hat jemand was geschickt, uns hat noch jemand was geschickt, uns hat noch jemand was geschickt. Und ich so, what the fuck is going on? Und habe das jetzt so komprimiert an einem Tag alles mitgekriegt und kann nur sagen, holy shit, vielen, vielen lieben Dank, Leute. Und weil wir das Ganze nicht verdienen. Ja, also ich meine, wir sind ja weit entfernt von dem Punkt, dass wir unsere Jobs kündigen können, um für diesen Podcast zu leben. Aber ich glaube, wenn wir wieder aufhören würden mit Podcast, dann könnte es funktionieren. Ja. Weil dann die Leute scheinbar geben es raus. Oder die hatten alle Angst, dass wir nicht wiederkommen, wenn sie uns nicht bezahlen. Andersrum, so krass ist jetzt auch nicht, dass wir unser ganzes Equipment, nein, das wir dafür angeschafft haben, was jetzt nicht bezahlt oder diese irgendwas. Diese Aufmerksamkeit, also, die da dahinter steckt, ist voll. Das, was mich so packt. Also das total, ist ja wirklich, total. Ich habe mir wirklich angewöhnt, auch Podcast-Projekte zu unterstützen, mal ein T-Shirt zu kaufen, mal irgendwo 50 Euro hinzuüberweisen, wenn ich was viel höre. Aber da waren Summen dabei, wo ich auf so eine Idee wäre ich noch nie gekommen. Ja. Ich wusste gar nicht, dass so hohe Beträge überweisbar sind. Dass das überhaupt geht. Ja. Da musst du es bestimmt persönlich auf die Bank. Ja. Verrückt. Also und vielen, dann so vielen Dank an alle und meldet euch unbedingt bei Lord Dominic. Ja. Der lädt euch auf die Achterrasse ein. Also genau. Das wäre mir eine Herzensangelegenheit, auch mit euch näher. Aber was ist uns denn noch eine Herzensangelegenheit, Jürgen? Ich habe doch schon gesagt, wir verdienen das Geld gar nicht und müssen damit ja irgendwas machen. Ach so. So schnell wollt ihr jetzt hier umschwenken. So schnell, wir reden schon wieder eine halbe Stunde. Ich wollte aber wir vorher, haben auch lange nicht gesehen, es gibt viele Themen. Ja, ja, ich wollte noch was anderes kurz ansprechen, weil das auch jetzt gerade in dieser Zeit war. Wir haben wohl in irgendeiner Podcast-Folge über die Zukunft geredet. Ja! Kann das mal einer zusammenfassen? Ich glaube, ich glaube, Dominik hat gesagt, ey, wenn das mal jemand im Jahr 2022 im Sommer hört oder irgend sowas, dann schreibt uns mal. Ganz leichtfertig hat er das gesagt. Ganz da muss uns aber irgendjemand hat er dann im Januar erst gesagt so. Aber ich weiß auch gar nicht, vielleicht war es auch irgendwann im Jahr 2025. Aber es war jedenfalls anscheinend das Jahr. Ich glaube, Philipp hat es, glaube ich, nochmal revidiert irgendwie und hat dann das auf. Also wer uns im Jahr 2022 schreibt, der kriegt irgendwie Blumen und ein Bild von Dominiks Arsch. Und nee, wann? Moment, das Bild vom Arsch, das war ja für die. Nein, das Bild vom Camping. Für den adressierten Rückumschlag. Ja, das Bild vom Camping. Das hat ja Josh und Josh hängt ja auch auf der Achterrasse. Ja, das war was anderes. Das war das Campinggesicht. Und ich konnte lange mit dem Begriff nichts anfangen, bis mir zufällig dieses Bild wieder in die Hände gefallen ist. Ich weiß nicht, ob Dominik es weitergeschickt hat. Nein. Aber wenn nicht, meldet euch bei mir. Ich weiß, um was es geht. Ja, ich habe mit dem Anwalt gedroht. Aber tatsächlich, das sollte man vielleicht nochmal für die. Wisst ihr noch, also die Uhrzeit quasi an Neujahr um 0.02 Uhr kam die Mail bei mir an. Ich kann dir ziemlich genau sagen, was ich da gemacht habe. Noch die Leute gedrückt? Nein, ach, gebrochen. 0.02 Uhr war ungefähr, da habe ich gerade überlegt, ob ich den ärztlichen Notdienst anrufe. Schön. Was ich dann um 0.30 Uhr gemacht habe. Okay, dann war mein Neujahr war schöner als deins, behaupte ich einfach mal. Ja. Ganz gemein. Aber das, also da dachte ich echt, ich spinne. So wirklich um 0 Uhr. Also da habe ich gedacht. Grad noch mal raus, aber ich finde es nicht. Da habe ich gedacht, cool. Ja, das war Jens. Nee, Jens war zu langsam. Miriam auch. Es war jemand mit dem Benutzernamen Gameboy. Erst haben tatsächlich am 1.1. haben dann einige da geschrieben. Da war ich baff. Ja, da war ich baff. Dann hat irgendeiner am 4.1. geschrieben, wie ich so, duh. Also bei dem einen, der sich den Wecker auf 0.01 Uhr stellt und das dann wirklich durchzieht. Ja. Respekt. Coole Sache. Ja. Aber als dann wirklich so nach und nach immer mehr damit um die Ecke kam, habe ich mir gedacht, Alter, was ist denn da los? wir haben Einfluss auf die Zukunft. Ja. Das ist, und das hatten wir schon vor 5 Jahren. Jetzt müssen wir mal überlegen, so ein Wahnsinn. Oh shit, was haben wir da alles verbrochen und was holt uns jetzt ein, was wir vor 5 Jahren gesät haben? Und was, wenn wir diese Macht für etwas Positives benutzen würden? Na. Sind wir Human oder was? Ach, jetzt versuche ich euch hier eine Brücke zu bauen, jetzt will keiner mehr. Es ist halt wirklich 0.02 Uhr. Ich habe es jetzt nochmal verifiziert hier auf dem Handy, also es war unglaublich. 0.02 Uhr. Was machen wir denn Gutes? Das ist eigentlich geil, wenn du jetzt von Tränen erstickt, ja, weil du so gerührt bist, ja, von deiner, ja, eigenen fantastischen Idee. Ich habe überlegt, wie ich das Thema jetzt anpacke, weil da ja noch mehr dran hängt. Also dann es fängt an mit, wir sitzen jetzt ziemlich genau seit 5 Jahren hier in dieser Runde regelmäßig zusammen, um Podcasts aufzunehmen. Seit 5 Jahren. Das ist schon ziemlich krass. Das ist mir neulich so klar geworden. Da habe ich gedacht, ey, 5 Jahre, ja, habe ich noch gar nichts durchgehalten, glaube ich. Wir sind auch schon mehrfach miteinander umgezogen. Ja, es ist auf mehreren Ebenen. Ja. Es ist eine wirklich lange Zeit. Und das wollte ich irgendwie, ich wollte was Besonderes. Ja, das, ich habe mir gewünscht, dass wir zu unserem 5. Jubiläum was Besonderes machen. Und dann habe ich gesehen, was am Dezember so in unsere Richtung geworfen wurde. Und ich habe mir gedacht, es ist ja eigentlich schön, unser Projekt finanziert sich soweit selber, als dass wir zumindest Hardware, Mikrofone, Server, das alles funktioniert, das alles ist bezahlt, das ist fantastisch, wir können das mit Spaß, ohne finanzielle Sorge machen und es bleibt sogar noch was übrig. Und was machen wir jetzt damit? Könnten wir das nicht dafür nutzen, auch wirklich was Gutes zu tun? Das war mein Einsinn. Und dann kam Dominik um die Ecke. Das ist jetzt die Überleitung, wo ich jetzt dann weitererzähle, ja, oder? Und dann hat der Dominik ganz eich rumgeheult, dass ihr so viel Minus auf dem Konto habt und ihr beide habt euch entschieden, dass ihr mir das ganze Geld einfach überweist. So war's. Kann ich die Narrative einfach so umschreiben? Ja, großartig. So nein. Viel Einfluss auf die Zukunft hast du dann auch wieder nicht, Dominik. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns drei für einen wohltätigen Zweck versteigern und die augenblickliche Reaktion von Philipp Weismann war, du willst doch nur wieder so ein Sexding draus machen. Wo ich mir echt so, what the actual fuck, wann habe ich jemals irgendwie ein Sexding aus irgendwas gemacht? Aber gut. Aber Philipp. Also du hast ein Kind, von daher würde ich sagen, du hast mindestens das eine. Ja, ja, aber nicht podcast-technisch. Ach so. Aber vielleicht magst du an dieser Stelle dann weiter, was du dir gedacht hast und wie wir jetzt uns gedacht haben, wie wir das Ganze angehen. Genau, also Fakten sind, man kann uns ersteigern. Und zwar jede von uns drei Nasen einzeln. Wer uns alle drei auf einmal ersteigert, der kriegt irgendwie, keine Ahnung, einen Bussi und außerdem fahren wir für die Person ein bisschen weiter, denn wir haben uns Folgendes überlegt. Man kann uns ersteigern. Das funktioniert einfach so, ihr schickt uns eine Mail mit eurem Gebot, also euer gegenwärtiges Höchstgebot und auf der Homepage bei uns steht dann immer einigermaßen aktuell, weil wir machen das zu Fuß, dann wer gerade das höchste Gebot für wen abgegeben hat. Was machen wir da? Also es wird sich natürlich anbieten, dass man Dinge tut, für die jeweils die Person so ein bisschen Bock hat oder vielleicht eine Expertise hat, sowas wie Bouldern gehen mit Jürgen, Karaoke singen mit Philipp und mit Dominik. Dominik grinst so. Ich bin echt gespannt, was du jetzt als Beispiel bringst bei mir. Ja? Achtsamkeitstagebuch. Ah, fantastisch, ja. Ich werde jetzt gerade Fliesen legen. Ja. Nein, bitte keine Fliesen legen. Also, natürlich, es muss irgendwie so ein bisschen passen. Ne? Also, wir können einerseits nicht ewig weit wegfahren, deswegen haben wir gesagt, so 100 Kilometer. Mach doch erstmal die Fakten. Jetzt, wir sind schon in den Details, aber ja, nochmal die harten Fakten. Du hast recht, genau. Aber warum machen wir denn das überhaupt? Man kann uns ersteigern. Das heißt, der Höchstbietende. Pro Person. Oder die Höchstbietende. Darf sich für eine jetzt nicht näher benannte Zeit für uns was einfallen lassen. Wir kommen auch gerne vorbei, wenn es in einem Radius um Nürnberg ist, den wir noch fahren können. Wir haben gesagt, 100 Kilometer wird man fahren, außer man ersteigert alle drei, dann wird man auch ein bisschen weiterfahren. Also wirklich deutschlandweit haben wir gesagt, ne? Irgendwie, wenn wir irgendwo unterkommen oder so. Worauf wollte ich denn jetzt gerade hinaus? Ich hatte gerade so eine geile Brücke im Kopf und jetzt ist es weg. Ja. Was passiert mit dem Get? Dass dabei rumkommt. Das weiß ich nicht. Dominik, was passiert denn mit dem Geld? Das ist das Geilste überhaupt, weil wir erzählen, dass wir voll viel Geld eingenommen haben und dann erzählen wir, und deswegen nehmen wir jetzt noch mehr Geld ein. Ja. Nein, also wir haben. Das kommt jetzt zusammen. Ein guter Freund von mir arbeitet jetzt bei einem wohltätigen Verein, der heißt auch Dominik. Und dieser. Verein. Der Verein heißt Aelius. Und die setzen sich ein für bessere, wenn nicht sogar gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche. Da müsst ihr euch, also diejenigen von euch mit Migrationshintergrund können ein Lied davon singen, dass es nicht ganz so einfach ist bisweilen. A, ist das Geld oftmals knapp, das hat jetzt mit Migrationshintergrund nicht unbedingt etwas zu tun, aber oftmals. Aber dass man sich zum Beispiel nicht leisten kann, ein bestimmtes Buch zu kaufen oder eine Hardware. Geht allgemein um sozial schwache Schulen. Genau. Oder dass man auch ganz simpel nicht mit in den Skiurlaub fahren kann oder in Ausflüge und dann auch isoliert wird. Mit der Schule. Mit der Schule, so. Oder dann zum Beispiel auch, weshalb ich der Migrationshintergrund wichtig ist, dass du halt nicht verankert bist in der Region oder in Nürnberg zum Beispiel, dass viel, viel schwieriger ist, einen Praktikumsplatz zu kriegen und so weiter und so fort. Und da es quasi um Wissens- und Bildungschancen für Jugendliche gibt, haben wir gedacht, das ist doch genau das Richtige hier. Wir verbreiten ja auch Wissen. Wir verbreiten, das ist ja unser. Wir verbreiten Bildung. Wir verbreiten Bildung und es erschien uns ein guter Kooperationspartner zu sein. Witzigerweise haben die auch 5-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Und dann war es einfach ein Match made in heaven. Und ich würde mal Folgendes machen. Ich würde mal das runterlesen, was wir uns an groben Daten gemacht haben. Sehr und dann gut. Wird tatsächlich auch klarer, wo die Limitationen sind und was wir denn dann genau vorhaben. Also, perfekt. Wie der Philipp schon sagte, wir verlosen jeden von uns einzeln. Versteigern. Der Leistungsumfang, in Anführungszeichen, ist individuell nach Absprache. Jeder von uns macht im Pitch einen Vorschlag, was er sich so vorstellen könnte. Ich würde es andersrum machen. Was wäre die Schmerzgrenze? Was würdest du gerade so nicht mehr machen vielleicht? Ich weiß es wirklich nicht, aber it depends. Also ich meine, seid uns nicht böse, aber wenn ihr wollt, dass wir ein Schwein mit euch schlachten, dann muss man halt gucken. Aber an sich sind wir für sehr viel Spaß dabei und es ist einfach eine individuelle Sache. So, der Radius der im Preis inkludierten Anreise ist 100 Kilometer um Nürnberg. Wir haben, wenn ihr es finanziert, kann man auch individuell drüber reden, aber tendenziell ist so 100 Kilometer. Oder man trifft sich vielleicht irgendwo. Im oder? Preis dabei. Genau. Also quasi ohne Aufpreis für euch kommen wir 100 Kilometer entgegen. Sollte jemand von euch finanziell so potent sein, dass er alle drei ersteigert, also quasi individuell das meiste bietet für jeden von uns, dann würden wir quasi gemeinsam deutschlandweit anreisen. Also so krass. Für diejenigen von euch, die halt quasi in der Firma sind, in der Schule oder dergleichen und sagen, hey, hier, ich habe 50.000 Euro über, dann einfach. Aber es ist so, dass es sind im Grunde drei einzelne Auktionen genau. Und man müsste dann quasi dafür jede einzelne gewinnen. Genau, und wenn wirklich jemand so massiv investiert und da so dahinter ist, dass er uns drei gleichzeitig, dann gehen wir auch deutschlandweit. So. Das Timing der Einlösung, wir haben vor, im Kalenderjahr 2022 das einzulösen, aber auch da einfach eine gemeinsame Einigung beider Seiten, weil der eine hat Familie, der andere hat Kind, der nächste ist. Ja, also ich meine, die größten Hinderungsfaktoren sind sicherlich die normalen Arbeitszeiten und Corona. Also genau. Ich meine, da muss man irgendwie einen Weg finden. Keine Ahnung, ich würde zum Beispiel einen Tag frei nehmen, wenn es nicht anders geht, so. Genau, aber wenn man zum Beispiel klettern will in der fränkischen Schweiz mit dem Herrn Kraus, dann ist natürlich irgendwie im Sommer sinniger als im Winter. So. Wäre ich zumindest dafür. Ich bin nicht so kälteaffin. Genau. Die Corona und sämtliche gesunde Menschenverstand-Regeln applyen. Also, Banküberfall ist raus. Wenn ihr krank seid. Oh, ich würde so gerne mit Hans Meiser mal telefonieren. Und oder nackt, dann bitte ladet uns nicht ein. Also ich habe jetzt eine Sauna, ich meine, das würde ich jetzt mal im individuellen okay, Fall bewerten. Also wer nackt bewerten. Sein möchte, darf auch, muss seinen Jürgen ersteigern. So, speaking of Jürgen, Deadline ist Jürgens Geburtstag am 31.03. 2022. Genau, also die Versteigerungen werden bis zu jedem Datum laufen. So, und darf ich noch den Clou bringen? Bist du fertig? Und was hat das jetzt mit dem Geld zu tun? Ja, der Clou ist. Aber das wäre hier der nächste Punkt. Ach so, ja. Schade. Aber ich würde sagen, der Clou ist nämlich, ja, weil wir jetzt nicht uns hier voll bereichern wollen und irgendwie, in dem Fall würden wir das Geld ja nur durchreichen, aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich zur Feier des Tages, weil wir so viel bekommen haben von euch, von da draußen, jetzt nicht nur finanziell, sondern vor allem auch emotional und sozial und auf so vielen Ebenen und wir würden da gerne viel zurückgeben. Wir werden alle Gebote nochmal matchen bis zu einer Grenze von 150 Euro pro Person. Also wir legen im für uns schlimmsten Fall nochmal 450 Euro an Spendengeld obendrauf. Ich würde sagen, das ist der beste Fall für uns tatsächlich. Ja. Sehr vorsichtig in deinen Formulierungen. Naja, also jetzt mein Buchhalter würde das jetzt quasi als schlimmsten Fall. Und wie gesagt, im Umkreis von 100 Kilometern pro Einzelperson ist das auch dabei. Also wir finanzieren auch die Anreise. Genau. Oder wenn du Leute natürlich für irgendwie lustig online irgendwas buchen, wenn du sagst, das ist natürlich auch möglich. Ich will, dass der Jürgen beim Geburtstag von der Oma auftaucht, als auf der Videoleinwand. ich meine, wenn ihr jetzt unbedingt wollt, dass ich mit euch in Malle irgendwie an Strand Ballermann rumhänge, dann könnt ihr das gerne organisieren. Dann bin ich mir da auch nicht so schade für. Aber wobei es da wirklich schönere Ziele gäbe. Aber genau. Und genau. Das ist ein typischer Fall von diejenigen, die Älteren unter uns wissen noch, wie es damals auf eBay war. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch der Fall ist. So, dass nicht ganz so peinlich wird, haben wir unsere Eltern informiert. Das heißt, so ein gewisser Bodensatz an Geboten wird auf also jeden Fall da sein. Also ich werde auch, wenn ich losfahre an jenem Tag, den Leuten sagen, wo ich hingehe. Ja? Also ne, nur falls ich dann irgendwo unterwegs verbleibe. Ja, die Leute wissen Bescheid. Das wäre so geil, wenn so... Dann machen wir zu zweit einen True-Crime-Podcast weiter, oder? Wie so einem Horrorfilm, dass so ein offensichtlich so eine Kopie von dir zurückkommt, die so keine Emotionen hat und ja. So, das wäre jetzt das noch wär nix, so witzig einfach. Noch kein Alleinstellungsmerkmal. Ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis es auffällt. Herr Jürgen hat Reaper richtig eingestellt. Irgendwas ist faul. Oh, ja, das ist ein harter Diss. Oh. Okay, ich meine, wir haben uns jetzt sehr in der Erklärung des Ganzen verquasselt. Ja. Jetzt noch ganz konkret, Dominik. Wie machen die Leute mit? Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Und auf eben jene, die der Jürgen ausfindig weiß und ich nicht mehr, solltet ihr bitte eine E-Mail schicken. Und zwar ist es die Adresse. Ich habe das hier hingeschrieben, das weiß ich doch nicht auswendig. bieten-auf@das-a.ch. Ja. Wir werden was muss in die Mail alles rein? Welche Punkte? Also unbedingt rein. Ich würde sagen, in den Betreff, weil das macht es für Dominik einfacher, das Ganze auszuwerten. Ich würde in den Betreff gerne lesen, auf wen ihr denn steigern möchtet. Und den Betrag. Also und wenn ihr wirklich dann vorhabt, mehrere Leute aus dem Triumvirat zu ersteigern, dann wäre es, glaube ich, ganz praktisch, einzelne E-Mails zu schicken. Also nicht irgendwie in einer Mail dann, ach, ich steige auf alle 200, weil das lässt sich dann sehr schwer auseinander dividieren. Also dann bitte einzelne Mails schreiben, in den Betreff den Namen der Person und das Gebot. Und wenn ihr möchtet, dass ihr irgendwie nur mit einem Alias oder so auf unsere, also wir werden Vornamen vielleicht auf die Webseite schreiben oder Vorname und ersten. Und auf Social. Und ersten. Twitter und Facebook. Genau, Vorname und ersten Buchstaben vom Nachnamen, keine vollen Namen. Aber wenn ihr das nicht möchtet, dann müsstet ihr in die Mail noch irgendwo einen entsprechenden Verweis schreiben, dass ihr gerne mit folgendem Alias angesprochen oder nach außen kommuniziert werden möchtet. Genau, weil dann können andere Leute nämlich sehen, was derzeit das Maximalgebot ist. Genau, wir haben jetzt kein irgendwie einfaches System gefunden, das irgendwie technisch komplett zu automatisieren oder so. Also, falls da draußen jemand eins kennt, bitte Kontakt aufnehmen. Ja, aber wir machen das einfach händisch, von daher kann es sein, dass auf der Webseite das mal ein paar Tage lang nicht aktualisiert wird, aber schon Gebote eingetroffen sind, dann bitte einfach ruhig bleiben. Das aktualisiert sich spätestens keine Panik. Am Ende der Woche. Also wir wollen es mindestens einmal wöchentlich, wir schauen, dass wir es öfter schaffen, aber das zu aktualisieren, sodass es auch dann... Genau, dass ihr genau wisst, worauf ihr bietet. Braucht's noch was? Also die Details, alles findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes. Wir werden auch eine Webseite oder eine Unterseite auf unserer Webseite dafür einrichten. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Die brauche ich jetzt nicht diktieren, glaube ich. Ich glaub, wir haben es jetzt echt schlecht erklärt, aber ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ich freue mich da jetzt wirklich drauf. Ich finde, ich habe ja lange mit mir, war ich mit mir unzufrieden, weil ich keine geile Idee hatte, wie wir jetzt nach dieser Winterpause dann auch noch in unseren Geburtstag in die Aufnahme starten sollen. Und als sich das abgezeichnet hat, dass wir hier diese Aktion machen, mit diesem coolen Verein, der ja wirklich, es passt ja wirklich gut. Ich erzähle jedem, dass wir zwar einen total affigen, lustigen, albernen Podcast machen, aber eigentlich ist unser Anspruch ja, dass wir Bildung zugänglicher machen. Ja, dass Geschichte war einfach langweilig, bevor es uns gab. Und wir haben, und wir haben so die Einstiegshürde für Geschichte etwas niedriger gelegt. Ja. So ein Mühe. Und das macht mich glücklich, der Gedanke. Das macht lässt mich nachts schlafen. Ja, das treibt mich an und das treibt mich auch nach 5 Jahren immer noch an. Aber die, jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, wenn die Gegenseite einfach beim ersten Versuch schon einen Vorschlag bringt, den man nicht widersprechen möchte. Weil der Jürgen ja bisweilen mit leichter Kritik sagt so ungefähr, ich habe einen Vorschlag gemacht und keiner hat widersprochen. Oh ja. Ja, wenn auch der erste Vorschlag schon so geil ist, dass man nicht mehr widersprechen muss. Da ist was dran. Dann, wie jetzt auch in dem Fall, wo es mal nicht der Herr Kraus war, das ist doch wirklich, das ist doch schön. Manchmal alleinen sich die Stars. Alleinen sich die Stars. Fantastisch. So, das Thema ist durch? Ja, aber das Thema Geburtstag noch nicht. Das Thema Geburtstag ist noch nicht durch. Ja, ich sag ja. Weil auf der Achterrasse waren auch ein paar Leute so wahnsinnig und haben eine regelrechte Liebeserklärung an uns produziert. Das war zwar jetzt nicht direkt auf den Geburtstag bezogen, aber das verkaufen wir jetzt einfach so, weil wer wir uns aufhalten. Natürlich. Also mit anderen Worten, es gibt da so ein paar Nasen, die haben angefangen. Also jetzt wird es ein bisschen weird, weil, also, aber in gut weird. Ich liebe sowas. Ich wollte gerade sagen, ist weird, das. Nein, weil was die gemacht haben, ist jetzt, die hören uns an. Also stellt euch einfach reden vor, das literarische Quartett, nur nicht mit sowas wie Büchern, sondern mit unserem Podcast. Genau. Und damit ihr euch das jetzt auch so direkt vorstellen könnt, haben wir hier eine kleine Kostprobe für euch. Dann greife ich nochmal meine Kostbarkeitenkiste. Was mir aufgefallen ist, es war vielleicht noch irgendwie in meinem alten Cache oder so, dass diese Folge noch irgendwie ein älteres Intro hatte. Denn wer jetzt die aktuellen Intros genauer hört, der erkennt einiges wieder aus dieser Folge. Und zwar sagt Dominik zum Beispiel recht am Anfang bei 1.13, meine ich, erklär doch mal, Jürgen. Und genau dieses erklär doch mal, Jürgen, das kommt jetzt immer in den Intros vor. Und Philipp hat genauso ein langes Wow bei 31.42 und auch das findet sich inzwischen in dem Intro wieder. Also kann man jetzt rekonstruieren und ich denke mal, das können die Jungs im Zweifel auch nochmal bestätigen, wann denn das Intro entstanden ist und ob es da noch zwei Versionen von gab oder nicht. Nein, gab nur eine. Ich weiß auch nicht. Was ansonsten bei der Folge extrem prominent ist, ist ja Philipps Egel-Anwalt. Ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was der Philipp, es wäre mal vielleicht tatsächlich spannend zu recherchieren, was der davor getrunken oder gegessen hat. denn er steigt da drauf ein und teilweise kann sich Jürgen auch nicht halten vor Lachen. Habt ihr zufällig nachgezählt, wie oft der Philipp diesen Egel-Anwalt mimt? Leider, also ich hab gezählt, ich bin auf 8 gekommen, da bin ich nur mitgezählt, wo er dann wirklich immer den Egel-Anwalt so explizit angesprochen hat, aber er hat ja ab und an noch diesen Slang oder so, wo er dann nur so andeutet. Das habe ich jetzt nicht mitgezählt, ich glaube, sonst wäre... Sonst wäre ich heute noch nicht fertig. Genau, weil ich habe nämlich auch die Stimmen rausgeschrieben, wo er dann in einer ähnlichen Stimme spricht und man eigentlich meinen könnte, dass er das ist. Also bei 12.28 beginnt es überhaupt mit dem Egel-Anwalt. Ja, und so weiter und so fort. Also es ist echt der Hammer. Also ja. Ich saß da und ich war wirklich so gerührt, ich konnte nichts mehr sagen. Ich konnte nicht brechen vor lauter Rührung. Ja, ich habe das Brechen unterbrochen vor lauter Rührung. Also ganz ehrlich, der Egel, ich habe nichts vor, also keinen Alkohol vorgetrunken. Ja, das kann ich bezeugen. Fast nie. Naturally high nennt man sowas. Ja. Also Sie haben das Format Nachklang genannt, was auch sehr schön ist. Und es ist eine Besprechung unserer Podcast-Folgen. Und Sie haben angefangen bei Folge 1, was merkwürdig ist, aber doch interessant. Interessante Wahl. Und es hat Folge 0. Und es hat mich extrem erheitert. Mhm. Und Sie haben das als Geschenk uns überlassen, was wir damit machen wollen. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich ein Community-Ding, das wir jetzt nicht hier dadurch verwässern wollen, dass wir es irgendwie als Bonus in diesen Podcast schummeln, sondern es hat einen besonderen Platz verdient. Und wir werden das, wenn diese Folge erscheint, wahrscheinlich so um den Zeitpunkt, auf unserer Achterrasse veröffentlichen und dass es da dann auch jeder hören kann. Also es ist noch ein Grund mehr, uns auf der Achterrasse zu besuchen, vor allem, wenn ihr schon mal irgendwie was Gutes für uns getan habt. Amen. Ja. Apropos, jetzt habe ich mich gerade blamiert mit dem Egel-Anwalt natürlich. Bin noch nicht fertig mit Geburtstag. Ja. Okay. Ah, okay, dann mach du weiter mit Geburtstag. Ach so, ne. Dann, nicht, dass du jetzt später zum Blamieren. Nicht, weiter. Dass du heimlich das Thema wechselst. Nee. Ich habe ein bisschen rumgefragt, was ich denn euch vielleicht zum Geburtstag Gutes tun könnte. Und da waren schöne Vorschläge von der Community dabei. Ach, deswegen hast du diesen Kanal aufgemacht, wo wir nicht rein sollen. Ich habe dann letzten Endes eigentlich nichts davon umgesetzt. Wow, danke. Super. Ein schöner Vorschlag war, Marianne und Michael dazu zu bewegen, Dominiks Vater die 5 Euro zurückzugeben. Mark. Wie geil wird die Aktion? Vor allem, wie schäbig das heute ist. Ich habe eine E-Mail ans Management geschrieben, aber ich habe leider keine Antwort bekommen. Ich habe ja damals auch Klaus und Klaus angeschrieben, ne? Ja, ich habe ihnen eine Mail geschrieben an den Künstlerkontakt halt, ans Management. und habe da sehr, sehr lang und breit erklärt, was das Problem ist und dass sie doch scheiße nochmal endlich das Geld rausrücken sollen. Aber es kam leider. Aber der Vorschlag war mega. Du bräuchtest jetzt so einen griffigen Hashtag, um das Ganze auf Twitter zu pushen. Da können wir gerne mal nochmal drüber reden, aber dann in die nächste Runde gehen und so, das noch Marianne weiter, must pay oder das noch weiter eskalieren. Ich könnte vielleicht auch mal eine Rechtsschutz mal hinzuschalten, die vielleicht beraten die da auch ein bisschen. M&M sind im Unrecht. Man hat da immer so einen Anruf im Jahr, glaube ich, beim Anwalt hat man da frei. Vielleicht lassen wir uns da mal beraten. Ah, ja. Es kam dann in dem Zug natürlich auch noch einige Glückwünsche. Also ich soll euch alles Gute ausrichten. Ich soll euch sagen, das Fünfjährige ist bei Ihnen die hölzerne Hochzeit. Mancherorts auch die Ochsenhochzeit oder Fleißhochzeit. Einer ist fleißig und zwei hören zu, aber das nur als Gagvorlage. Das hat mich dann aber, ein Vorschlag hat mich dann doch noch inspiriert und ich habe dann doch noch was besorgt. Okay, Jürgen fährt einen Einspieler ab. Hi Jürgen, danke dir, das Geld ist angekommen. Ich schicke dir natürlich gerne einen Podcast-Gruß rüber dafür. Wie heißt der Podcast nochmal? Alle wach oder krach, irgend sowas, ne? Also, Jungs, mega, macht weiter so. Super Podcast. Nein, im Ernst, also hier ist Daniel von Geschichten aus der Geschichte. Und ich gratuliere euch zu eurem Jubiläum. Also 5 Jahre ist ja eine lange Zeit und ich bin ja auch schon von Anfang an dabei bei euch, noch bevor die erste Episode veröffentlicht wurde. Und ich freue mich immer, wenn ich eine neue 8-Folge in meinem Podcatcher finde. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und wünsche euch alles Gute und stoß mit euch an auf die nächsten 5 Jahre. Oh. So, also ich bin jetzt hier nicht der Einzige, der mit den Tränen ringt. Das ist jetzt schon echt, boah. Weil ich mit dem auch einfach keinen Kontakt hatte seit diesem Tag, an diesem Tisch saßen. Doch, ich habe mit ihm, glaube ich, gar nicht wohlgefühlt, ihn nochmal anzusprechen. Ich habe mit ihm mal auf der Republika irgendwann gequatscht, ein paar Jahre später. Aber wir haben ja die Anekdote jetzt hier auch schon oft erzählt, ne? was er für einen Beitrag geleistet hat zum Start dieses Podcasts. Erzähl's doch nochmal. Komm, Junge, erzähl es noch ein letztes Mal. Nein, das möchte ich nicht. Möchtest du? Nein. Okay. Nein, vielen Dank, Daniel, für die Grüße. Also man kann, glaube ich, tatsächlich sagen, ohne Daniel von Geschichten aus der Geschichte, jetzt hätte ich fast den Namen falsch gesagt, von Geschichten aus der Geschichte gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich nicht. Von daher bin ich ihm zu sehr großem persönlichem Dank verpflichtet und freue mich mega, dass er sich die Zeit genommen hat, diesen Gruß aufzunehmen. Und vor allem, also ich meine mal ganz ehrlich, es ist halt trotzdem dasselbe Genre, in dem er unterwegs ist. Es ist auch ein Geschichtspodcast und dass er da nicht sagt zu einem, ach, was die da machen, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, sondern der Grüße da, das finde ich wahnsinnig schön. Ich habe es auch mehrfach, wahnsinnig schön, mehrfach erzählt und ich habe es ihm auch gesagt, wenn ich damals gewusst hätte, dass es den damals noch Zeitsprung-Podcast gibt und was die als Konzept haben, hätte ich den Podcast von uns, den hätte es nicht gegeben. Und dass er sagt, obwohl er merkt, ey, die haben das gleiche Konzept wie das, was wir gerade machen, dir und uns dann ja damit sagt so ein, jo, mach das, das ist eine gute Idee. Das ist ja einfach nur schön, dass man so teilen kann. Und auch wenn die sehr, sehr anders sind, und ich weiß, ich habe ja leider Hörverbot wegen dir auferlegt, ich mochte das immer sehr gerne, was sie gemacht haben. Also ja. Ich rede in der Vergangenheit, weil ich darf ja nicht mehr. Ich mag das auch immer noch sehr gerne. Ja, du darfst ja. Reib sie mal dran. Ja, also ich könnte ja wirklich überlegen, ich könnte die Folgen freigeben, so vielleicht. Oh, du könntest so ein Feed bauen, so ein. Ja, ich könnte einzelne Folgen vielleicht. Wenn du das gerne möchtest, würde ich das, das vielleicht sogar machen. Gerne. Fantastisch. Aber jetzt kommen wir doch noch aufs Blamieren. Jetzt passt die Überleitung zwar nicht mehr, aber sehr gerne. Gut. Ich habe mich mit dem Egelanwalt blamiert, weil ich diesen Gag zu Tode geritten habe damals. Aber Jürgen und ich haben was tot geritten, und zwar ein neues Podcast-Format. Oh, wow. Nein. Haben wir schon mal wieder einen Podcast zu Grabe getragen? Nein. Nein, aber ich habe mal einen Podcast gemacht, ein Nachruf auf nicht mehr existente Podcasts. Das stimmt. Aber ein Podcast, der nicht als eigener Podcast existiert, sondern als ein Projekt, der dann in verschiedenen Podcasts herumhüpft, ist das Podcast-Duell. Und wie der Name vielleicht sagt, könnte man meinen, man hätte 100 Leute gefragt. Und wer diesem Podcast hier folgt auf Social Media, hat ja vielleicht auch mitgekriegt, dass es da mal so einen Aufruf zwischendurch gab. Und deswegen, liebe Leute, wenn diese Folge hier draußen ist, dann gibt es auch im schönen Podcast Luft nach oben. Von Johannes und Stefan. Von Johannes und Stefan. Die erste Folge von einem Duell zwischen Luft nach oben und 8 zu hören. Ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber die anderen waren auf Krawall gebürstet und der Philipp und ich nicht. Möglich. Und am Anfang war das ein bisschen unangenehm und dann habe ich gedacht, nö, das ziehe ich jetzt durch. Und dann fand ich es irgendwie mega, die so ein bisschen auflaufen zu lassen. Aber genau, ich möchte nicht spoilern und es wird dann auch bei uns im Feed die Retourkutsche geben auf mehr als einer Ebene. Ja. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Ja. Und solltet ihr jetzt das irgendwie in irgendwie anderer Reihenfolge hören, weder spoilert Folge 1 die 2 noch die 2 die 1. Also ihr könnt die nahezu unabhängig voneinander anhören. Natürlich von der Dynamik her ist es schöner, erst die Folge 1 und dann die 2 zu hören. Ja, aber das macht... Aber die sind ja alle standalone. Ging ja auch andersrum. Und moderiert von der großartigen Becky. Das war auch wieder sehr schön, die zu hören. Ach ja. Sehr schön. Du warst noch woanders im Podcast. Helf mir auf die Sprünge, von was du redest. Beim Kongress. Ja, ich war wieder bei unseren Freunden von Entbehrliches. Nicht nur mit Videos, sondern auch vor Ort. Das war sehr, sehr schön. Grüße gehen raus. Aber der Kongress war doch gar nicht vor Ort. Ja, aber auch wenn der online war, haben wir gestreamt, aber zusammen aus Poschis Wohnung. Und das war sehr, sehr schön, in einem Raum zusammen zu sein. Ja, das kann es sein. Ja. Wieso heißt es Hasenbau, nicht Hacienda? Oh, der ist schön. Der ist schön. Und ich habe eine neue Folge Philipps Podcast-Pastete gemacht. Die wollte ich eigentlich auch vor Ort aufnehmen, aber dann kam da leider was dazwischen, sodass es eine Remote-Aufnahme wurde. Aber auch da gibt es ausnahmsweise nicht nur Audio, sondern wer das auch hören bzw. und sehen möchte, genauso wie die Entbehrliches-Folge, der kann auf YouTube und auf media.ccc.de sich das Ganze eingucken. Da sieht man mich auch mit Gesicht und allen Dingen. Total verrückt. Und es ist voll verrückt, weil im Jahr davor habe ich auch eine Sache moderiert und da habe ich einfach einen riesigen Vollbart und bin etwas breiter noch und in dem Jahr habe ich einen sehr kurzen Bart und bin weniger breit. Bist du kurz angebunden? Kurz angebunden. Aber kurz angebunden sind wir heute nicht. Wir haben jetzt fast eine Stunde über. Das macht nichts. Ich will jetzt auch noch ein, zwei kurze Podcasts hier droppen. Jetzt ist auch schon egal. Das stimmt, finde ich gut. Ich war nämlich auch sehr umtriebig. Wie ihr vielleicht wisst, kann ich so richtig Winterschlaf halten. Auch nicht. Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist schön. Weißt du? Ja. Was denn? Du hast vielleicht ein neues Projekt? Auch das. Also zum einen war ich einmal mit einem bestehenden Projekt, das auch gerade schläft, war ich bei den Audiodidakten eingeladen und habe ein bisschen über die Schmerzenssache geredet. Und wir haben festgestellt, dass wir da eigentlich schon Bock hätten, auch weiterzumachen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es eigentlich um ein schmerzhaftes Thema geht. aber wir, glaube ich, da kann sein, dass es da irgendwann mal was wieder gibt, aber da gibt es noch keinen Zeitplan. Da habe ich dich ja hinempfohlen. Genau. Oder beziehungsweise andersrum, ich habe... Danke dafür. Dich ihnen empfohlen, genau. So. Genau, ich habe auch, meine Empfehlung wurde auch dann direkt durchgezogen. Ich habe einen weiteren Podcast von unserem Nürnberger Podcast-Meetup dahin empfohlen. Da gibt es dann auch die Folge dazu. Also das kann man hören, wenn man von mir sonst noch was hören will. Ich habe tatsächlich einen neuen Podcast gestartet, zwar im Arbeitskontext, aber das ist trotzdem ein Projekt, wo ich sehr, sehr viel... wie soll ich sagen, sehr, sehr viel von mir und von meiner journalistischen Neugier und von meiner persönlichen Meinung. Und also ich hatte keine Grenzen. Ich durfte machen, was ich will. Ja, ähnlich wie dein Titel hast du auch dir komplett ausgesucht. Und deswegen habe ich mal was Neues probiert. Und das ist, ich finde es mega. Ich feiere das total. Gar nicht das Ergebnis an sich, aber der gar Prozess. So das aber dass du es gemacht hast. Der Prozess. Aber mich halt. Ja, nein, der Prozess macht so viel Spaß. Ich komme mit so vielen coolen Leuten ins Gespräch und das macht so einen Spaß. Und ich hoffe, man hört es auch. Also wenn ihr den Podcast mit dem besten Wortspiel im Titel hören wollt, dann hört euch an Schwarz-Code Gold, Deutschland Entwicklungsland, Fragezeichen. Es geht um Deutschland und Softwareentwicklung. Und kann man hören. Also in aller Bescheidenheit. Es ist wie alles von Franz Kafka, der Prozess hat Spaß gemacht. Der Prozess hat Spaß gemacht. Und dann will ich noch geschichtspodcast.de kurz droppen. Da hat mir... Wo ging es jetzt an den Start? Das geht heute tatsächlich, wo wir zusammensitzen und aufnehmen. Heute ist der Startschuss. Toll. Ich war sehr frustriert damit, wie Podcast-Discovery funktioniert, dass man irgendwie Podcasts nur über entweder irgendwelche komischen Chartlisten findet, wo keiner weiß, wie die Chartlisten zusammen zustande kommen, dass man Podcasts nur über irgendwie eine Suchfunktion in irgendwelchen Plattformen finden kann, wo das aber auch nicht so richtig funktioniert und dass vielleicht noch, es gibt noch handkuratierte Listen, aber so richtig ein geiles System für Podcasts entdecken gibt's nicht. Ganz ehrlich, die meisten guten Empfehlungen habe ich noch nirgends online gefunden, sondern immer so mundpropagandamäßig, weil die thematisch immer nie zusammenpassen, die genau. Empfehlungen. Und jetzt habe ich mir überlegt, man könnte das doch in unserem Genre zumindest, könnte man das doch ganz einfach über die Themen lösen. Ja, ich kenne ganz viele Leute, die Geschichtspodcasts machen mittlerweile und wir reden alle über den Zweiten Weltkrieg, wir reden alle über Adolf Hitler, wir reden alle über Graf Kosel. Und ähnliche Themen. Und es muss doch möglich sein, das irgendwie thematisch so aufzubereiten und so zu clustern, dass man das gut präsentieren kann, dass Leute wirklich auf einer Webseite ein bisschen durchscrollen, ein bisschen klicken und dann neues Zeug entdecken, das sie geil finden. Das war so mein Anspruch. Ich meine, ich habe das wahrscheinlich komplett in den Sand gesetzt, aber es ist halt eine Webseite dabei rausgekommen, auf der man rumklicken kann. Also unbedingt mal bei geschichtspodcast.de vorbeischauen. Auch danke an Jasmin und Ralf, die auch hier schon im Podcast zu hören waren. Die haben mich dabei unterstützt. Die haben das ein bisschen mitorganisiert. Die haben die Community zusammengetrommelt. Das sind jetzt 16 Podcasts irgendwie zusammengekommen, was irgendwie schon eine richtige Menge ist. Und es werden sicherlich noch ein paar mehr. Also wer sich für Geschichte und Podcasts interessiert, ist wahrscheinlich keiner dabei bei unseren Hörnern. Aber das ist geil. Kein einziger Aufruf. Aber so. Da kann man auf jeden Fall ein paar neue Projekte entdecken. Da habe ich auch noch Podcasts und Folgen entdeckt, von denen ich noch gar nichts gehört habe. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und einer dieser Podcasts, der hat uns eingeladen, bei einem Geschichtsquiz mitzumachen. Eigentlich waren es zwei Podcasts, organisiert von Ralf und von Tobi. Also Ralf von Déjà-vu Geschichte und Tobi von, es war nicht Tobi. Wer war denn der andere? Es war Elias. Genau, also wir wurden eingeladen, aufgefordert zu dem Geschichtsquiz, das Ralf schon mal organisiert hat. Diesmal hat er sich Unterstützung geholt, nochmal anzutreten. Und weil das letzte Mal für mich sehr, sehr peinlich war, habe ich gesagt, ich möchte meinen Platz lieber an jemanden abtreten, der mehr geschichtliche Kompetenz hat. Und es hat sich einer unserer Hörer gemeldet und hat unseren Spot eingenommen und ist für uns bei diesem Geschichtsquiz angetreten. Die goldene Schindel. Und das gibt es zu hören bei, zum Beispiel bei geschichtspodcast.de. Da findet ihr es auf jeden Fall. Genial. Geilo. Also, kann man sich auf jeden Fall anhören. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Podcast-Empfehlungen untergebracht, die ich unbedingt unterbringen wollte. Ja, war schön dieses Mal. Dann wünsche ich euch noch geil, oder? Wir haben eine Folge voll und haben noch gar nicht über Geschichte geredet. Ich wollte sagen, vor allem das Geile ist, was wir jetzt haben, ich glaube, die erste und die zweite Folge zusammen ist längenmäßig das, was wir jetzt haben. Nein, nicht ganz, aber so grob, ne? Ja. An dieser Stelle möchte ich wie immer auf unsere Kapitelmarken hinweisen. Danke. Also für alle, die sagen, was soll denn das? Irgendwie, ich will doch jetzt endlich die Geschichte hören. Ja, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Die Kapitelmarken. Jetzt könnt ihr zwei Sekunden. Das ist doch das Schöne. Könnt ihr zwei Sekunden zukünftig sparen. Ja, zukünftig. Und wenn ihr über Spotify hört, tja, selber schuld. Aber es gibt ja gerade ich finde nicht gerade zu einen Boykott gegen Spotify an, weil sie den Künstlern zu wenig zahlen? Das Problem ist doch, dass Joe Rogan hier Corona-Leugner stellt in seinem Podcast. Ja. Und jetzt hat er Altrocker gegen sich. Neil Young. Ach, das Neil Young-Ding habe ich mitgebracht. Ja, Neil Young hat gesagt, er geht, wenn nicht Joe Rogan geht. Ja. Und dann hat Spotify gesagt, ja, tschüss Neil Young. Ja. War schön. Ach, das war dann wirklich der Auslöser? Ja. Von diesem, okay. Ich habe nämlich bloß irgendwo anders gelesen, dass jemand schreibt, die zahlen Künstlern viel zu wenig, wir boykottieren die jetzt. Aber da war das vielleicht so ein Huckepack-Argument in dem Moment. Ich meine, das ist, glaube ich, eine länger gehende Diskussion schon. Das mit Neil Young war jetzt sehr, sehr kürzlich, sehr konkret. Ja. Scheinbar ist Neil Young jetzt nicht mehr bei Spotify zu finden. Finde ich ein gutes Statement. Die Frage ist, ob es wirklich die so trifft, wie er sich das vorstellt. Wahrscheinlich eher nicht. Du willst halt, dass irgendwie bedeutendere Namen danach ziehen. So, weil wenn die Foo Fighters dann nachziehen, das fällt halt. Alter, ich habe die Biografie von Dave Grohl gelesen und ich gebe ja zu, ich höre eigentlich keine Foo Fighters oder ich habe bin nie richtig warm geworden mit Foo Fighters, aber ich habe halt Nirvana gefeiert und ich habe Dave Grohl bei Tenacious D gefeiert und finde den eigentlich mega, auch wenn die Musik, ich meine, Them Crooked Vultures fand ich auch nicht so mega, aber ich finde den Typen mega. Der Typ ist so geil. Ich habe auch jetzt Biografie Film, den sie verschlungen. Machen, Horrorfilm. Also der ist einfach so ein sympathischer, the nicest guy in Rock'n'Roll, heißt er nicht umsonst. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr cooles Buch gewesen. Habe ich zu Weihnachten bekommen, hat mich sehr gefreut. Sehr viel Spaß gemacht. Aber hast du den Trailer gesehen zu dem Film, Nein. den sie machen? Die machen jetzt einen Horrorfilm quasi. Also man der Trailer verrät schon relativ viel. Die echten Foo Fighters mit dem echten Dave Grohl gehen und nehmen eine neue Platte auf und wollen quasi sich inspirieren lassen von, also wahrscheinlich ist der Ort verflucht oder was, wo sie halt sind. Und dann wird da so ein Zombie-Film draus. Also ist nicht ganz sicher, was da genau passiert, aber es ist auf jeden Fall eine Horror-Komödie mit den echten Foo Fighters. Ja, wenn du halt musikalisch alles erreicht hast, so was willst du dann noch machen? Ne? Ja. Der hat den Präsident getroffen, der hat Stadien gefüllt, der hat irgendwie alles, der hat... Ja, bei uns war er halt noch nicht. Bei uns war er noch nicht, das stimmt. Dave, da müssen wir mal drüber reden. Aber das vielleicht auch, habe ich in seinem Buch gelesen, der hat mal eine Zeit lang in einem Haus gewohnt, wo er der Überzeugung war, dass es darin spukt. Vielleicht ist da die Geschichte entstanden. Vielleicht. Sollen wir wirklich jetzt noch? Ich weiß nicht, ob ich noch weiß, wie es geht. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist heute eben ein bisschen, ich habe extra heute nicht ganz so viel reingepackt, weil ich schon wusste, wie das nach so langer Zeit sein wird. Deswegen gibt es heute mal wieder ein bisschen so eine themenorientierte Sendung. Wuhu! Aber ich hab die mag ich. Ich habe einen großen Stapel mit coolen Biografien auch schon wieder. Danke auch die Leute, die mir Bücher zugeschickt haben. Harald hat mir ein Buch geschickt. Ich finde es geil, dass du Sendung sagst. Das in altdeutscher Schrift geschrieben ist. Ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich durchziehe, aber das Thema ist geil. Also ich hadere noch etwas. Vielleicht kann ich dir zuschicken, Harald, und du schreibst es mir einmal ab. Das wäre vielleicht dann ganz gut. Oder liest du die Audioversion ein? Auch gut. Naja. Aber dann müsste es so konsequent sein, dass die das S, das mal aussieht wie ein F, auch als F ausspricht. Ich will euch trotzdem die Geschichte von jemandem erzählen. Und das ist ein Mann mit dem Namen Tarare. Kein Vorname oder kein Nachname, das weiß ich nicht so genau. Tarare. Oh. Und dieser Tarare wird 1772 in Lyon geboren. Und wie immer in solchen Zeiten, beim Namen merkt das schon, das ist mit den genauen Details, ist es immer ein bisschen schwierig, ja, wenn es etwas länger zurück ist. Aus der frühen Zeit seines Lebens wissen wir nicht viel. Was aber überliefert ist, er hat als Kind dauernd Hunger. Willkommen in meinem Leben. Also wirklich immer. Und nicht nur so, Maman, ich habe ein leichtes Hungergefühl, sondern so Hunger. So okay. Obelix-Style. Obelix-Style. Es geht sogar so weit, dass man sich erzählt, ich meine, es klingt eigentlich zu krass, als dass ich es wahrhaben will, aber es mehrere Quellen. Es hat dreimal am Tag was ist? Mehrere Quellen 1770. Haben es bestätigt, dass seine Eltern ihn rausgeworfen haben im jugendlichen Alter, weil sie ihn nicht mehr ernähren konnten. Okay. Das gut, weißt du ja nicht, welchen Stand die Eltern hatten und wie viel Geld und wie viel Nahrung. Wie selbst diejenigen, die nicht viel mit Fußball im Hut haben, wissen, war ja der Gewinn des Fußball-Weltmeisterschaft 1954 wichtig für Deutschland quasi, um nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Selbstvertrauen zu fassen. Und Sepp Herberger war ja der Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Ist ja ganz bekannt so hier aus dem Hintergrund, müsst ihr ranschießen. Das Biografie habe ich auch so. Irgendwo auf einem Stapel liegen. Auf jeden Fall ist die, was vielen nicht bewusst ist, und ich rufe es euch ins Gedächtnis. Dass der auch viel Hunger hatte? Nein, tatsächlich, dass die Fußball-Bundesliga, wie wir sie kennen, erst in den 60er Jahren quasi gegründet 1963, wurde. Das weiß jeder, der Bundesliga-Manager Professional gespielt hat. Nein, ich nämlich nicht. Volle 9 Jahre, also nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Das heißt, es waren alles Amateure damals, so die da gespielt haben. So, jetzt hat der Sepp Herberger, hat dann quasi diese Ausuferung und diese Kommerzialisierung des Fußballs kritisiert. Und hat unter anderem die Aussage getätigt, so ungefähr, womit diese Unsummen an Gehältern, die gezahlt wurden damals, denn zu rechtfertigen wären drin, weil man könne ja eh nur einmal am Tag warm essen. So ungefähr, was man denn mit dem ganzen Geld überhaupt machen soll. Ja. Und dann gib dir mal eine Zeitmaschine und lass den wirklich so angucken. Es wirklich, gut, also 50er Jahre, dass du dir das nicht mehr vorstellen kannst, dass ein Mensch, der Weltmeister wurde, kritisiert, und ich meine, die haben nicht viel Geld gekriegt damals, also wenn der jetzt sieht, dass jetzt heutzutage ein Messi 100 Millionen kriegt im Jahr, aber du konntest ja damals sein Hirn würde platzen. Du konntest ja nichts kaufen, so es gab ja nichts. So das Wirtschaftswunder kam ja. Genau, erst. Aber die Aussage halt so, man kann ja nur einmal am Tag warm essen, dass man, der konnte sich nicht mal vorstellen, dass man zweimal am Tag warm isst. Ja, gut, aber andersrum, kannst du dir heute überhaupt noch einen Fußballer vorstellen, der vom Platz geht und vom Reporter gefragt wird, und man, wir kippen. Ja. In die Stutzen. Walter Frosch. Aber das Perverse ist halt, dass es bei, ich weiß nicht, das ist jetzt sicherlich zu hoch gegriffen, aber ich sag's jetzt einfach mal provokant, dass 90% der Sportarten ist es heute noch so, dass selbst die Profis irgendwie noch irgendwas anderes, also die meisten sind ja Zeitsoldaten oder irgendwas, weil du sonst deinen Sport gar nicht finanzieren kannst, obwohl du als Profi dein Land vertrittst. So, das ist ja. War das nicht diese eine, diese wahnsinnsverrückte Sache von der einen Läuferin, das war irgendein oder Geherin, ich weiß gar nicht, also es war so eine Langstreckengeschichte bei Olympia, die mitgemacht hat und ich glaube, die war Niederländerin, Holländerin, ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht auch beides. Und die haben sie interviewt und die hat mich Platz. Ja, sehr gut. Und die hat mich irgendwie Platz 24 gemacht. Und die konnte es überhaupt nicht glauben. Die Läuferin hat gesessen, das wird immer besser. Ey. Ja. Die war völlig euphorisch. Und man immer so, nein, das kann nicht stimmen. Sie hat überlegt, ob sie aufhört, weil irgendwie der Fuß so weh tut und alles. Und die hat vorher nie einen Lauf mitgemacht. Und die ist halt Lehrerin. Die hat halt irgendwie sich eher so aus Jux und Dollerei qualifiziert und ist dann mit. Und dann haben halt auch Leute gesagt so, wenn die mit deren körperlichen Voraussetzungen irgendwie früher das Trainieren angefangen hätte, würde die heute alle völlig platt machen. Mhm. Weil die ja einfach so, ja, sie ist Lehrerin, eigentlich so, sie joggt manchmal ein bisschen gerne und dann da mitgemacht hat und gleich Platz 24 gemacht hat. Dazu gleich auch noch was zu. Und es ist so schön, die einfach da zu hören in dem Moment, weil die sich so wahnsinnig freut. Aber habt ihr den Schweden mitbekommen, der sich aufs Fahrrad gesetzt hat in Schweden, zum Mount Everest geradelt ist, ohne Sauerstoff raufgeklettert, wieder runter und mit dem Fahrrad wieder heimgefahren? Mit dem Fahrrad oder ohne hoch? Nein, wann? Ich weiß, das jetzt war neulich, oder? Das hat es neulich auf Reddit vorbeigespült, ich hab's nicht weiter. In Zeiten von Corona. Ja. Du hast Zeit für sowas. Da hockst du dich doch nicht in die Bahn, da fährst du mit dem Fahrrad. Okay. Logisch. Aber nee, das hab ich nicht mitbekommen. Das war eigentlich gar nicht das, was ich erzählen wollte. Ich habe auf Netflix die Tage 14 Gipfel heißt es, glaube ich, eine Dokumentation gesehen über einen Sherpa, der quasi selber anfängt, Berge zu bezwingen. Und zwar nicht einfach so, sondern der hat sich vorgenommen, alle 8000er der Welt zu besteigen. Jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen über Bergsteigen geredet. Wisst ihr, wie viele 8000er es gibt? Richtig. 10. 14. Und ich wollte sagen 12. Schätzt mal, was der Rekord war an Zeit, die du brauchst, um alle 14 8000er. Nee, insgesamt. So bist 6. du alle, wenn du heute anfängst, den ersten zu bezwingen, wie lange du dann brauchst, bis du vom letzten wieder runterkommst? 3 Jahre. Insgesamt. Nee, ich glaube schon, ich sag mal 3 Monate. Ja, also Reinhold Messner hat 16 Jahre gebraucht, aber der war auch der Erste, okay. Okay. Und der Rekord völlig war dann jetzt in letzter Zeit, in jüngerer Zeit, bei 7 Jahren. Okay, 7. Okay. 7 Jahre. Ich meine, Bergsteigen, so ne? Rauf, runter, Vorbereitung, Akklimatisierung, ganze Scheiß, ja. Ach so, sozusagen nicht bloß die Zeit, die du kletterst, sondern nein. Wenn du jetzt anfängst, bis zum Zeitpunkt, dass du fertig bist. Die Uhr läuft ab dem ersten Gipfel quasi. Oh, das heißt, du musst bei allen, oder du musst deine Reise so koordinieren, dass du bei allen immer jeweils das Zeitfenster erwischt, wo du den überhaupt besteigen kannst. Wetter ist ein Riesenfaktor, zum Beispiel Zulassung, dass das Land dich überhaupt reinlässt und so. Aber irgendwas sagt mir, dass er diese Zeit jetzt massiv unterboten hat. Er hat sich vorgenommen, das Ganze in 7 Monaten zu machen. Mhm. Gebraucht hat er 6. 6 Monate, 6 Tage. Die Story ist so abgefahren. Die ist wirklich abgefahren. Am ersten Berg rettet er runter, wird es, glaube ich, noch 2 Leben. Ja, haben wir auch schon drüber geredet. Am Berg rettet normalerweise niemand Leben, weil du eigentlich so mit dir selber beschäftigt bist. Aber er schleppt noch irgendwie Leute runter, fliegt mit dem Heli nochmal hoch, um noch einen zu retten und runterzubringen. Komplett absurd, ja, obwohl er auf Rekordjagd ist. Bricht trotzdem unterwegs, ich glaube, 6, 7, 8 Weltrekorde für Bergsteigen, für manche Berge, besteigt in einem Land, ich glaube, in 48 Stunden 3 8000er, was allein schon komplett absurd ist. Hä, wo war denn das Geld her? Sponsoren und, also ein paar wenige Sponsoren, die haben alle natürlich gesagt, naja, das können wir nicht finanzieren, das ist ja total verrückt, das klappt nie. Und er hat dann, glaube ich, eine große Summe auf sein Haus geliehen irgendwie. Also er hatte cool, ich glaube, das ist schon was, wo du sagen kannst, wenn das dein Lebenstraum ist und verschuldest dich halt dafür oder wie auch immer. Ja, er ist schon stark. Jetzt ist er ein Star in der Szene. Er ist ein Star, ich kann mir seinen Namen trotzdem nicht merken. Also der Typ ist auch körperlich natürlich, das ist eine Maschine, ja. Also das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Die haben dann untersucht, ja, mit so Druckkammern und hoher Anstrengung in so unter Bergbedingungen und haben dann halt seinen Sauerstoffsättigung und alles gemessen. und habe festgestellt, das ist einfach abnormal. Muss in der Stunde einmal einatmen. Was der zu leisten imstande ist. Der ist einen Berg hat er bestiegen, da waren sie die Nacht vorher feiern und dann ist er halt mit Kater auf dem 8000er rauf. So. Also das Einzige, was ich mir ein bisschen hoffe, dass man nicht irgendwie in 10 Jahren sagt, ja, und das war aber voll auf den Rücken von den Sherpas, die dabei waren. Na, so, solche Sachen. Er hat Sherpas mitgenommen, hat Wert darauf gelegt, dass die besser bezahlt werden als alle anderen Expeditionen ihre Sherpas bezahlen, also hat darauf Wert gelegt, dass die mehr bekommen. Geld ist nicht alles, aber hat darauf Wert gelegt, dass die nicht mit, das ist hier der Sherpa, sondern dass die alle namentlich mit aufgeführt werden, überall so. Also hat da wirklich sich für die eingesetzt. Also die Geschichte ist krass. Von vorne bis hinten einfach geil. Musst du dir echt mal, das ist eine richtig schöne Dokumentation. Das ist auf Netflix. Auf Netflix, ja. 14 Gipfel, glaube ich, heißt es. Richtig, richtig gut. Ich habe sehr, sehr gestaunt. Cool. Zurück zu unserem Hungrigen. Genau, der fliegt raus. Der fliegt raus. Der fliegt raus, weil seine Eltern ihn nicht mehr ernähren können. Denn er hat Hunger, Hunger, Hunger. Er hat Hunger, Hunger, Hunger. Er hat Hunger, Hunger, Hunger und vielleicht auch Durst. Ich wollte jetzt eigentlich einen Haare vom Kopf fressen Witz machen, aber mache ich nicht. Ich weiß... Oder meine Quellen sagen mir, dass er, als er sein Elternhaus verlässt, ungefähr 45 Kilo auf die Waage bringt. Okay. Also es ist jetzt jemand, der dauernd futtert, würde man sich vielleicht etwas gewichtiger vorstellen. Wie alt war er damals? 14, 15, so in der um den Dreh, glaube ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber es ist eher wenig, aber ich meine, sie können ihn offensichtlich ja auch nicht satt kriegen. Vielleicht 2-3 Takte mehr noch zu seinem Erscheinungsbild. Er soll unvergleichlich weiches Haar gehabt haben, einen überdurchschnittlich großen Mund, bei dem kaum sichtbare Lippen nur schlecht die verfärbten Zähne verdecken. Er bringt lässig 12 Eier oder kleine Äpfel in den Mund. Und wenn er eine Weile nichts gegessen hat, dann hängen ihm die Backen so schlaff aus dem Gesicht. What? Und er kann wohl, und das ist wirklich auch absurd, aber er kann wohl seine schlaffe Bauchhaut einmal ganz um den Körper wickeln. Was? Wenn er aber gerade gegessen hat, dann spannt sich sein Bauch und die ganze Haut wie so ein aufgeblasener Ballon. Okay. Und wenn er aber hungrig ist, dann hängt die schlaff runter und dann kriegt er die einmal ganz rum. Also er ist körperlich auch in einem außergewöhnlichen Zustand. Genau. Das klingt aber, also ich weiß nicht, ob es da eine medizinische Erklärung dafür gibt, aber das klingt jetzt ein bisschen, als wäre das eine maßlose Übertreibung. Das klingt so, als wenn es Charles X. Xavier gleich jede Also wir können ja mal am Ende der Geschichte drüber reden, wie realistisch wir das Ganze halten. Aber ich habe jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln. Nee, ich sag ja nur, weil es vielleicht völlig unplausibel ist. Ich bin ja auch kein Mediziner, von daher. Man sagt, sein Körper sei meistens sehr heiß und er schwitzt auch ständig. Mhm. Er stoßt einen sehr, sehr üblen Geruch aus, der manchmal noch schlimmer wird, wenn er gerade gegessen hat. Oder wenn er, wie eigentlich immer, an Durchfall leidet. Ach. Und man sagt über ihn, dass sein Gestank so sichtbar in so kleinen Schwaden von ihm aufsteigt. Ja, aber das jetzt glaube ich, jetzt das überlasse ich euch. Laut einer Quelle, Zitat, stank er oft so sehr, dass er in einer Entfernung von 20 Schritten nicht mehr ausgehalten werden konnte und sein Stuhlgang, noch ein Zitat, stinket jenseits aller Vorstellung. Was für ein Mann. Das ist jetzt echt gerade wie so eine, ja, wir erfinden eine Comicfigur, die heißt Stinky Pete und fügen sich ja alles ein. Naja, also der jetzt... Das mache ich mit meiner Tochter manchmal. Sie Stinky Pete nennen sich... Also wenn du jetzt nichts sagst, dann wirklich komisch. Ich würde dich wirklich bitten, das jetzt harmlos aufzulösen. Nein, wenn ich, angenommen, ich habe einen Gestank verursacht, komme ich mal, Anna, das musst du riechen, der Papa hat so einen Gestank verursacht. Okay, schneid das raus. Ach, nein. Das ist wirklich, süß. Und das ist die dämliche Reaktion dann immer, nein. Ich mache das eigentlich nur, damit sie in Panik Nein sagen kann. Das ist echt schön. Also bei uns sind das immer Trompetenkäfer, aber. Naja. Der jetzt Obdachlose quasi Weise tourt mit einer Bande Kleinkrimineller und Prostituierter durchs Land und hält sich mit Betteleien und kleineren Diebstählen über Wasser. Gibt es auch Kleinprostituierte? Nur Blowjobs? Wieso wie Kleinkünstler, Kleinprostitution? Um Gottes Willen. 1788 kommt er nach Paris und da lernt er dann so langsam seine vermeintliche körperliche Einschränkung zu seinem Vorteil zu nutzen. Mhm. Freakshow. Mit 17 tritt er als Opening Act für einen Charlatan auf, also für einen, der halt für so, einen Charlatan? Naja, so Wässerchen und so, Salben und so verkauft, ne? Und bei diesem Act ist er Steine, Korken, lebende Tiere, körbeweise Äpfel. Und er vermag es, sein bester Trick, ja, ist es, ein gesamtes Rinderviertel innerhalb von 24 Stunden zu essen. Was ist denn ein Rinderviertel? Ein Viertel Rind? Ein Viertel Rind. Okay. Jetzt kann ich euch sagen, eine Kuh hat nach der Schlachtung ungefähr die Hälfte an Gewicht noch in verwertbarem Fleisch. Also hat so eine Kuh, die vielleicht, was ist 300 Kilo, lass es mal sein, ist so ein normales Gewicht für eine Kuh, kommt also auf 150 Kilo Fleisch und das Rinderviertel ist dann so bei 37,5, also knapp 40 Kilo. Muss man sich auch erstmal leisten können, das zu essen? So. Ja, also es wird immer gesagt, er schafft es quasi, sein Körpergewicht in Fleisch zu essen innerhalb von einem Tag. Das ist so ungefähr. Aber wow. Mal blöd gesagt, ist das nicht irgendwie ungesund? Nein. Abgesehen davon, aber ist das nicht auch ein ziemlich unbefriedigendes, oh, schaut her, der tolle Trick, der, ja, er isst, ja, und schaut die Menge an, die er isst. Ja, okay, wann isst du die? Einen ganzen Tag lang. Ich kann mich ja nicht daneben stellen und das irgendwie angucken oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass Leute das vielleicht sogar gemacht haben. Das ist ein bisschen wie Cricket. Oder das Football. Geht ja auch manchmal über den ganzen Wurf. Football dauert halt ewig. Ja, Cricket ist schon schlimmer. Also Football. Cricket geht über eine Woche original. Ja, ich wollte gerade sagen, gab es nicht dieses eine Spiel, das irgendwie, weil in Ermangelung von Regeln, dass das irgendwann aufhören muss, dass das irgendwie über, ich weiß gar nicht, wie lang ging. Und dann das Bar-Game. Und das dann irgendwie währenddessen, ich glaube, im Verlauf des Spiels hatten mehrere Leute Geburtstag auch von den Leuten, die mitspielen. Da gibt es irgendwie so ein legendäres Spiel. Ja, solange das nicht mehrere Leute ich das schon mehrfach mal, Geburtstag hatten. Habe ich schon mal vom Bargame erzählt? Nein. Habe ich auch mal irgendwo nachts auf irgendeinem Spartensender eine coole Doku gesehen über eine Insel. Ich glaube, es war eine schottische Insel. Und da gibt es so ein kleines Örtchen. Und einmal im Jahr treffen die sich zum Bargame. Also nicht Bar, sondern Bar mit Apostroph und langem A irgendwie. Und da ist es so, da gibt es irgendwie zwei Krankenhäuser und alle, die in dem einen Krankenhaus geboren sind, spielen gegen alle, die im anderen Krankenhaus geboren sind. Ach, geil. Und die treffen sich auf dem Marktplatz und es gibt einen großen Lederball und dann stürmen sie alle aufeinander ein und die einen müssen den im Hafen versenken und die anderen zu irgendeinem Acker tragen. Und es geht tagelang so, wenn Zeit muss, schieben die sich irgendwie einfach nur noch hin und her. Und die einen landen bei Verletzungen im einen Krankenhaus und die anderen im anderen. Genau. Und der letztendlich dann das Leder irgendwie ablegt im Ziel, der ist dann für ein Jahr der Held quasi im Dorf. Mhm. Und das ist so eine schöne Tradition. Der darf sein Gewicht in Rind essen. Also finde ich sehr schön. Ja, es ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, das stimmt. Aber weißt du, was auch unbefriedigend ist, wo wir gerade bei Sportarten sind, die sich ziehen? Wenn beim Basketball die letzten 30 Sekunden sich über irgendwie eine Stunde oder anderthalb erstrecken. Das ist schwierig, genau. Das ist ein bekanntes Problem. Hat jetzt nichts mit unserem Franzosen zu tun. Tarare beginnt jetzt sich als Esskünstler so einen kleinen Namen zu machen. Also es spricht sich natürlich rum, wenn da einer ist, der irgendwie alles Mögliche verschlingt. Und es geht ihm aber auch mal dann eine Nummer schief. Und er holt sich eine Kolik. Und es ist, Kolik ist schon auch mitunter richtig schlimm. Also tatsächlich müssen ihn dann einige Männer aus dem Publikum ins Hotel Dieu tragen, was einfach nur ein fancy Name fürs Krankenhaus ist. Und da wird er dann mit starken Abführmitteln behandelt und schließlich kuriert. Also ihm bleibt nichts, aber es ist ein starker Schreckmoment, könnte ich mir vorstellen. Und noch im Krankenhaus will er seine wiederhergestellte Gesundheit unter Beweis stellen und kündigt an, dass er direkt mal die Taschenuhr des behandelnden Chirurgen ist und natürlich mit der Kette, an der sie hängt. Aber hat er einen Genuss? Also empfindet er Genuss oder ist es einfach, man weiß es nicht? Nee, ich glaube mit Genuss hat es nichts. Du kannst ja keine Uhr essen und gleich, wenn du dann schmeckst. Das ist, glaube ich, eher ein Zwang. Okay. Also ich meine, der macht sich sicherlich dann auch mal einen Spaß draus, wenn er sagt, ist jetzt die Uhr, ne? Dass das nur ein Schmarrn ist, ja. Aber der Chirurg sagt dann auch, ja, ist eine gute Idee, aber wenn du das magst, dann schneide ich dich halt auf und hol sie wieder raus. So. Davon lässt er dann sich doch überzeugen, das nicht zu tun. So, wenn ihr bei der Jahreszahl aufgepasst habt, ja, dann wisst ihr, dass jetzt was passiert. 1788, weiß ich nicht. Was alors, enfants de la patrie. Die französische Revolution. Le jour de gloire. Und er ist ja ein Mann der Straße, ne? Also schließt er sich dem Mob an. Und interessanterweise ist das eine Zeit. Ja, weil die Kuchen essen sollen. Deswegen. Ja, genau. Interessanterweise ist das auch eine Zeit, da wird er beschrieben, als da findet er genug zu essen. Also finde ich interessant, dass gerade dann in Krisenzeiten, da gibt es irgendwie scheinbar, vielleicht gibt es einfach genug Kuchen. Aber 1792 bricht dann der erste Koalitionskrieg aus und er tritt dann der Armee bei. Also er wechselt, ich weiß nicht, das ist nicht, sind nicht die gleichen Seiten, man kann nicht sagen, er wechselt die Seite, aber er tritt quasi den Profis bei. Und da ist die Lage ein bisschen anders. Am Anfang helfen ihm seine Kameraden noch aus, indem sie ihm kleinere, gegen kleinere Gefälligkeiten Teile von ihren Essensrationen zustecken. Also ich meine, als Soldat kriegst du ja eine Standardration und die anderen lassen sich halt von ihm irgendwelche, keine Ahnung, Schuhe putzen, irgendwas, irgendwelche kleineren Besorgungen machen. Aber ich wollte sagen, das geht auch nur so lange gut, solange die Rationen noch reichhaltig sind. Und dafür kriegt er Teile von den Rationen der anderen. Aber das ist natürlich für ihn viel zu wenig. Also selbst das von den Kameraden noch ist zu wenig. Und er streunert dann immer rum und sucht sich in Rinnsteinen und Abfallhaufen. Und überall sucht er irgendwie noch was, um sein Hungergefühl zu stillen. Es geht so weit, dass sie ihm dann sogar die vierfache Menge an Verpflegung zugestehen von der Armee aus. Also er kriegt wirklich dann am Ende. Die sehen es ein, dass er das vierfache. Die vierfache Ration. Boah. Aber selbst das ist noch nicht genug. Das Ende vom Lied ist, dass er, lasst euch das auf der Zunge zergehen, selbst trotz vierfacher Ration wird er kurze Zeit darauf halb verhungert ins Hospital eingeliefert. Ich wollte sagen, das schreit irgendwie alles danach, dass der entweder, keine Ahnung, einen Bandwurm hat oder irgendwie einfach einen Bandwurm. Naja, oder so Dune stelle ich mir da gerade vor. Nee, oder halt oder irgendwie eine andere Körperlichkeit, die einfach massiv verhindert, dass der Nährstoffe aufnimmt. Also das ist ja auch, wo du sagst, mit dem Durchfall und dass er so krass kleiner heiß Spoiler. Ist die ganze Zeit, der verbrennt halt einfach wie Sau. Kleiner Spoiler, wir reden dann schon auch noch ein bisschen über die medizinische Seite. Ja. Es lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren, was genau Sache ist. Also den Zahn kann ich euch ziehen. Ihr dürft also weiter spekulieren. Ja. Aber mit dem war irgendwas gehörig nicht in Ordnung. Das ist schon klar. Ja, Jürgen lehnt sich ganz schön weit aus dem Fenster. Ja, aber hallo. Zufälle gibt's. Er trifft jetzt in diesem Krankenhaus den Arzt wieder, dessen Uhr er nicht verspeist hat. Und zusammen mit dem dort leitenden Arzt, das ist ein gewisser Professor Percy, und die erklären jetzt Harare zum Forschungsobjekt. Ich meine, das ist ja auch sehr interessant, ne? Wenn hier jemand offensichtlich Unmengen an Sachen verdrücken kann, ohne dass es ihn satt macht oder ohne dass es genug ist. Und auch im Krankenhaus kriegt er täglich die vierfache Essensration oder die Essensportion, die andere Patienten erhalten. Und trotzdem streunert er ständig durchs Krankenhaus und sucht sich irgendwie was noch zu beißen. Also irgendwas muss ja hier nicht stimmen. Normalerweise binden sie ihn dann immer ans Bett, wenn irgendwo in der Nähe irgendwas mit Essen oder wenn die anderen Patienten was zu essen kriegen oder so, ne, weil er sonst einfach sich auch gar nicht mehr halten würde und denen irgendwie das Essen wegfuttern oder Leid irgendwo, ne? Es gibt aber einmal vor dem Krankenhaus eine, also das sind so deutsche Arbeiter, die da irgendwas in der Nähe machen und einmal vom Krankenhaus richten sie denen so eine Tafel, packen da irgendwie Essen drauf für 15 deutsche Arbeiter und oder einen. Normalerweise, wie gesagt, wird er angebunden, aber dieses eine Mal machen sie bewusst, unternehmen sie nichts und lassen ihn sich hinsetzen und er hockt sich dann wirklich an diese Tafel und sitzt, schlingt in einer Sitzung alles runter, was auf diesem Tisch steht. Darunter zwei große Fleischpasteten, Platten mit Schmalz und Salz, 4 Gallonen Milch. Für 15 Arbeiter. Eine Gallone sind 3,8. Eine absurde Menge. Ja. Das ist richtig viel. So. Er isst ratzeputz auf 3,8, ja. Und fällt danach sofort in einen tiefen Schlaf. Endlich mal satt. Ich glaube, das ist einer der wenigen Momente in seinem Leben, wo er vielleicht mal für kurze Zeit satt war. Das muss ein krasses Gefühl sein, so. Ein andermal kommt ihm irgendwie eine Katze in die Finger. Oh oh. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch so ein bisschen Absicht war. Macht er den Melmack? Also Vorsicht, jetzt macht er den Melmack. Bin nicht so der Fan von Triggerwarnung, aber vielleicht hier an der Stelle. Er reißt ihr den Bauch mit den Zähnen auf, trinkt ihr Blut, isst dann Stück für Stück den Rest. Okay. Einmal kurz aufstoßen, das Fell ausspeien. Aber ansonsten guter Snack. Aber das ist jetzt, also erstens, ich bin Katzenfreund, das war jetzt wirklich nur aus, so, kam gar nicht raus. Nicht deutlich genug rausgekommen. Aber, also, das was ist ich die mir vorhin, Folge von all, was ich von, mir von, vorhin von, schon von, gedacht habe, warum, A, genau, warum ist er nicht irgendwie streunendes Gut, so, und B, er könnte ja auch Sand essen. Weil wenn es wurscht ist, nein, ernsthaft jetzt, ja, wenn es ja wurscht ist, was er isst, das hat auch wenn er Uhlen isst und so, ja, also, ja. Du meinst nur für Sättigungsgefühl. Für Sättigungsgefühl, ja, ja. So, dann könntest du ja irgendwie Dreck essen. Naja, er ist ja auch Abfall. Ja. Also wenn er es in die Finger kriegt, ist er auch Abfall. So. Naja, das Problem ist natürlich auch, du musst Sachen kriegen, die sauber genug sind. Weil sonst kriegst du halt genauso Krankheiten, ne? Hm. Aber ja, du hast schon recht, sowas wie Stroh oder sowas. Naja, wobei ist es da. Hm? Dieser, warum liegt hier kein Strom mehr? Bei dieser Katze bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch so ein kleines Experiment war, weil jetzt daraufhin ist natürlich das Krankenhauspersonal total halt baff und beeindruckt. Oder wer? Ne, halt von irgendwie den Leuten im Krankenhaus. Wie gesagt, die haben ihn ja irgendwie zum Forschungsobjekt erklärt. Hm. Also ob das nicht auch Teil des Ganzen war. Jetzt servieren sie ihm jedenfalls Welpen, Eidechsen, Schlangen und er wird allen Erwartungen gerecht. Warum Welpen? Warum nicht? Einem Aal zerbeißt er einfach den Kopf, bevor er ihn am Stück verschlingt, ohne auch nur einmal zu kauen. Aale. Wo ist der Aalanwalt, wenn man ihn braucht? Du meinst der Aalverkäufer, der dann mit den Nunchucks trotzdem Aal vom Vorbeikommen. Aber was ist denn sein Naturell? Also ist der auch ein einfach gestrickter Mensch? Komm mal jetzt gerade am Ende dieses Absatzes dazu. Oh, das ist ja fantastisch, habe ich mir wieder gut antizipiert. Trotzdem wird er in dieser Zeit als unterernährt beschrieben, mental aber als vollkommen gesund. Von einer leichten Apathie mal abgesehen. Manche sagen, dass er ein Mensch komplett ohne Antrieb und Ideen sei. Hm. Beantwortet das deine Frage? Ja, also ich habe halt auch irgendwie hier das Parfüm-Vibes, so der halt dann irgendwann später anfängt, halt irgendwelche Konsequenzen zu ziehen, die der Gesellschaft nicht passen. Ja, nee, so, also das glaube ich, da ist er tatsächlich, glaube ich, zu apathisch, fast schon, ja. Also der hat eigentlich nur einen Modus. Pac-Man. Hungrig und quasi auf Essenssuche. Weil, also null Antrieb stimmt natürlich auch nicht. Er kann sich immerhin aufraffen, durch die Straßen zu irren, Müll zu suchen, sich mit Straßenkötern um Essensreste zu streiten. Ja, aber er ist ja bei der Armee, die erwarten ja auch, dass er Dinge... Im Moment ist er im Krankenhaus. Ah, okay, gut, mal kurz. Mal kurz. So, die Ärzte haben keinen Schimmer, was mit dem los ist. Also, ja, Mist, jetzt habe ich hier den Mega-Gagging geschrieben und habe nicht vorgelesen. Der Arzt hat zwar keinen Schimmer, warum Tarare ist, wie er ist. Der ist echt gut. Schon, ne? Aber er hat alsbald eine famose Idee. Der französische Supermagen muss sich doch für militärische Zwecke einsetzen lassen. Doch, Pac-Man. das klingt so vielversprechend, aber es ist nicht ganz so krass, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Er gibt jetzt diesem Vielfraß ein kleines Holzkästchen zu schlucken, in dem Dokumente aufbewahrt werden können. Mhm. Und tatsächlich, das Ding kommt 2 Tage später unverdaut wieder hinten raus, Dokumente unversehrt. Mhm. Courville, so heißt der Arzt, informiert daraufhin den General Alexandre de Beauharnais, dass er da eine ziemlich geile Idee und einen noch viel geileren Spion am Start hat. Mhm. Tarare wird jetzt ins Hauptquartier der französischen Armee am Rhein eingeladen, um seine besonderen Fressfähigkeiten zu demonstrieren. Und weil so ein Kästchen futtern ist jetzt vielleicht nichts, um so die versammelte Armee irgendwie in Staunen zu versetzen. Deswegen schiebt er dann noch eine Schubkartenladung rohe Rinderleber und Lunge nach. 14 Kilo. Roh? 14 Kilo. Als Belohnung oder als Nachtisch. Okay. Das Ganze sitzt. Also die Vorstellung ist ziemlich beeindruckend. Sie war irgendwie auch faszinierend, dass der menschliche Körper das irgendwie... Zumindest irgendwie durchzuschieben vermag, ne? Diese Mengen. Das also vielleicht ist es auch nicht ordentlich verdaut oder sowas, aber das funktioniert ja trotzdem irgendwie, dass das oben rein, unten rauskommt. Also ich meine schon allein die Tatsache, dass er immer Durchfall hat, es zeigt schon, dass ja die Verdauung auch nicht wirklich funktioniert. Also für einen Durchfall musst du es ja verarbeitet haben. So. Und 14 Kilo musst du erstmal temporär bis zur Verdauung sagen, aufbewahren können. Es ist mal nicht die richtige Verarbeitung. Ja, in irgendeiner Form wird es durchs System geschoben, aber es kommt nicht so raus, wie es der Körper bei anderen Menschen irgendwie verarbeiten würde. So, das, glaube ich, zeigt es immerhin. Naja, also die Vorstellung ist aber jetzt mal, ohne sich zu sehr mit dem Ausgang zu beschäftigen, ist beeindruckend. Ja? Mit dem Ausgang beschäftigen. Tatsächlich wird Tarare Spion. Sein erster Auftrag führt ihn nach Neustadt an der Weinstraße. Nein, wirklich? Ja. Zu die Pfälzer Verwandten. So mitteltief ins Feindesland. Und die Preußen halten dort einen französischen Colonel gefangen. Ich weiß nicht, wie man das im Französisch richtig ausspricht. Im Englischen wäre es ja der Colonel, aber im Französischen. Ja, ich hatte jetzt schon unterstellt, dass du die Winterpause zum Französisch lernen. Französisch Aussprache lernen. Hey, ich verbringe ja wirklich gerne viel Zeit mit meinen Kindern und ich helfe denen, wo ich kann. Komma, aber. Aber ich hasse es, meine Tochter in Französisch abzufragen. Südeloch. Ich hasse Französisch. Ich habe es in der Schule, konnte ich schon nicht leiden und ich habe mich so da durchgequält und jetzt habe ich gedacht, ich habe es endlich hinter mir und jetzt muss meine Tochter Französisch-Vokabeln lernen und natürlich frage ich sie da auch. Schatz, wir müssen die Kinder loswerden. Aber wir können ja auch einfach vom Oberisten sprechen. Aber Französisch-Vokabeln sind, damit kannst du mich echt quälen. Was, vom Oberisten? Vom Oberisten. Ist das der Colonel? Mhm. Der Oberist? Okay, also da wird ein französischer Oberist gefangen gehalten. Also entweder Oberist oder der Oberst. Der Oberst. Der Oberst kommt später noch. Also nehmen wir hier den Oberisten. Und der soll jetzt der Empfänger für Tahares erste Darmpostzustellung werden. Darmpostzustellung, Wort des Tages. Der Oberist vertraut, ach nee, der Oberist, Quatsch, der Oberist ist, ja, sitzt, Oberist ja, sitzt ja im Gefängnis. Also Alter, ach Gott, der General, also der ihn einstellt. Der hat zwar jetzt Vertrauen in die körperlichen Fähigkeiten von diesem Spion, aber er glaubt trotzdem nicht, dass der das Zeug hat, wirklich ein tauglicher Spion zu werden. Deshalb kriegt er eine ganz banale Nachricht in diese Box. Ja, da steht eigentlich Hello, nur drin, dieser Test. Der Lyserver. Hallo Welt. Nein, dieser Colonel soll einfach nur Truppenbewegungen der Preußen notieren und quasi über den Tarare zurückschicken. Mhm. Also jetzt nichts, wofür man extra Post normalerweise, da würde man keine Brieftaube bemühen, aber einen Supermagen. Er sendet einen Ping. So, ist einfach nur ein Ping. Recht blauäugig, wie ich finde, zieht jetzt unser Nachwuchsspion als deutscher Bauer verkleidet gegen Preußen. Und er kommt bis Landau, bevor der vermeintliche deutsche Bauer auffällt, weil er ja kein Wort Deutsch spricht. Also es ist, ich weiß nicht, wer sich diesen Plan ausgedacht hat, aber also er war jetzt auch nicht so wirklich viel dafür. Er regt Aufsehen unter den deutschen Bauern, die ja wirklich Deutsch sprechen. Da fällt er auf und die melden natürlich. Hast du eine Baskenmütze auf, ein Schnurrbart und ein Baguette unterm Arm? Das hätte er nicht unterm Arm, das hätte er längst verzehrt. Genau. Also die verpfeifen ihn an die Preußen und er wird sehr, sehr schnell wird er aufgegriffen und ja, Glück im Unglück, selbst wenn er wollte, kann er im Verhör nichts preisgeben, weil er spricht ja kein Deutsch. Aber sie verhören ihn dann natürlich auch, sie holen den Dolmetscher ran, verhören ihn auf Französisch und er schweigt tatsächlich. Also er schafft es, die Klappe zu halten. Er geht davon aus, dass er ja super wichtige, brenzlige, geheime Informationen dabei hat. Also er weiß nicht, was in diesen Dokumenten steht und er hält sich tapfer. Aber die Deutschen merken aber nicht, dass er ja Dokumente dabei hat. Nee, weil er verrät es ja nicht. Aber ich würde sagen, aber irgendwann kommen die doch ans Licht. Ja, irgendwann. Er hält sogar einige Peitschenhiebe tapfer aus. Boah. Allerdings nach einem Tag Gefangenschaft und einer weiteren milden Androhung von Gehalt knickt unser Vielfraß dann doch ein. Gehalt. Gehalt. Ich drohe ihnen mit Geld. Gewalt. Also er knickt ein. Er erzählt, dass er ein Spion ist und eine super geheime Mission hat, dass er eine wertvolle Fracht dabei hat, woraufhin ihn die Preußen an eine Latrine ketten und warten, bis das Dokumentenkästchen zum Vorschein kommt. Okay. Es gibt jetzt eine Quelle, die behauptet, dass Tarare die Box, als sie denn wieder rauskommt, geistesgegenwärtig sofort wieder verschlingt. Blech. Aber das finde ich A, eklig und B, auch nicht super logisch. So eklig, dass es nicht wahr sein kann. Und so eklig, dass ich es nicht vorlese. Ja, ich finde es auch nicht logisch, weil dann lassen sie ihn halt einfach nochmal 2 Tage in der Latrine. Also es ist jetzt nicht so mega logisch. Aber naja, als diese Box jetzt dann letztendlich ans Tageslicht kommt, sind alle ein bisschen enttäuscht. wenn nicht sogar sauer. Also die sind entzürnt, packen ihn, wollen ihn direkt am Galgen aufknüpfen. Also sie schleifen ihn schon an den Galgen, legen ihm die Schlinge um den Hals. Aber im letzten Moment besinnt sich dann ein preußischer General und ja, ihm kommt, dass es eigentlich eine mega witzige Sache ist und belässt es bei einer Scheinhinrichtung, kann dann doch irgendwie drüber schmunzeln, lässt ihn einmal ordentlich mit einer prächtigen Portion preußischer Prügel behandeln und schickt ihn dann wieder nach Hause. Mega witzig, okay. Naja, preußischer Humor. Ja, nicht die Strafe ist witzig, aber die ganze, ja. Die ganze Sache ist ja schon ist ein absurd. Bisschen lustig. Ne? Typischer preußischer Junggesellenabschied. Ja. Also sie lassen ihn in der Nähe der Frontlinie frei und ich nehme an, dass Tarare an diesem Tag dann auch die Nase vom Spionsein ziemlich voll hat. Ja, vor allem, wie bitter ist es, wenn du alles aushältst und dann irgendwie am Schluss doch einknickst und dann so ein, ja, was haben wir jetzt rausgekriegt? Da steht ein Hallo. Ja, er muss ja auch schon halb verhungert sein jetzt, weil ich meine, die werden ihn ja kaum jetzt irgendwie diese absurden Massen gefüttert haben. So. Deshalb steht ja auch, wovon er auch die Schnauze voll hat, die Schnauze nicht voll zu haben. Mhm. Er wäre nur zu gerne von seinem monströsen Appetit geheilt. Und sie versuchen jetzt, also er geht jetzt wieder zurück in dieses Krankenhaus und sie versuchen es mit einer Kur mit Opium, eine Kur mit saurem Wein, eine Kur mit Tabakbillen. Was ist denn saurer Wein? Naja, Wein wird irgendwann zu Essig und dann zwischendrin ist es halt mal so ein Twitter, hätte it's, ich jetzt it's, gedacht. It's not a thing anymore, is it? Also ich hätte jetzt einfach nur gedacht, dass es vielleicht Wein ist, der nicht mehr gut ist. Okay, alles klar. Aber ich habe das jetzt nicht weiter hinterfragt. In meinem ganzen Leben einfach noch nie gehört. So. Aber kennst du nicht eine saure Weinscholle? Ja, ja, das war was anderes, Jürgen. Oh, tete. Welche Kuh habe ich jetzt noch nicht genannt? Die mit den levantinischen weichgekochten Eiern. Frag mich bitte nicht, was das ist. Aber sie stellen fest, ja, nützt nee, das wird nicht so einfach. Er lebt jetzt mittlerweile wieder im Krankenhaus. Wie alt ist er ungefähr gerade? Noch nicht wahnsinnig alt, in seinen jungen 20ern, würde ich sagen. Er lebt jetzt wieder im Krankenhaus, er sammelt dort die Abfälle, nicht weil er Hausmeister spielen will, sondern weil er versucht, damit wenigstens seinen Hunger zu stillen. Und wenn ihr Abfälle schon eklig findet, dann müsst ihr vielleicht kurz weghören. Kommt jetzt sowas wie Krankenhausabfälle? Erstmal streift er noch durch die Stadt heimlich und sucht sich Schlachtabfälle. Das ist mal schon halbwegs eklig. Und er stromert aber auch durchs Krankenhaus und trinkt das Blut der Patienten. Ja, weil Aderlass ja gerade große Mode ist. Und irgendwo muss das Zeug ja hin. Und das, ja, ich weiß nicht, ob sie das schon rauskriegen. Heute hat man viel Geld für die fachgerechte Entsorgung. Ja, ich weiß nicht, ob sie das rauskriegen und ihn machen lassen. Als sie dann aber mitkriegen, dass er in der Leichenhalle auch sich an den Leichen vergeht, also nicht sexuell, sondern eher so vernaschend, dann hört der Spaß irgendwie eben boah, der auf. Arme, echt. Knusper. Der tut mir echt leid. Hart, so. Ja. Also das ist ja schon, es gibt ja so Menschen, die körperlich wirklich so historisch, schlecht dran sind, so, es gibt ja Menschen, die immer Schluck auf haben oder Frauen, die permanent Orgasmen haben, wo du am Anfang natürlich so, geil, aber was glaubst du, wie das ist halt im Alltag halt einfach Leben problematisch, ja. Aber ich meine, das ist ja, in dem Moment, wo du dann in eine Leichenhalle gehst, um da zu knuspern und knabbern, das ist halt schon echt krass so, also da kannst du ja auch kein normales vor Leben mehr auch, führen. Ja, irgendwann. Auch nicht aus einer, das ist ja auch vor allem nicht aus so einem, oh, irgendwie, ich habe total das Bedürfnis, Leichen zu essen, sondern eigentlich, mein Hunger ist so unbändig, dass ich über meine eigenen moralischen Sachen, die eventuell vorhanden sind, einfach hart drüber gehe. Aber wir fassen zusammen, dem Typ geht's nicht gut und nichts von diesen Sachen hilft. Ja, kann man so. Ich hätte vielleicht noch ein wenig blumiger zusammengefasst, aber ja, dem geht's nicht gut. Aber dann. Ende der Geschichte. Nein, also wir waren jetzt gerade dabei, dass er jetzt auch so über die Stränge schlägt, dass er unangenehm auffällt in diesem Krankenhaus. Also wie gesagt, jetzt in der Leichenhalle ist dann doch irgendwie das Ende der Geduld mancher Ärzte erreicht. Es gibt aber immer noch den Percy, der weiter an ihm festhält. Also die anderen würden ihn längst in eine Heilanstalt einliefern lassen, ne? Hier Nervenheilanstalt. Und ich will damals einfach wegsperren. Ja, also wegsperren, lobotomisieren, irgendwas, ne? Also das ist sicherlich nett. Lobotomisieren ist noch ein bisschen hin, ne? Stimmt, aber sowas von dem Kaliber. Naja. Ja, von dem Kaliber. Aber Percy hält weiter an ihm fest. Er glaubt wirklich, dass er noch was findet, um ihn heilen zu können. Er möchte ihn bei sich behalten, er möchte ihn weiter erforschen. Als dann aber im Krankenhaus ein 14 Monate altes Kind spurlos verschwindet, kann auch er ihn nicht mehr guten Gewissens verteidigen. Also es gibt das keine, kann mir nicht vorstellen, dass er es war, aber es gibt keine Beweise. Wenn sowas passiert und dann ist jemand da. Und dann gehen die Gerüchte durch die Decke von jemandem, der los wollte. Kann man sich die Dynamik schon vorstellen? Oh weh. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll, aber es verschwindet ein Kind. Sie haben ihren Schuldigen gefunden. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Spur. Und sie setzen ihn vor die Tür. Also ich meine, sie können es ihm nicht nachweisen, sonst würde er sicherlich nicht einfach nur vor der Krankenhaustür landen. Aber sie setzen ihn vor die Tür. Also ich hoffe zumindest, dass er es nicht war. Von daher wissen tun wir es natürlich nicht. Im Jahr 1798, also 4 Jahre, nachdem er da jetzt aus dem Krankenhaus geflogen ist, meldet sich dann, also wir verlieren ihn jetzt so ein bisschen aus den Augen. Aber was arbeitet er denn? Ja, er muss wir verlieren ihn jetzt so ein bisschen aus den Augen. Er muss sich ja im wahrsten Sinne des Wortes ernähren. So. Wir verlieren ihn jetzt so ein bisschen aus den Augen. In also Zeiten, wo normale Menschen schon Hunger haben. Ich weiß nicht, ob er wirklich einfach nur noch Müll frisst oder ob er wieder als Esskünstler irgendwie unterwegs ist. Dann wüsste man vielleicht, was er macht oder ob er wieder bei der Armee, ich kann es dir nicht sagen. Ja, okay, alles klar. Er taucht wieder auf 4 Jahre später, als sich der Chefarzt von einem Krankenhaus in Versailles bei diesem Professor Percy meldet und sagt, dass Terrare jetzt hier in Versailles im Krankenhaus ist. Und dass er aber in einem sauschlechten Zustand ist. Also so richtig bettlägerig und krank. Ja? Und Tarare meint in einer zweifellos treffenden Selbstdiagnose, er hätte vor 2 Jahren eine goldene Gabel gestohlen und gegessen und die läge ihm jetzt irgendwie schwer quer im Magen und würde ihm Schmerzen verursachen. Goldene Gabel? Ja. Aber die verkauft man doch eher, als dass man sie isst, aber egal, gut. Ne, welchen blöden Gag ich jetzt eher gemacht hätte, ist, wenn er so viel mit dem Percy zu tun hat, ob der mit dem Percy per Du ist. Aber lieber die Gabel essen, als den Löffel abgeben. So, liebe Leute, stimmt ab. Was war der schlimmste Gag der Woche? Und ihr könnt auch mal sagen, ja, also ich höre mir diesen Podcast nicht an, weil die Bemerkungen sind unangebracht. Hat man wieder eine schöne iTunes-Bewertung, oder? Ja, sehr schön. Habe ich sehr gefeiert. Mit Percy? Ich krieg's nicht hin, das spontan Französisch auszusprechen. Ist egal. Ja, als ob du es unspontan aussprichst. Stell dir mal vor, jemand steigert dich und so ein, ja, Jürgen, Französisch beibringen. Französisch was vorzulesen oder dürfen so. Wir eigentlich auf uns selber steigern? Wollen wir beide ihn steigern und in so einen VHS-Kurs Französisch anmelden? Das wäre ja großartig. Das wäre wirklich gemein. Das wäre richtig witzig. Ja. Gemein und nicht gemein sind doch so Ich habe ja tatsächlich. Ich habe ja den Franzosen ein Friedensangebot gemacht. Ich war ja letztes Jahr in Frankreich. Ich habe bin über meinen Schatten gesprungen und ich habe es sogar ein bisschen genossen. Ja, also so schön. Oder es gibt so schöne Ecken, so rum. Nicht alles, überall, aber. Ja, ja. Es ist halt wie Franken. Ja, am Essen hat man Schwierigkeiten nicht mit dem Land, sondern mit den Leuten. Naja. Nee, alles gut. Die waren auch alle nett zu mir. Die meisten. Bis fast plötzlich. Warum schüttelst du so heftig deinen Kopf? Die, zu denen ich nett war, waren meistens. Ah ja, also manchmal nett zu mir. Aber es geht hier nicht um mich. Es geht hier um den Typen, der angeblich eine goldene Gabel im Bauch hat und deswegen krank ist und im Krankenhaus liegt. Aber Percy eilt zur Hilfe und stellt fest, es liegt nicht an der Gabel, sondern der hat einfach Tuberkulose im Endstadium. Ui. Ja, ein hartnäckiger Durchfall gibt dem Patienten einen Monat später schließlich den Rest. Tod durch Darmfunktion, Gott sei seinen Flatulenzen selig. Gnädig. Selig? Gnädig? Egal. Die Ärzte sind überrascht. Die Verwesung setzt unglaublich schnell ein. Und das ist auch der Grund, warum sie erst keine Obduktion vornehmen wollen, weil es einfach irgendwie eklig ist und der Tod noch viel schlimmer riecht als lebendig. Aber das klingt wirklich, als hätte er eine ganz krasse Darmflora oder irgendwie Magen oder irgendwas. Sie machen dann aber doch eine Obduktion und sie finden keine Gabel. Dafür Unmengen an Eiter, aber auch einige stark vergrößerte Organe, zum Beispiel Leber und Gallenblase. Mhm. Weitere Befunde sind faulige Eingeweide, einige Geschwüre in Magen und Darm sowie eine Speiseröhre mit immensem Durchmesser. Also man kann quasi vom Mund direkt in den Magen gucken. Wow, okay. Alter, in dem er stirbt, wird auf 26 Jahre geschätzt. Mhm. Also ein sehr kurzes, sehr, sehr schwieriges. Und das ist, weil du hast ja gesagt, so vieles ist unklar auch in dem Jahrhundert, aber das ist also Fakt, dass es jemanden gab, der in dieser Art und Weise viel essen konnte, oder gibt es eine Restchance, dass das eine komplette Mehr ist? So? Ich glaube, dass es diese Geschichte, dass die schon halbwegs der Realität entspricht. Das ist vielleicht der ein oder andere Punkt jetzt nicht ganz sauber oder etwas übertrieben oder vielleicht falsch überliefert. Aber ich glaube, grundsätzlich glaube ich die Geschichte. Aber ich habe ja vorhin so ein bisschen einen Charles Xavier Gag gemacht. Und für diejenigen, also das ist ja quasi der Professor, der die X-Men zusammenbringt. Mhm. Das sind ja Mutanten und am Ende des Tages ist er ein Mutant. Also der ist ja auf irgendeine Art und Weise mutiert. Ja, aber wir sind alle Mutanten in dem Sinne, ne? Irgendwie aus unseren Eltern. Jeder Gendefekt, jede X, klar. Aber halt ausgeprägt. Also das ist tatsächlich was, was ja immer wieder vorkommt. Also den Punkt, die medizinische Betrachtung des Ganzen würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben. Mhm. Ich habe noch ganz kurz was zu seinem Namen. Ich weiß nicht, ob ihr euch über den Namen gewundert habt. Es ist nicht klar, ob Tarare sein wirklicher Name ist oder ein Spitzname. Es könnte sein, dass damit auf Bonbon Tarare angespielt wurde. Das ist so eine seinerzeit übliche lautmalerische Beschreibung von heftigen Explosionsgeräuschen in Frankreich. Weil also sagt man Bonbon Tarare und ja, er hat ja auch immer irgendwie Darm. Also vielleicht kommt es daher, das weiß man nicht genau. Okay. Also das Bunga Bunga der damaligen Zeit. Um auf die Schifffolge anzuspielen. Was denn? Was? Um auf die Schifffolge anzuspielen. Ich habe jetzt mit Bunga Bunga was anderes verbunden. Aber Nein, das war doch diese Geschichte mit diesen Dreadnoughts, also diesen großen Schiffen. Ja, ja, okay. Mit dem Versenken. Ja, das stimmt. Ja, ne, ich war jetzt bei was anderem. Egal. Fast zeitgleich zu Tarare wird 1778 auf der anderen Seite der Front in Polen Charles Domery geboren. Der hat 9 Brüder und sie alle sollen eine Gemeinsamkeit 9 gehabt Brüder. Haben. 9 Brüder. Das sind 10 Jungs. Und alle haben immensen Hunger. Schon der Vater soll die Angewohnheit gehabt haben, viel zu viel zu essen und vor allem auch viel zu viel halb roh zu essen. Aber ja, da sind die Quellen irgendwie dünn, die Erinnerungen von Charles selber etwas lückenhaft. Und das wissen wir nicht so ganz genau, wie es da so bestellt ist. Aber gut, es ist du musst auch überlegen, wie viele damals durchgekommen sind, ne? Ja, aber 10 Brüder ist schon krass. Jo. Wir wissen, die Familie wird von den Pocken heimgesucht, als Charles so im Jugendalter ist und alle überleben es. Oh, okay. Das ist schon ungewöhnlich. Von den Ärzten in jener Zeit wird Charles gute Gesundheit bestätigt, normaler Puls, eine hagere Gestalt, etwas groß für die damalige Zeit, aber sonst kaum Auffälligkeiten, außer, dass er, sobald er sich zum Schlafen ablegt, sofort anfängt stark zu schwitzen. Das ist irgendwie merkwürdig. Und meistens schläft er auch erst nach 1-2 Stunden ein und wacht dann aber nach einiger Zeit mit großem Hunger wieder auf. Und wenn dann nichts zu essen da ist, dann versucht er mit Tabak meistens irgendwie rauchenderweise seinen Hunger irgendwie zu bändigen. Also auch er hat einen überdurchschnittlich großen Hunger. Cool, das klingt so ein bisschen, als würde sein Kreislauf genau invers funktionieren. Der sagt sozusagen so ein, ja, jetzt liege ich, jetzt Energie zur Verfügung stellen und gib ihm. Ja, also das ist irgendwie merkwürdig, ja. Und aber wer weiß. Wenn er dann morgens aufsteht, lässt das Schwitzen nach und es setzt dann aber immer wieder ein, also wenn er sich entweder zum Schlafen ablegt oder wenn er etwas isst. Okay. Dieser Charles tritt jetzt mit 13 der preußischen Armee bei, also ist ungefähr in der gleichen Zeit unterwegs als unser Franzose von eben und er ist auf der anderen Seite der Auseinandersetzung sozusagen. Also er ist in der preußischen Armee und er leidet dort, also die Armee hat eigentlich Nahrungsmittelknappheit, also da sind die Rationen schon relativ dürftig und es ist für ihn so schlimm, dass er in seiner Verzweiflung auch im ersten Koalitionskrieg, also in der gleichen Auseinandersetzung, dass er sich dem Feind ausliefert, eigentlich relativ schnell. Also er ergibt sich den Franzosen, weil er in seiner Armee zu wenig zu futtern kriegt. Und weil die Franzosen das natürlich direkt belohnen wollen, geben sie ihm eine Melone, die er sofort mitsamt Rinde verschlingt, komplett, am Stück, ganz. Also schluckt sie nicht in einem Stück runter, aber er isst die ganze Melone mit allem drum und dran. Und das finden natürlich die Kameraden super witzig und schaffen alles mögliche andere an, was er irgendwie essen soll. Und er schlingt einfach alles runter, was er in die Finger kriegt. Aber auch wie unser Franzose, dass er auch Dinge, die man nicht essen kann, isst? Gleich. Er wird jetzt in die Armee aufgenommen quasi als Überläufer und in der Nähe von Paris stationiert. Und er soll in diesem Jahr 174 Katzen gegessen haben. Außerdem, noch viel bemerkenswerter, er mag kein Gemüse, er verabscheut es regelrecht. Trotzdem, das neue Buch Katzen sind mein Gemüse. Trotzdem isst er täglich 2 bis 2,5 Kilo Gras, wenn er nichts Besseres zu essen kann. Ah, jetzt wird bei deinem Hauptsache der Magen voll. Genau. Sache, ja. Und das, obwohl er auch in der Armee die doppelte Ration an Nahrungsmittel bekommt als die anderen und er trotzdem noch seinen ganzen Sold eigentlich in Lebensmittel umtauscht. Also ist sehr offensichtlich, es gibt einige Gemeinsamkeiten. Mhm. Er wird jetzt dann, er kommt, ich weiß nicht, wie ist denn der Begriff für die französische Abteilung auf See? Navi? Ja, er landet an Bord der Hoche. Ich glaube, es spricht man bestimmt sehr anders aus, aber es hilft nichts. An Bord der Hoche. Ein Haar einfach weg, es hilft also nicht. Oche, es wird nicht besser. Also da kommt es jetzt zu einem Zwischenfall, wo ein Matrose, also ein Kollege von ihm, von einer Kanonenkugel getroffen wird und sie müssen ihm daraufhin das Bein amputieren. Und das würde er sich am liebsten einverleiben. Er beginnt, sich das einzuverleiben. Boah, ist das krass. Bis seine Kameraden ihn niederringen, ihm den Beinstumpf abnehmen und ihn von Bord werfen. Also den Stumpf, nicht den Boden. Ja. Im Jahr 1778 oder 79, je nach Quelle, wird jetzt das Schiff von den Briten geentert, also von der Royal Navy geentert und so gerät Domery in die britische Gefangenschaft und auch dort versetzt er natürlich alle in Staunen. Also sie sehen sich gezwungen, ihnen recht schnell auch die doppelten Essensrationen zukommen zu lassen, verglichen mit den anderen Gefangenen. Und als auch das bald nicht mehr ausreicht, steigern sie die immer weiter, bis er am Ende tatsächlich die 10-fache Portion bekommt, die andere Gefangene bekommen. 10-fach? Boah, ist das krass. Das habe ich ja noch nie gehört, dass es Menschen gibt, die so viel essen müssen. Na gut, aber andersrum, sozusagen, wie viel kriegt ein Gefangener? Ja, ihr müsst wissen. Vielleicht kriegt er einfach bloß eine Scheibe Brot. Ihr müsst wissen, in dieser Zeit ist es üblich, dass die Kosten für die Versorgung von Kriegsgefangenen nicht von dem Land getragen werden, die gefangen hält, sondern von dem Land, in dem sie vorher in der Armee waren. Ja, ja, aber ich beziehe mich gerade jetzt auf unsere beiden Protagonisten. Ich meine jetzt auf Philipps Einwurf ja, bezogen, ja. Absolut, aber mir ging es jetzt gar nicht um die 10-fache Menge für Gefangene und dergleichen, sondern ganz allgemein, dass es Menschen gibt, die quasi so krank viel essen müssen. Das habe ich noch nie gehört. So, man hat ja irgendwie alles schon, Wasserallergie und Lichtallergie und irgendwie 1000 andere Dinge, die es in echt gibt, die einfach ganz furchtbar sind. Also auch da Schluck aus Orgasmen und so. Auch da werde ich später noch ganz kurz was dazu sagen, okay. warum das einfach heute nicht mehr so üblich ist. Ich habe hier noch, und das fällt mir schon fast schwer, das zu glauben, aber so sagen es die Quellen, die Standardration für einen französischen Kriegsgefangenen in einem englischen Gefängnis in der Zeit besteht täglich aus 740 Gramm Brot, was richtig viel ist, 230 okay. Gramm Gemüse, 57 Gramm Butter und 170 Gramm Käse. Das ist echt viel. Ja, und wenn du es mal 10 nimmst, dann ist es immens viel. Lasst euch das mal wirklich auf der Zunge zergehen. 7,4 Kilogramm Brot, 2,3 Kilogramm Gemüse, ein halbes Kilo Butter und 1,7 Kilogramm Käse. Ich mag auch 1,7 Kilogramm. Haut er sich rein und trotzdem ist da unter anderem die Gefängniskatze, mindestens 20 Ratten und alle Kerzen in Reichweite. Kerzen. Es ist wirklich abgefahren. Zudem nascht er die Medizin der Gefangenen auf der Krankenstation, die sich weigern, ihre Medizin zu schlucken. Er hat da keinerlei Symptome oder Nebenwirkungen von. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass sein ganzer Metabolismus irgendwie halt komplett anders funktioniert. Und wenn seine Bierrationen mal alle sind, trinkt er stinknormales Wasser, was jetzt irgendwie... Oh. Ja, wenn man da mal 2 Sekunden drüber nachdenkt, weiß, dass es eigentlich auch nicht gesund sein kann. Ja. Also das stinkt normal, bitte wörtlich nehmen. Also es gibt ja nicht ganz ohne Grund, hat man da mal Wein und Bier getrunken. Keinerlei Nebeneffekte. Das erregt natürlich Aufsehen, ne? Und das spricht sich rum und irgendwann ist wirklich der Oberst der Allerobersten, also der wirklich die Gesundheit aller Kriegsgefangenen verantwortet, kriegt Wind von der Sache und kommt vorbei und veranstaltet ein Experiment, bei dem sie Domery um 4 Uhr morgens aufwecken, ihm 1,8 Kilogramm rohe Kuhäuter füttern. Blech. Die sagt der Schweinegesichter ist. Die bin ich neulich vorbeigefahren. Ja? Ja, das war voll schön. Ich war da auch irgendwann mal in letzter Zeit wieder. Das liegt immer auf dem Weg zur Bordehalle. Ich war beim Obi direkt daneben. Ah ja, da bin ich auch manchmal. Ist das eine Metzgerei von dir? Ja. Ja. Okay. Wie heißt die? Wale? Ich glaube schon. Irgendwie so ähnlich. Das Grün, die Farbe, die ich mir im Obi gekauft habe, war erhabenes Agavengrün. Oh. Erhaben. Boah, das ist fancy. Muss man ein Bild schicken. Ja. Erhabenes Schweinegesicht. Hast du Wohnung gestrichen? Die längste Wand. Ah ja. Sieht wunderschön aus. So als Farbnuance. Ich hoffe wirklich für dich, dass da jetzt ein großer Scheck hängt an dieser Wand. Nein. Boah, ich bin sehr enttäuscht. 2,3 Kilogramm rohes Rindfleisch ist der nächste Gang um 9.30 Uhr. Gefolgt von 12 großen Talgkerzen, die zusammen fast 500 Gramm auf die Waage bringen. Dazu eine Flasche Portwein. Aber diese Kerzengeschichte, das haben sie jetzt absichtlich gemacht. So. Naja, Talg ist ja auch irgendwie Fett, so okay. gesehen. Also das ist ja auch Füllstoff, ne? Ja. So, okay. Also von daher ist jetzt nicht ganz so absurd wie andere Dinge, glaube ich. Ja. Um 1 Uhr nachmittags gibt es dann nochmal die gleiche Menge an rohem Fleisch und Kerzen, dazu weitere 3 Flaschen Portwein. Er muss während der ganzen Aktion nicht aufs Klo, sich auch nicht übergeben, sein Puls bleibt den Tag über unverändert, ebenso seine Körpertemperatur. Am Abend erklären sie das Experiment für beendet und Domery ist bester Laune, tanzt, raucht, stützt sich noch eine weitere Flasche Portwein ins Gesicht. Port Mahlzeit. Prost Mahlzeit. Aber ich würde sagen, wenn du jemandem erzählst, dass das die Bestrafung von jemandem ist, 4 Flaschen Portwein zu kriegen als Gefangener. Ich glaub, ist ja keine Bestrafung. So. Ja, ja. Ja, also, ja. Nein, aber dafür, dass er gefangen wurde. Wir hatten es ja auch schon mal, ne, was auf hoher See so einst für Gepflogenheiten gegolten haben und so. Und das war noch, also das ist ein bisschen anders, als man sich das vorstellt, glaube ich. Da wurde eigentlich wirklich noch, wie soll ich sagen, anständig mit den Leuten umgegangen, auch wenn sie Gefangene waren, so, ne? Oder auch wenn man ein Schiff gekapert hat, wurden die nicht ins Meer geworfen, sondern die wurden halt ordentlich wo abgesetzt und so. Also man ist ja auf jeden Fall jetzt komplett baff. Die sind ziemlich baff. Und auch da leider verlaufen sich die Spuren. Also wir wissen tatsächlich, nach diesem Experiment ist nichts mehr überliefert. Wir wissen nicht, ob er in England verbleibt. Wir wissen nicht, ob er nach Frankreich oder gar nach Polen zurückkehrt. Wir wissen nicht, wie alt er wird. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert. Das ist sehr, sehr schade. Und auch nicht, was seine neuen Brüder machen. Wissen wir auch nicht. Okay. Wollt ihr trotzdem noch einen Nachschlag? Ja. Yeah. Nicholas Wood, The Great Eater of Kent, hätte ich noch. Ich habe jetzt gedacht, jetzt geht's ums Buch The Hunger Games. Nee, der ist tatsächlich ein paar Jahre früher geboren, 1580 in England. Und der geht tatsächlich unter diesem Titel in die Geschichte ein. Nicholas Wood, The Great Eater of Kent. Und wir kennen die Geschichte, weil er einem Dichter auffällt. Der Dichter heißt John Taylor. Und der ist ziemlich sprachlos, als er unseren Kent in einem Inn zum ersten Mal antrifft. Das war jetzt blöd als Dichter. Wenn du sprachlos bist? Ja. Gut, der war nicht schlecht. Habe ich dich endlich mal mit einem... Ja. Wir hatten schon bessere heute, aber der war gut. Okay. Musste ich kurz nachdenken. Okay. Also er sieht ihn da zum ersten Mal, wo der lässig und ohne große Mühe 60 Eier, mehrere Stücke Lamm und ein paar große Kuchen verdrückt. Und ein kleines Minztäfelchen? Das geht, glaube ich, nicht mehr rein. Vielleicht noch ein Gurkensandwich, aber... Gott, Leute, es ist echt so geschmacklos. Gurkensandwich, stimmt, das ist ziemlich geschmacklos. Aber da, nein, nur, wenn man kommt gut davon, wie viel Salz man drauf kippt, um auf die Story wieder anzugehen. Genau. Also Wood ist ein großer, kräftiger Bauer, der in seiner Hood eigentlich schon ziemlich für seine Eskapaden bekannt ist. Er tritt immer wieder bei kleinen lokalen Festivals auf mit seinen Kunststückchen und schlingt vor Publikum durchaus mal rekordverdächtige 84 Kaninchen in einer Sitzung hinunter. Also 84 Kaninchen ist eine Menge. Ein andermal, zieht er die vorher noch aus dem Hut? Ich hoffe. Ein andermal ein komplettes Dinner für 8 Personen. Ja, da haben wir schon mehr gesehen heute. Ich wollte gerade sagen, was ist denn 64 Kaninchen? Ist doch mehr als ein Dinner für 8 Personen. Und er ist auch dafür bekannt, dass er hanebüchene Esswetten eingeht. Ja, von denen ja, er zweimal... Würde ich auch machen, wenn ich das könnte. Von denen er zweimal welche verliert. Was? Bei einer Gelegenheit fällt er wirklich in ein Fresskoma. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. That's a thing. Und beim zweiten Mal versucht er sich an 12 Ale-getränkten Brotlaiben. Und nach der Hälfte schläft er einfach besoffen ein. Okay. Ich muss gerade an Man vs. Food denken. Kennt ihr das? Ja, das habe ich schon mal. Das der Moderator ist auch ein extrem charismatischer Amerikaner. Aber sag doch vielleicht erst, was das ist. Ja, ja, aber ich bin ja gerade dabei. Ah, okay. Aber Dominik, jetzt sag halt endlich, was das ist. Ja, das ist eine Sendung, die auf irgendeinem Discovery Channel oder dergleichen lief. Ist und es? Die Prämisse der Sendung ist quasi, dass er geht durch amerikanische Städte und schaut sich da am Ende dieser Folge, schaut er sich quasi immer eine Ess-Challenge an. Ah. So, das ist halt, in Pittsburgh gibt es halt irgendwie den Hamburger of Doom, der halt irgendwie riesengroß ist und wenn du den essen kannst, kriegst du halt dann deinen Namen an die Wand gepinnt. Dann gibt's in Texas, gibt's das schärfste Chili aller Zeiten, wenn du das schaffst innerhalb von sonst wie. Die hat halt diese ganzen lokalen Challenges und ich glaube Man vs. Food ist tatsächlich nur der Zusammenschnitt von nur diesen Challenges, weil in der Originalsendung, deren Name ich aber nicht mehr weiß, hat er quasi davor die ganze Folge lang authentisch einfach das Essen dieser Stadt gezeigt und am Schluss endet es immer, dass er eine Essens-Challenge macht. Und ich meine, ihr kennt ja die Amerikaner, da sind halt auch völlig absurde Essenssachen dabei. Also das ist halt auch jenseits von Gut und Böse, aber das wäre für die beiden oder für die drei Protagonisten von heute, wäre das quasi perfekt. Die wären auf jeden Fall da weit vorne dabei. Also tatsächlich kommt dieser Dichter auch auf eine ähnliche Idee, ne? Also der versucht jetzt Profit aus dieser Entdeckung zu schlagen und will eine Eating Exhibition organisieren, wo er wirklich auch einen Flyer, also so ein Pamphlet irgendwie schreibt. Da tatsächlich ist die Hauptquelle für das, was wir heute über Nicholas wissen. Und es soll ein richtiges Festival werden, in London soll es stattfinden. Und er hat schon vor Augen, wie er diesen Typen ganz groß rausbringt. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass als dieser Dichter auf Wood aufmerksam wird, ist der eigentlich schon, also über seinen Zenit weit, weit hinüber. Also er ist eigentlich schon, ich weiß nicht wie alt, aber er ist nicht mehr der Jüngste. Er hat nur noch einen Zahn im Mund, weil er den Rest mal bei einem sehr, sehr hartnäckigen Stück Hammelschulter verloren hat. Und auch da wissen wir nicht so ganz, also wir wissen nur, diese Exhibition findet nicht statt und wir wissen aber nicht, wie es dann mit ihm weitergeht. Aber er geht auf jeden Fall als einer der ersten Wettkampfesser in die Geschichtsbücher ein. Fand ich auch bemerkenswert. Also das war nur ganz kurz, auch die Engländer haben hier so einen zu bieten. Und da fragt man sich doch tatsächlich, warum es in der Geschichte solche Fälle scheinbar häufiger gibt, aber heutzutage eigentlich nicht mehr. Also ich würde mal behaupten, das wäre uns auf Reddit schon mal begegnet, wenn es heute mit Sicherheit jemanden gäbe, der Katzen roh verschlingt oder Kinder verschwinden lässt oder 84 Kaninchen. Ja gut, das mit den Kindern ist jetzt... Allegedly. Ja, sie können nichts beweisen. Also, heute würde die Medizin einschreiten wahrscheinlich lange, bevor sowas außer Kontrolle gerät. Also wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass das eine relativ fortgeschrittene Version von irgendeinem biologischen Defekt oder Gendefekt oder irgendeiner Krankheit ist, die man heute wahrscheinlich irgendwie behandeln würde. Also zumindest lange, bevor irgendwelche lebendigen Hundewelpen oder Kuhäuter oder irgendwas verschnabuliert werden. Man kann ja, also ich kenne zwei Personen, deren Magen zum Beispiel verkleinert wurde. Das ist so das harmloseste wahrscheinlich von all dem. Aber das ist ja auch, kann ja auch sehr, sehr effizient sein. Was, genau. Ja. Also ja, wobei ich glaube, dass selbst wenn du heute, ich meine, es gibt ja auch heute, gibt es auch irgendwie immer mal wieder so Leute, die irgendwie 300 Kilo wiegen und die wirklich absurd gestörtes Essverhalten haben, aber das ist immer noch eine andere Liga als das, was wir jetzt hier hatten, glaube ich. Vor allem, weil die ja dann auch wirklich zulegen. Ja. Das war das, was ich gemeint habe mit, dass der verdauungsmäßig der Metabolismus funktioniert Metabolismus anders. Irgendwie also, Schieflage hat. Im Fall Tarare, so der Stand der Medizin, kann man nicht einfach nur von einer Essstörung sprechen. Ja? Also das wäre heute so ein Phänomen vielleicht, aber da muss auf jeden Fall mehr dahinter stecken. Im Gespräch sind da so Sachen wie Polyphagie. Das wäre eigentlich einfach so ein Überbegriff für außerordentlichen Appetit. Also krankhafte Gefräßigkeit könnte man dazu auch sagen. Das ist aber eigentlich auch nur so ein Dachbegriff, kein richtiges, konkretes Krankheitsbild. Es gibt aber sowas wie das Prader-Willi-Syndrom, was eine Genmutation ist mit einem beschädigten Chromosom 15. Und da gibt es so einen Fall auf 10.000 bis 15.000 Kinder ungefähr. Das ist ja gar nicht mal so selten. Das ist jetzt nicht so selten. Babys mit Prader-Willi-Syndrom, Zitat Wikipedia, haben direkt nach der Geburt Bewegungsarmut, Muskelschwäche und ein niedriges Geburtsgewicht und nehmen nur langsam zu. Sie beginnen nicht zu schreien oder schreien nur sehr schwach und haben häufig Saug- und Schluckstörungen. Das scheint jetzt nicht so hundertprozentig irgendwie zu passen, aber na gut, das wissen wir jetzt einfach bei denen nicht, oder? Hä, was macht das Symptom dann? Das wollten wir noch nicht. Naja, ja, also das hat unter Umständen ist es ein bisschen deckungsgleich mit den Symptomen, die wir gerade beschrieben haben. Also jetzt, das war jetzt nur der Absatz über, wie das halt bei Säuglingen. Und bei uns wäre es dann so, du würdest halt den Säugling irgendwie direkt behandeln, ne? Ja. Und dass das gar nicht zu so einer ausgewachsenen Essstörung wird. Aber das, genau. Die Erstbeschreibung des Syndroms geht auf einen Arzt namens Down zurück, nachdem später das Down-Syndrom benannt wird. Aber das ist jetzt hier an der Stelle gar nicht wirklich weiter wichtig. Ich glaube, dass es bei diesem Syndrom auch darum geht, dass das ist eine eigenständige Krankheit. Also, was sein kann, ist, dass die Amygdala beschädigt ist. Das wäre so was den Stoffwechsel zum Beispiel beeinträchtigt. Mhm. Und das könnte zum Beispiel sein. Ich sage ganz oft zum Beispiel eine Hyperthyreose. Das führt zu einem erhöhten Stoffwechsel, Durchfall, Schwitzen, dünnem Haar. Das würde zu allem passen, was Tarare hat. Und dazu gibt es auch eine Sawbones-Folge. Sawbones habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal empfohlen, oder? Kann das sein? Sawbones. Ja. Podcast? Der Podcast. Der Typ von diesen englischen amerikanischen Brüdern, die Frau Ärztin. Das ist McElroy? Genau. Aus der Gaming-Ecke kommen und Adventure Zone gemacht haben und der macht mit seiner Frau die Ärztin ist Sawbones. Und das ist sehr witzig. Er ist quasi ein Komiker und sie eine Ärztin und die haben eine Folge zu ich weiß nicht, ob es wirklich zu Hypertyreose ist oder einfach zu diesen krankhaften Essstörungen. Und sie haben noch eine Folge zu einem Pica-Syndrom, auf das ich auch gleich noch zu sprechen komme. Ja. Pica-Pica. Was auch sein kann, wäre Diabetes, dass ein sehr, sehr fortgeschrittenes Diabetes irgendwie solche Dinge hervorruft, wenn es nicht behandelt wird. Ja. Aber in der Stärke, das ist schon... Scheint mir jetzt auch nicht super wahrscheinlich, aber... ja, gleich. Aber natürlich, ich bin kein Mediziner. Ein Absatz noch, dann gleich. Was das Wahrscheinlichste ist, ist tatsächlich Amygdala oder der Hypothalamus, was vielleicht durch einen Tumor beschädigt sein könnte. Also die Hirnanhangdrüse, wenn ein Tumor hat, das könnte sowas unter Umständen hervorrufen. Dadurch wird dein Hunger-Sättigungsmechanismus irgendwie kaputt und der Hypothalamus kontrolliert zum Beispiel auch die Körpertemperatur. Also könnte auch irgendwie zu unseren Phänomenen passen. Die nehmen ja auch nicht zu. Also ich meine, das ist ja auch was, wo mich mal der Stand der Forschung interessieren würde. Ich meine, wenn angenommen, du würdest dieses Hungergefühl wegkriegen, allein die, vielleicht gäbe es ja Leute, die quasi dafür zahlen würden, wenn sie einfach nicht zunehmen würden. Also das ist ja ein bisschen was, so all die Dinge, die du jetzt genannt hast, das mag ja für den einen oder anderen erstrebenswert sein im Tausch. Ja, aber ich kann mir auch was andersrum vorstellen, dass deren Sättigungsgefühl so kaputt ist, dass sie sozusagen so viel Nahrung in sich aufnehmen, dass der Körper nicht mehr, also das überhaupt nicht mehr verarbeiten kann und dann im Endeffekt sozusagen nur noch so nicht vernünftig verwertet in Anführungszeichen durchschiebt und du dadurch dein komplettes Darmflora und Co. auch kaputt machst. Ja, also sozusagen. Es ist schon nicht so erstrebenswert in der Also ich habe jetzt bei diesen medizinischen Dingen etwas geeiert, weil ich es mir nicht so ganz sauber rausgeschrieben habe, weil ich eigentlich auch, und dazu komme ich jetzt so zu dem allgemeinen, ich glaube, das ist so der Schluss aus dem Ganzen. Die Diskussion um diese Fälle ist spannend, aber nicht befriedigend, weil wir es heute nicht mehr nachvollziehen können. Und ich weiß nicht, sagt euch Occams Rasiermesser was? Ja. Das ist so, die einfachste Theorie ist in der Regel die wahrscheinlichste. Ja. Und das Gegenteil davon ist Hickams Dictum. Und es benannt nach einem Arzt, der mal gesagt hat, Patienten können verdammt nochmal so viele Krankheiten haben, wie sie wollen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das nicht ein einzelnes Phänomen ist, sondern dass da einfach mehrere Dinge zusammenkommen. Da ist viel zusammengekommen. Also wenn da die Hirnanhangdrüse beschädigt ist und die Diabetes haben und vielleicht noch ein Gendefekt oder keine Ahnung, also so eine Kombination scheint in diesen Fällen durchaus wahrscheinlich. So, aber und bemerkenswert, dass es dann gleichzeitig war, also im gleichen Jahr so zwei Fälle. So. Interessant, ja, dass das so eine Ähnlichkeit hat und vermutlich ist es einfach so, dass sowas durchaus häufiger vorkommt, dass dann aber die Leute einfach wahrscheinlich im Kleinkindsalter schon verstorben sind in der Zeit und dass du da nie irgendwie drauf gekommen bist, dass die vielleicht sowas haben könnten. So könnte ich mir vorstellen, also weiß ich jetzt nicht, habe ich keine Zahlen zu, aber könnte ich mir vorstellen. Was auch sein könnte, und jetzt nochmal auf das Pica zu sprechen zu kommen, das Pica-Syndrom, habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Das ist so eine Essstörung, bei der man vermeintlich eklige und ungenießbare Dinge isst, zum Beispiel Haare. So ein ganz beliebtes, oder Steine oder Erde sind so beliebte Dinge. Und jetzt nicht nur, weil man so ein krankhaftes Hungergefühl hat, sondern weil man so auch komische, wirde Essgelüste dann irgendwie entwickelt. Ja. Witzig oder interessant, Pikazismus war ursprünglich der Begriff für die Essgelüste von Schwangeren. Also der gleiche Begriff. Ich weiß nicht, ob der eine vom anderen also oder der andere vom einen abgeleitet ist. Aber saure Gurken mit Nutella. Das ist früher Pikazismus und das ist zumindest der gleiche Wortstamm. Ah, ja. Und anders als zum Beispiel Bulimie ist es keine quantitative, sondern eine qualitative Essstörung. Also du musst nicht Unmengen verschlingen, sondern einfach nur irgendwie. Du hast das ganz stark das Bedürfnis, was auch immer es ist für dich, zu essen. Genau. Und das mit Haare war tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es sogar nochmal ein eigenes Krankheitsbild für Leute, die Haare essen. Das ist dann so ein Impulskontrolle-Ding. Und okay, da müssen wir jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich wollte nur sagen, das gibt's auch noch. Und das ist eigentlich auch keine psychische Sache, sondern so neuropathologisch. Also irgendwas schon auch, soll ich sagen, was nicht nur in der Psyche, nicht nur im Kopf irgendwie passiert, sondern was wirklich auch körperlich irgendwie nachweisbar ist. Und auch da gibt es eine sehr, sehr gute Sawbones-Folge zu. Wobei ich jetzt ein bisschen vorsichtig bin. Du hast jetzt gerade gesagt, sozusagen, was nur im Ja, das war ist, weil du bei ganz vielen Sachen. Das war jetzt sehr lapidar. Also mir ist sehr wohl klar, dass Dinge, die in deinem Kopf passieren, auch eine durchaus vollwertige Krankheit darstellen. Ja, und nee. Ich will auch sagen, dass sozusagen auch psychische Erkrankungen oder einfach psychische Phänomene einen Einfluss auf deinen Körper haben und auch umgekehrt. Auch das. Also das wollte ich jetzt, danke. Das war jetzt nicht in der Form gemeint. Das war jetzt nur etwas schnell runtergebrochen, weil ich zum nächsten kommen wollte. Ja. Zu Michel Lotito. Michel. Wo wohnt er? Das ist der Grund, warum ich in Grenoble wird er geboren. Gleich. Dann wahrscheinlich Michel. Das ist der Grund, warum ich auf dieses Picker-Syndrom überhaupt eingehe, weil ich jetzt noch eine ganz kurze, ganz spannende Biografie dabei habe, die von Michel Lotito. Besser bekannt als Monsieur Mange-Tout. Der Herr, der alles isst. Oder Herr Allesesser. Genau. Der ist 1950 in Grenoble geboren. 1950. Okay. Und der geht ins Guinness-Buch ein, weil er ziemlich viele, ziemlich widerliche Essensrekorde hält. Aber er lebt auch nicht mehr. Der lebt nicht mehr. Weil du machst ja außer ganz wenigen Ausnahmen immer keine Referenzen. Ja, manchmal bei so längeren Mehrfachaufzählungen kann schon mal einer dabei sein, der noch lebt, aber der lebt auch nicht mehr. Nee. Mhm. Weil er was Falsches gegessen hat? Das wäre zu einfach. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber der, da ist man sich relativ sicher, der litt unter Picker und hatte zudem aber die außergewöhnliche Fähigkeit, wirklich ungesunde Dinge auch wirklich gut zu vertragen. Also die haben den mal in ein Röntgengerät gesteckt und haben dann damit nachgewiesen, dass sein Magen täglich 900 Gramm Metall aufnehmen kann, ohne dass der irgendwelche Konsequenzen daraus hat, irgendwelche Komplikationen. Also Aufnahmen im Sinne von Katze reinwerfen und der Körper reagiert nicht in einer Weise drauf, wo du sagst, dem geht's schlecht. Aber er verdaut es oder kommt's wieder raus? Weil das ist ja auch wieder tatsächlich interessant. Ich glaube, Metall kannst du nicht verdauen. Ja, aber hätte sein können, dass er eine extrem aggressive Magensäure hat. Oder? Nee, ich denke, das kommt schon größtenteils wieder raus. Das ist aber echt schmerzhaft. Tatsächlich habe ich jetzt gar nicht so genau dabei. Okay. Kommt davon, ich wollte gerade sagen, ob er da irgendwie so kleine Metallkügelchen isst oder das, Fischhaken. Ich habe jetzt hier gleich eine Liste. Ich erzähle euch mal, was er in seinem Leben zwischen 1966 und 1997 so alles gegessen hat. 18 Fahrräder, 15 Einkaufswägen, 7 Fernsehgeräte, 6 Kronleuchter, 2 reguläre Betten, ein Wasserbett, 45 Türscharniere, ein paar Skier, ein Computer, 500 Meter Stahlkette, ein Sarg, einschließlich Griffe, ein Leichtflugzeug Typ Cessna 150, über einen Zeitraum von 2 Jahren, muss ich hinzufügen, einen Hund und eine bronzene Plakette, die ihn als Guinness-Buch-Rekordhalter ausweist. Die Cessna hat mich gebrochen, ich sag's, wie es ist. Also, ich meine, man kann so Sachen natürlich nicht einfach kauen und irgendwie essen. Also er hat da immer schön mit seiner Hand Elektrosäge alles mundgerecht zerkleinert und dann verschluckt. Und nach eigenen Aussagen hat die Fahrradkette dabei am besten geschmeckt. Mhm. Pro Tag schaffte er und so. Den Hund? Das habe ich versucht rauszufinden. Ich weiß nicht, ob der ausgestopft oder was da ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der war ausgestopft. Ja, aber ich überlege gerade, wann hat der letzte Hundemetzger in der Schweiz zugemacht? Das ist gar nicht so unendlich lang her. Hundemetzger in der Schweiz? Ja. Das war tell me more. Ich glaube, das war noch bis in die 80er eine Sache war. Ist das dein Ernst gerade? Da höre ich auch gerade zum ersten Mal davon, dass es überhaupt sowas gibt wie einen Hundemetzger. Ich werde mal recherchieren. Ich dachte, nur in China essen sie Hunde. Nö. Ist zwar ein Film, aber. Wie ist der Name? Old Man in New Cars? Nee. War das nicht? Nee, das, ich verwechsel es gerade. Da gab es doch noch einen Nachfolger davon. Ah, egal. Aber hier, 2013 wollte jemand in der Schweiz Hundefleisch verbieten. Also den Verzehr von Hundefleisch, von daher. Okay. Ich möchte gerne etwas verbieten, das schon seit 50 Jahren verboten ist. Doppelt und dreifach. Also, er schafft pro Tag ungefähr 1 Kilo Metall. Haben wir ja gerade schon irgendwie erörtert. Dass er dann meistens mit Wasser, manchmal aber auch mit Mineralöl runterspült, was irgendwie auch mega widerlich ist. Man schätzt, dass er im Lauf seiner Karriere 9 Tonnen Metall verspeist hat. Und ich meine, der ist auch jung genug, da gibt es dann auch diverse Artikel im Internet und Videos auf YouTube. Und aber der verdient auch sehr schnell damit seinen Lebensunterhalt. Ja, ja, also ich meine, der macht da natürlich ein Ding draus. Und wie viele Jokes wurden bei dem gemacht mit, ob sein Eisengehalt im Blut okay ist? Aber der isst quasi normal und dann isst er aber all diese Dinge zusätzlich. Ja. Ja, also dieses Picker-Syndrom, das hat, glaube ich, nichts mit wirklich Ernährung zu tun. Wie gesagt, das ist so krankhaft Impulskontrolle, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hast, du musst jetzt ganz dringend dieses Flugzeug essen. Ja, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Kommt nachts vom Feiern heim. Ich glaube, dass der aber zusätzlich noch irgendwie wirklich auch normal seinen Schnitzel und keine Ahnung gegessen hat. Ich habe den nicht in der Tiefe jetzt irgendwie, ich fand nur diese Liste so bemerkenswert. Chesna ist echt der Wahnsinn. Also der wird auch auf Reddit sehr häufig irgendwie mal erwähnt. Ich hätte noch ein kleines Spielchen dabei, wenn ihr noch Bock habt. Ich würde dich so feiern, wenn du jetzt zum Jubiläum heute eine Chesna isst. Nein, ein Mitternachtsbuffet für uns bestellt hättest. So in dem Moment kommt jetzt jemand rein, der so ein Buffet aufbaut. Warum ist es jetzt 21.12 Uhr? Also Mitternacht ist noch ein bisschen hin. Ja, normalerweise bin ich schon im Bett um die Zeit. Na, also wenn du dieses Spiel gewinnst, dann werde ich dir einen Mad Eagle sponsern. Oh, okay. Ich weiß zwar nicht, zu welcher Gelegenheit, aber dann häng dich rein. Ja? Ich habe jetzt hier, es gibt 10 Karten habe ich hier mit jeweils 3 Fakten über Essen aus der Geschichte. Yeah. Eure Aufgabe ist es, den jeweils falschen Fakt auszusortieren. Okay. Ja, verstanden? Und wann haben wir gewonnen? Wenn du besser bist als Philipp. Okay, du zählst? Ihr müsst selber mitzählen. Das wird mir sonst zu kompliziert. Ja, verstanden? Also ist nicht wir, müssen nach jeder wir machen Runde, den Testlauf. Wir machen nach jeder Runde, wer gewonnen hat, muss einen Finger hochstrecken. Wir machen den Testlauf. Also Fakt 1. Ciabatta wurde erst in den 1980ern als Antwort auf das französische Baguette erfunden. Fakt 2. Calzone wurde 1700 in Napoli erfunden und heißt übersetzt Unfall. Fakt 3. Cornflakes wurden entwickelt, um Masturbieren zu unterbinden. Ich sage, das zweite stimmt nicht. Das zweite stimmt nicht, ich glaube auch. Denn es heißt übersetzt Hose, weil man es beim Umherlaufen essen kann. Und Calzone, Fun Fact, wurde 1996 richtig, richtig beliebt in den USA, weil, habt ihr eine Idee? Mhm. Weil es bei Seinfeld vorkam. Mhm. Was? Der Jan hätte es jetzt gewusst. Wow. Link in den Shownotes. Krass. Und das mit dem Kellogg, da hat man doch mal eine Bonusfolge zu. Genau, also deswegen habe ich es auch nur als Testlauf, weil das war zu einfach. Naja, okay, Frage 1 ist auch einfach. In China wurden Melonen im Kampf früher als Helme benutzt, Fakt 1. Fakt 2. In den USA gab es mal so viele Hummer, dass sie als Dünger eingesetzt wurden. Fakt 3. Schwarzer Pfeffer war mal mehr wert als sein eigenes Gewicht in Gold. Dann darfst du zuerst. Dann sage ich die 1. Ich sage auch die 1. Ja, das war sehr einfach. Ihr habt beide einen Punkt. Also hier Daumen hoch, ja? Daumen hoch. Philipp mitzählen. Ja. So, es wird aber schwieriger. Fakt 1. Gabeln galten mal als Gotteslästerung. Fakt 2. Die alten Griechen hatten schon Waffeleisen. Fakt 3. Joghurt ist knapp 2000 Jahre alt. Wir wechseln ab, oder? Ja, genau, du darfst jetzt zuerst. Ich sage 1. Nee, die 1 stimmt, da bin ich mir sehr sicher. Weil die ja aussieht wie ein Dreizack vom Teufel und so, deswegen war die ganze Zeit lang irgendwie von der Kirche geächtet. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Joghurt sogar noch älter ist, weil wenn da irgendwo Milch rumstehen lässt, dann wird sie über wundersame Weise irgendwie zu anderen Dingen und vielleicht warum nicht Joghurt. Der Mann hat Ahnung. Joghurt ist 5000 Jahre alt. Mehr als 5000 Jahre alt. Der bei mir im Kühlschrank auch. Tatsächlich, das mit der Gotteslästerung ist, die Antwort war richtig, aber die Erklärung kann natürlich auch Teil der Erklärung sein. Ich weiß nicht genau. Es galt als Beleidigung Gottes, dass man nicht die natürlichen Gabeln, die Finger zum Essen verwendet. Ah. Deswegen hat die Kirche lange Zeit Gabeln geächtet. Ja, aber das verstehe ich nicht ganz, weil Löffel ist ja auch mit gleicher Moment. Ja, aber Suppe kannst du vielleicht nicht so gut mit den Fingern essen. Egal. Drittens. Also, der Kollege Weißmann hat einen Punkt. Im Zweiten Weltkrieg bastelten sich die Engländer Fake-Bananen. Zweiter Fakt. Im Zweiten Weltkrieg gab es den Plan, Churchill mit einem explodierenden Schokoriegel zu ermorden. dritter Fakt. Im Zweiten Weltkrieg wurden in deutschen U-Booten das Essen in Toiletten gelagert. Die Eins. Ja, ich sag auch die Eins. Ich habe euch verarscht, die waren alle drei richtig. Weil ich wollte gerade sagen, das mit der Churchill explodierenden Dinge, da gab es irgendwann mal so eine Liste, wie man versucht hat, und ja, das ist nicht Churchill, aber wie man versucht hat, zum Beispiel Fidel Castro eventuell um die Ecke zu bringen, welche Pläne es da alles gab, wo ich mir gedacht habe, so, was sind das alles für absurde Ideen? Und dann ist es mit dem Schokoriegel ja ich glaub, jetzt nicht so weit weg. Ich glaube, man hat sehr viele absurde Dinge sich einfallen lassen. Aber ich fand das mit den Bananen auch sehr schön. Da habe ich euch jetzt natürlich aufs Glatteis geführt. Was? Also mit, warum ich das gewählt habe, ist ein, mit welchem Zweck? Naja, weil die Leute halt Bock hatten auf gute Ernährung oder auf Obst. Und es gab halt wenig Nahrung. Die Schiffe wurden für den Krieg gebraucht. Also war importierte Nahrung sowieso eigentlich irgendwann nichts mehr. Und es gab dann tatsächlich irgendwann echt so eine richtige Industrie, um Diäten, die aus dieser Lebensmittelknappheit entstanden. Ja, und dann haben die so Kochbücher rausgebracht und da standen dann Rezepte drin, wie du falsche Bananen machst. Ja. Ich dachte ehrlich gesagt jetzt nicht während der Zeit des Krieges irgendwie daheim, sondern sozusagen bei den Soldaten, dass das passiert. Nee, schon daheim. Ne? Verstehe. Und die haben dann Pastinaken gekocht und mit Bananenessenz gesüßt, um irgendwie was zu haben, das wie eine Banane ist. Ja. Klingt mega widerlich. Aber okay, nächste Runde. Die Vegetarierbewegung gibt es seit etwa 300 Jahren. Zweitens, Mac and Cheese ist hunderte von Jahren alt. Oder drittens, Popcorn gibt es seit tausenden von Jahren. Dominik, du darfst. Was war das zweite nochmal? Mac and Cheese ist hunderte von Jahren alt. Also Vegetarier, ich glaube seit etwa 300 Jahren. Ich glaube, dass die zwei nicht stimmt. Popcorn, tausende von Jahren. Das glaube ich auch, weil, also Käse lange haltbar, ja, aber in Mac and Cheese ist ja vor allem, das ist ja so Schmelzkäse, wo du so hochverarbeitete Sachen drin brauchst. Von daher, außer du erklärst mir jetzt schon früher gab es irgendeinen anderen Käse und irgendeine andere Pasta, würde ich sagen, Mac and Cheese ist auf jeden Fall neuer. Also ihr habt zumindest recht, Popcorn ist es nicht, die ist richtig. Popcorn hat schon in Mexiko vor, also 5000 Jahren mindestens und die haben schon wahrscheinlich vor 10.000 Jahren sogar irgendwie mit Mais hantiert. Ob der da schon gepoppt hat, weiß ich nicht, aber mindestens mal seit 5.000 Jahren, seit 5000 vor Christus gibt es es nachweislich und wie gesagt Mais schon seit 10.000 Jahren in Mexiko, also das ist raus. Mac and Cheese, das erste bekannte Rezept ist aus dem Jahr 1769. Also das ist auch quasi richtig, ist hunderte von Jahren alt. Was falsch ist, ist die Vegetarierbewegung, gibt es seit 300 Jahren. Die gab es schon bei den Griechen. Und tatsächlich wurden bei den alten Griechen die Pythagoreaner quasi. Ach klar, oh Gott. Das war die Vegetarierbewegung. Also die waren nach dem Pythagoras benannt. Ja, ich schäme mich gerade ein bisschen, weil wir irgendwann mal ich weiß gar nicht, wann war das? Ab 8. Klasse? Irgendwann angefangen haben, so ein bisschen irgendwie durch Matheunterricht, wann auch immer, Pythagoras als Figur so abzukulten. Und da wurde genau über die Pythagoreer und den Vegetarismus, hat man es damals schon mal, völlig vergessen. Nächste Runde. Es steht immer noch 2-1. Grüße gehen raus an Peter und Co. Die erste Mahlzeit, die auf dem Mond verzehrt wurde, war Speck. Zweiter Fakt. In Finnland gibt es einen Burger King mit Sauna, in dem du dein Essen nackt verzehren kannst. Drittens. Die russischen Kosmonauten an Bord des Sojus 19 hatten amerikanische Schokoriegel dabei. Philipp? Boah, die sind alle gut. Die sind alle gut. Danke, danke, danke. Ich verspreche euch, einer ist falsch. Okay. Dann sage ich einfach die zwei. Die sind alle wunderschön, aber ich sage einfach die zwei. Ich sage die eins. Das wäre die drei gewesen. Oh. Damn it. Die russischen Kosmonauten hatten keine Amerikaner, also Space War, das wäre ja schon. Ja, aber ich habe mir noch gedacht, vielleicht haben die heimlich irgendwie umverpackt oder irgendwas. Nee, aber sie hatten Kaviar an Bord, was ich auch nicht weniger finde. Naja gut, ich glaube, es ist eher andersrum. Egal, was du da hochpackst, das Gewicht zählt und dann sind ein paar Rubel hin und her, egal. Ein bisschen foppen, weil halt so komprimierte Nahrung, Riegel, das ist so das, was man in solchen Fällen ja vielleicht mitnehmen würde. Ne? So die ganzen Outdoorer, die haben so komprimiertes Zeug dabei, wenig Packmaß. Ja, oder diese absurden Hamburger in der Dose gibt es ja von irgendeiner deutschen Firma. Also nächste Runde. Cock and Triss ist ein Gericht, das aus einem Spanferkel-Oberkörper besteht, der auf die untere Hälfte eines Truthahns aufgenäht ist. Zweitens, ist euch Turducken ein Begriff? Pilleballe. Die Franzosen haben ein Gericht, in dem ganze 12 Vögel in der Reihe nach ineinander gesteckt werden. Dritter Fakt, vor der Reformation in England galten Biberschwänze als Fischgericht und waren deshalb auch in Fastenzeiten erlaubt. Die zwei. Die drei stimmt auf jeden Fall. Ich sag, ich finde die eins so absurd, weil du sagst, aufgenäht. Das ist, was soll ich dann sagen? Aufgenäht. Aber die zwei kann ich mir einfach organisatorisch nicht vorstellen, dass das funktioniert. Also klar, am Schluss einen sehr großen Vogel zu haben, aber wirklich 12 Lagen erscheint mir zu viel, als dass sie wirklich ineinander stecken. Also den Cock and Triss gab es wirklich, das war tatsächlich ein ganzes Genre in England. Das nannte sich Fantastic Beasts. Mhm. Und die haben ganz viele irgendwelche Tiere zusammengenäht. Okay. Und Tiere mit Helmen and auf where, andere and Tiere. Where to find them and where to eat them. Reiten lassen. Sehr, sehr gut. Es gab den Helmeted Cock, einen Hahn, der auf einem Ferkel reitet. Und das haben die halt dann so auf Festbanketten irgendwie aufgestellt, weil es irgendwie geil war. Das mit den Biberschwänzen ist natürlich richtig. Ja. Das mit den Vögeln ist falsch, denn in Wirklichkeit sind es 17. Mhm. Willst du mich veräppeln? Nein. Die Franzosen. Ich habe es dummerweise hier jetzt nicht übersetzt, aber sie stopfen einen Warbler in ein Bunting, in ein Lark, in ein Tush, in ein Quail, in ein Lapwing, in ein Plover, in ein Partridge, in ein Woodcock, in ein Teal, in ein Guinea-Fowl, in a Duck, in a Chicken, in a Chicken, Pheasant, in a Goose, in a Turkey, and finally a Giant Buzzard. Yummy. Wie wird denn das alles durch? So ein leichter Speichelfaden. Buzzard. Ja, aber ja. Ja, das Gericht. Aber das ist ganz sind, ich kann es mir fast nicht vorstellen, einfach. Also ein Buzzard ist ja nicht größer als ein Turkey. Ich kann es mir, ich weiß es, es, das Gericht heißt, ihr könnt es nachrecherchieren, ich kann es nicht aussprechen, es ist ein R, ein A mit einem, mit einer Schlange drüber, ein Apostroph und dann T, also Rati sans pareil heißt das Gericht. Mhm. Jetzt, ich habe die Punkte völlig aus den Augen verloren. 2-1 immer noch. Es steht immer noch 2-1. Nichts passiert einfach. Ist schön, dass ich dachte, es wäre viel zu leicht, aber wenigstens ich habe Spaß. Siebte Runde, ihr habt es gleich überstanden. Ring, ding, ding. In einem der weltweit beliebtesten Kochbücher steht ein Rezept für ein Toast-Sandwich. Grob zusammengefasst, man nehme eine Scheibe getoastetes Brot und stecke sie zwischen zwei Scheiben ungetoastetes Brot. Zweitens, es gibt kein einziges Gericht mit Milch in der Geschichte der japanischen Küche. Drittens, in Texas gibt es kein das letzte Mal bei Todesstrafen mehr. Philipp, du? Die zwei. Ja, die zwei. Ja, ich hab's befürchtet. Milch wurde viel später in Asien erst eine Sache. Und das mit dem letzten Mal ist, glaube ich, aber dann hast du mich dann richtig verstanden, weil ich habe gesagt, es gibt kein Gericht mit Milch in der Geschichte der. Genau, weil es erst später dazu kam. Okay. Und so Küchenhistorie ist immer aus der Historie des Landes und immer entsteht immer aus in der Regel einem Mangel. Trotzdem Quatsch, es gibt nämlich genau eines. Also eines gibt's. Oh. Und in Texas, das ist eine schöne Geschichte mit der Todesstrafe, es gab mal einen Häftling, der hat sich fürs letzte Mal 2 frittierte Steaks in Gravy, also mit dieser Schmatznummer, bestellt. Ein Käseomelett, ein Triple Bacon Cheeseburger, eine große Schüssel frittiertes Gemüse, 3 Fajitas, Brot, Barbecue-Soße, Eiscreme, Erdnussbutter-Fudge, eine Pizza, 3 Root-Beer und noch ein paar Dinge mehr. Und dann gesagt, ich habe keinen Hunger. Er hat nichts davon angerührt. Naja. Und seitdem gibt es das letzte Mal für dem Todgeweihte nicht mehr. Ist halt einzeln immer für alle versauen. Ja, aber überleg mal, ich glaube, wenn du sagst, ich esse da richtig viel noch und dann kriegst du es einfach mit der existenziellen Angst zu tun in dem Moment, weil ich meine, klar, du bist gleich hin. Ich glaube, er wollte einfach ein Statement machen. Oder auch das. Ich glaube. Könntest du sein. Ich glaube, so kompliziert war es nicht. Also könnte sein. Nee, der hätte irgendwas mit einem Bindestrich bestellt. Ich hätte gerne alles mit Bindestrich. Also das stimmt jetzt, also die 1 hat dann wohl, wäre die richtige Antwort gewesen. Nein, nein, ihr wart beide richtig. Also es gab ein Gericht in der japanischen Küche mit Milch. Alles soweit richtig. Genau, also steht es jetzt 3-2. Ja. Nächste Runde. Im viktorianischen Zeitalter wurden Waisenkinder mit Eselsmilch gesäugt, direkt von der Zitze des Esels. Zweitens, die alten Römer hatten eselbetriebene Teigknetmaschinen. Drittens, Esel gelten in Indien als Delikatesse. Die Frage hat ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich sag drei. Ich glaube auch die drei. Ist natürlich jetzt ein guter Plan, immer das Gleiche zu. Achso, nee, du musst ja dann auch wieder anfangen. Aber die drei ist richtig. Es ja. ist, aber tatsächlich nur fast richtig, fast falsch. Es ist China. Also in China gibt es tatsächlich Esel als Delikatesse. 4-3. Wie viele Fragen haben wir noch? 2. 2. Neuntens. Es gibt eine Siebenschläferart mit dem Namen North American Edible Dormouse. Zweitens. Nixon hat Suppe als Gericht auf Staatsempfängen verboten, aus Angst, sich einzusauen. Drittens. In Cleveland hat ein Restaurantbesitzer $30,000 investiert, um einen fauligen Geruch loszuwerden, der von seinem Restaurant aus in die Nachbarschaft strömt. Stellt sich raus, der Geruch kam vom Haus nebenan, in dem ein Serienmörder seine Leichenreste aufbewahrte. Also, ich muss wieder anfangen, oder? Ja. Warte mal. Philipp muss anfangen. Ja. Dann, warte mal, was war das Erste? Nochmal? Der Siebenschläfer. Der essbare Siebenschläfer. Dann sage ich die 2. Die Suppe. Die Suppe von Nixon? Ja, Suppe. Also, ich hoffe, es ist die 1, weil Bobo forever. Aber ich sage, es ist die 3. Weil die so konkret ist. Die 3 ist genauso passiert. Die 2 auch. Es ist falsch, ist die 1. Verdammt! Es ist nicht die North American Edible Dormouse, sondern die European Edible Dormouse. Ah. Und sie war in Rom. Sie war in Rom eine Delikatesse. Was Siebenschläfer so essen? Habt ihr mal einen Siebenschläfer gesehen? Ist echt ein putziges Tier. Hallo, der Bobo schläft immer aber einen am Schluss. Kann man doch nicht essen. Du, weil wir es vorhin mit dem Hundemetzger hatten, es ist auch, es gibt so viele Tiere, die wir halt kulturell als, ja, die essen wir halt, essen und die sind auch eigentlich ja. ganz schön gut. Also ich kann nur noch ausgleichen. Es ist jetzt nicht so absurd. Ja, du kannst nur maximal noch einen halben mit Igel gewinnen. Dammt. So, letzte Runde. Es geht um alles. PETZ, PZ, wurde als Rauchalternative erfunden. PETZ ist kurz für Pfefferminz. Zweitens, wisst ihr, warum auf Ketchupflaschen seit jeher Tomatenketchup steht? Weil es ursprünglich keine Tomaten, sondern eine Pilzsoße war. Und drittens, Sauerkraut hieß bei den amerikanischen Besatzern Liberty Cabbage, Frankfurter hießen Liberty Sausage und Hamburger Liberty Steak. Im selben Atemzug wurde aus German Measles, also die Masern, auch die Liberty Measles. Ich bin dran, oder? Ja. Was muss ich sagen, was richtig oder was falsch ist? Was sagst du gleich wieder? Du musst das Falsche ausschließen. Das Dritte ist falsch. Ich bin mir recht sicher, dass Ketchup mal eine Fisch, keine Pilzsoße war. Von daher sage ich die Sache mit dem Ketchup. Aber wahrscheinlich sagst du jetzt gleich, alle drei sind Quatsch. Nee, es ist eine komplett richtige Antwort von dir, Philipp. Es war eine Fischsoße aus China ursprünglich. Mhm. Dominik, schade für dich. Ist es in Ordnung? Ist es in Ordnung? Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über wirde Essensfakten in der Geschichte zu recherchieren. Das finde ich schön. Ich hätte noch ein paar andere, aber die sind jetzt alle nicht mehr ganz so krass. Nichts habe ich dann wegen. Mir. Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Ente-Dank-Fest. Oh. Ich habe echt aufs Buffet gehofft, ein bisschen so. Ja, das muss ich jetzt leider wieder abbestellen, weil deine Performance... ich habe hier schon Matt Eagle dabei. Oh. Aber, liebe Leute, es ist wahnsinnig schön, dass ihr uns zuhört und dass ihr euch auch auf die eine oder andere Weise bei uns bedankt. Und wir bedanken uns zurück. Vielen Dank bei Andreas, bei Anne, bei Benedikt, bei Benjamin, bei Bernhard, bei Bertram, bei Christoph K., bei Christoph L., bei Dirk, bei Dominik, bei Doreen, bei Margit, bei Felix R., bei Gero, bei Harald, bei Henning G., bei Henning S., bei Henning T., bei Irina, bei Jens, bei Jörg P., bei Jörg D., bei Laura, bei Lukas, bei Mark, bei Marco P., bei Marco S., bei Maria A., bei Maria L., bei Mario, bei Markus, bei Monika, Miriam, Natalie, Niklas, Oliver, Paul, Sebastian bei Seatshirt, warum auch immer das nochmal drin steht. Das wird erklär's automatisch uns. Hier mit rausgespuckt. Ah, kann nichts dafür. Alles gut. Bei Sibylla, bei Steffen, bei Thomas, bei Thorsten H, bei Thorsten Z, bei Timo, bei Timothy, bei Tino, Tobias B, Tobias J, Tobias M, Ulrike, Vanessa und last but not least Victoria und allen anderen auch. Und dran denken, es gibt Shirts. Und es sollte irgendjemand in dieser Liste fehlen, dann ist das keine böse Absicht. Ja. Es ist wirklich kompliziert, irgendwie diese Dinge zusammenzutragen und auszuwerten. Und dann gib mir einfach kurz Bescheid, dann korrigiere ich das gerne. Ja. Und jetzt? Ich esse jetzt die Aufnahme. Ist schon wieder vorbei. Oh, so schade, ich möchte noch weitermachen. Och, irgendwas ist halt immer, ne? Irgendwas ist halt immer. Und das war lecker. Yummy. Auf was habt ihr jetzt? Ich hab nämlich, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber mein Magen hat mal zwischendurch. Wir haben halt laut wirklich nichts gegessen heute Abend. Aus laut. Was ist denn, wenn ihr euch jetzt allein fallen? Ich hab noch Campozola zu Hause. Oder? Bavaria irgendwie so Blauschimmer. Blauschimmer Käse, auch sehr geil. Ich habe ja schon mal eine bayerische Variante vom Cordon Bleu gemacht mit Oberster und Rumschicken. Stell ich mir jetzt gerade mit Blauschimmelkäse auch geil. Und vor. Das war A. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also ich weiß nicht, ob es erstrebenswert ist, aber ich würde mich auch breitschlagen lassen zu kochen, wenn mich jemand da steigert. Oh ja. Aber da kann man noch ein bisschen drüber spekulieren. So. Ja, wenn wir noch also, ein paar Szenarien aufmachen. Auf was hast du Bock? Du hast Bock auf Klettern, oder? Ja, Klettern ist natürlich naheliegend, aber das würde ich, wenn es dumm läuft, auch ohne Geld machen. Also nein. Wenn jemand Bock hat und in der Gegend ist, also dafür würde ich nicht 100 Kilometer fahren und das muss wirklich dann alles passen, aber Klettern kann man mich, es müsste dann schon was, also man kann mich natürlich gewinnbringend einsetzen, ne? Also wo ich normalerweise Geld für nehme, sind Textarbeiten, Studienarbeiten, aber mal so Diplomarbeit habe ich mal eine Korrektur gelesen. Also solche Dinge, da kann man mich vielleicht schon brauchen. Für dumme Slogans, für irgendwelche Sachen, ja. Ich habe unserer Bäckerei hier vorgeschlagen, ob sie sich nicht einen dummen Slogan haben wollen. Ob sie sich nicht Ehrenmann nennen wollen, weil das ein fantastischer Name für einen Bäcker ist. Na, sowas, da bin ich relativ gut zu haben für so einen Quatsch. Aber das ist ja nicht crazy. Also ich glaube, wenn man mich ersteigern wollen würde, dann eher, weil ich Das wäre aber auch geil, so kannst du für mich Fliesen legen oder irgendwie so die Hofanfahrt pflanzen. Ja, irgend sowas, was ich halt gar nicht kann, ne? Wo ich auch wachse als Mensch, so. Das wäre schon interessant. Wenn du Krüppel bist, so. Ja, also was ich nicht machen würde, ist zum Beispiel länger als 10 Minuten den Rucksack tragen. Zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade die Luft anhalten. Das würde ich jetzt einfach nicht machen. Ja, 10 Minuten die Luft anhalten. Geil, Brush Report, lässt grüßen. Aber wo wäre denn deine Schmerzgrenze? So, was Essen angeht. Was Essen angeht, ja. Blaue Zipfel. Ja, ich habe tatsächlich neulich Blaue Zipfel mal wieder gegessen. Was? Und ich muss ehrlich sagen, es war geil. In Ordnung. Oder wie ich immer zu sagen pflege, es war okay, aber es muss ich nie wieder haben. Ja. Nö, keine Ahnung. Also ich glaube, keine Ahnung, muss jetzt kulinarisch. Ich glaube nicht, dass es mich steigert. Muss nicht. Aber also, wie bist du für denn? Ich bin jederzeit dabei, wenn mich jemand ersteigert, um mit ihm oder ihr essen zu gehen. Das wäre natürlich absolut fantastisch. Zwinke. Und ich bin auch gewillt, außergewöhnliche Nahrungsmittel zu mir zu nehmen. Ja. Also wenn ihr mich in ein Insektenhotel, in ein Insektenrestaurant einladen möchtet oder gleich. In Nürnberg gab es mal eins, aber das hat zugemacht. Ja, warum wohl? Naja gut, weil das halt so, da geht ja einmal hin und dann... Die hatten Kakerlaken in der Küche. Ja, ja genau. Scheiße. Nee, aber also ich meine, kulinarisch kannst du mich, glaube ich, nicht schocken. So. Das ist außer mit ganz natürlichen Dingen wie blaue Zipfel. Das wäre aber schon hart, wenn mich jemand da steigern würde und dann wirklich es blaue Zipfel gibt. So, das wäre... Schweinegesicht und blaue Zipfel. Das wäre wegen hart. Naja, Schweinegesicht ist ja lecker. Blaue Zipfel ist jetzt nicht so. Aber ja... Aber andersrum, für was wärst du denn gut zu haben? wenn man dich jetzt steigert. Würdest du zum Beispiel für eine Malgruppe Aktmodell stehen? Jetzt mal so ganz direkt gefragt. Das ist ja nichts Sexuelles. Aber nackig. Das ist ja nichts Sexuelles. Also nackig. Ja, Akt ist nackt. Also komplett nackt? Ja. Nein, ich glaube, komplett nackig würde ich mich nicht ausziehen. Da bin ich doch nicht. Was würdest du, was wäre das Minimum an Stoff, das an deinem Körper verbleiben müsste? Für genau diese. Ein Hut. Das echt schon wieder her eine extrem komische Wendung an. So. Ja, wir sind jetzt quasi ja nach 21 Uhr. Wir sind jetzt im auch hier muss ich an die Simpsons denken, wo Burns dann gezeichnet wird in seiner ganzen Schwäche und dann quasi halt irgendwie völlig authentisch als Mensch dargestellt wird. Vielen Dank, dass Sie sich nicht über mich lächerlich gemacht haben. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, wenn quasi von meinem absolut imperfekten Körper dann ein Bild da wäre und ich dann in einem Kult untergehen würde, weil ich quasi der neue, ich stehe zu allem Mensch bin. Das war jetzt sehr blödsinnig. Wie kommst du auf imperfekter Körper? Also so, naja, perfekte Körper hat ja niemand so. Ja, aber da können wir uns drauf einigen. Das ist eine ganz komische Frage, auf die ich keine Antwort habe. Ich muss kurz drüber nachdenken. Okay. Also wenn du ernsthaft vorhättest, ich glaube, es kommt auf das Maß von, wie das danach verbreitet wird an. Aber ich glaube, dass das mal jetzt außen vor. Genau. Ich hätte jetzt mal nur auf die Situation. Ich glaube, wenn tatsächlich man sich sympathisch ist, kann man über viel reden. Aber er fängt an mit, ihr dreht es voll in so eine weirde Dating-Sexuelle Richtung. Naja, was soll ich denn sagen? Also, ich meine, sonst und ist doch okay. Okay, dann frage ich mal anders. Philipp, wenn dich jemand einlädt, bei Scientology bei so einem Assessment mitzumachen. Nein, raus. Auch wenn du es zu spät merkst? Vor allem, was ist das für ein Argument? Würdest du das machen? Nein. Und wenn du es zu spät merkst? Nein. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ich wäre da ja mal neugierig, ne? Ich meine, passiert. Man muss schon auch sagen, ich habe es vorhin ein bisschen so salopp gesagt, so gesunder Menschenverstand applies und ebenso wie Corona-Regel. Ja, das versuche ich jetzt ja gerade auszuloten. Keine Ahnung. Ich habe schon in meinem Leben. Wenn mir jemand auf den Bauch scheißen will, sage ich auch nein. Ich habe schon in meinem Leben festgestellt, dass mein gesunder Menschenverstand nicht deckungsgleich ist mit dem gesunden Menschenverstand von anderen Leuten. Also deswegen versuche ich es gerade ein bisschen auszuloten. Wenn jetzt die Zeugen Jehovas mit dir von Haus zu Haus laufen wollen würden. Ja, nein? Ja, glaube ich unehrlich. Glauben und Religion ist raus. Ja. Das wäre auch nichts für mich. Naja, andersrum, also keine Ahnung. Wenn jetzt Leute sagen so ein, hey, wir würden gerne mal, dass du dir hier eine Gemeinde von einer, ich sag mal, gemäßigten noch Ausprägung einer Religion anschauen möchtest, dann würde ich mal auch sagen, okay, ich finde es weird, dass du mich dafür ersteigerst, aber okay, gucke ich mir an. Also ich wäre auch mal sehr interessiert an, wenn das wieder mal möglich ist, so Tag der offenen Gotteshäuser in Nürnberg, wollte ich das auch einfach würdest mal von du in irgendeiner Freikirche eine Trauung vollziehen? Ja. Moment, also. Würdest du jemanden heiraten? In einem Glauben, an den du nicht glaubst? Nee, nein. Also würdest du ein Fahrrad essen? Nein. Außer es wäre irgendwie aus essbarem Material und nicht so groß. Würdest du in ein türkisches Gefängnis gehen? Nein. Wir bauen gerade so ein Koordinatensystem. In ein türkisches Badehaus? Ja. Okay. Um dich dort malen zu lassen? Kommt drauf an, in welchem Outfit. Ich mag, wie diese Diskussion völlig ins Absurde geht. Nein, aber auf das Thema, ob ich jemand verheiraten würde, würde ich sagen, ja, wenn die Leute von mir nicht erwarten, was Religiöses reinzupacken, was nicht zu mir passt oder was ich nicht glaube. Das sind zu viele Einschränkungen. Also das ich muss mal vielleicht kurz eine Sache sagen. So. Ja. Die Menschen sind ja auch schnell überfordert. Ja. Das Wesentliche ist, dass sie Geld zahlen sollen für einen guten Zweck. Das heißt, stimmt. Wenn wir einfach nur bei euch vorbeikommen sollen, um irgendwie abzuhängen da, dann ist das good enough. Ja, so. Und dann ist es natürlich umso witziger und umso spektakulärer, wenn wir danach eine Geschichte noch zu erzählen haben, weil wir irgendwas Cooles miteinander gemacht haben. Du stellst uns ja schon jetzt so ein bisschen auf den Podest, ne? Also das ist ja... Wir werden versteigert. Ich versuche ja da schon so ein... Podestiger wird es denn noch? Ich versuche ja schon so ein bisschen USP zu finden auch, ne? Für das Ganze. Vielleicht spricht da der Werber aus mir, aber... Aber was möchtest du da, wo möchtest du hin damit? Ich weiß nicht. Aber da müssen wir jetzt unsere Jobs so, was können wir an sich so? Ja, ja, aber ganz ehrlich zu sagen, irgendwie, ich buche den Dominik, der mir dann was in seine Fachexpertise ja, aber jetzt mal, macht, jetzt mal so Friends, wo man nicht wissen, was Chandler eigentlich arbeitet. Wenn man sagt, ja, das ist dann mal so ein Nachmittag, ja, ja. Und wenn man sagt, da kriegt man einen Senior irgendwas Developer mal vielleicht für 100 Euro für den ganzen Nachmittag, das ist ja Architekt. Das ist ja ein Riesengeschäft, ja. Ja, gut, aber irgendwie, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie nicht ganz unproblematisch. Ich muss das ja auch irgendwie hier mit versteuern. Nee. Ich meine, das wäre aber wirklich die Frage, ne? Weil, wenn ich jetzt beruflich irgendwas reinlege. Also ich glaube mal, das offizielle Ding ist, da wird kein Geld gegen Leistung, sondern das ist eine Spende und alles andere ist dann halt ein Gefallen. Also da machen wir, da kann mich gerne einer rechts beraten. Ich glaube nicht, dass das irgendwie kritisch ist. Könnte man eine Ente zeichnen? Eine Ente? Ich kann auch so gut Enten zeichnen. Okay. So, hast du noch nie über meine Ente gelacht? Schon mal einen Anfang? Nee. Ich mache meine Ente seit der ersten Klasse immer gleich. Ach, cool. Ja, nee. Also cool ist wirklich nicht das Wort, was mir einfällt. Na gut, aber ganz ehrlich, das ist eines der Fähigkeiten, die ich so gut wie gar nicht besitze, sind irgendwie so Sachen ordentlich zu zeichnen. Ach so, ja, aber du hast die Ironie jetzt gar nicht rausgehört, gell? Also das ist quasi eine katastrophal schlechte Ente. Ich habe nichts von gut gesagt. So. Ja, aber ich finde es schön, dass du das immer noch vermagst, das auch so zu tun wie in der zweiten Klasse. Okay. Alles klar. Die Konsistenz. Ich zeichne sie dir immer auf. Ja, ich bitte darum. Das ist ein Stift unten. Bitte, wenn irgendwo. Du kannst es jetzt nicht verschenken, einfach so, ne? Nee, du machst ein NFT draus. Ja, das ist jetzt, hallo, wir sind hier gerade. Meine Ente. Oder du, das ersteigerst du als Event, dass du jemanden eine Ente zeichnest. Oder noch besser, jemand ersteigert es, geht mit dir zu so einem Tattoo-Künstler und lässt sich dann die von dir gezeichnete Ente irgendwo hin tätowieren. Was auch geil wäre, Jürgen hat. Warum ist da der Strom fast leer? Das steckt doch im. Das steckt doch im. Wahrscheinlich das Ding hier. Cool, ich muss vielleicht nicht. Ich muss gerade an Shitty. Nee, aber das leuchtet ja sogar. Das. Ja. Aber der hat zu wenig Dampf. Das ist nicht das MacBook-Netzteil. Ich muss gerade an Shitty Flut denken. Oh ja, habe ich an Weihnachten Kollegen mit begeistert. So, ja. Wir haben noch 6% Akku. Einfach jetzt müssen wir die Ideen ein bisschen schneller feuern. Einfach gemeinsam ein neues Instrument lernen. Das finde ich immer geil. Würdest du dich mit Butter einreiben? Was? Hast du der letzte Tango in Paris gesehen? Nein. Okay, schau ihn dir an. Boah, aber ein neues Instrument lernen oder überhaupt irgendwie Musik machen zusammen, finde ich mega. Eine Belohnung. Ich kann es aber nicht gut. Ja, okay, das wäre Belohnung für. Wobei, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist musikalisch, das ist einfach nicht meine. Ja, und wir müssen auch mal knallhart sagen, es ist ja auch ein eiskalten Beliebtheitswettbewerb. Also es geht ja auch ganz viel drum, einfach. Nur wenn du einen draus machst. Ja, aber bei dir ist auch einfach am meisten zu holen, sozusagen, mit den Angeboten und deinen Reizen, die du jetzt gerade schon vorgegeben hast. Wie ich schon sagte, ich habe schon mindestens 3 Familienmitglieder auf mich angesetzt. Ich mache das tatsächlich nicht. Ich gucke mal, was passiert. Ja. Und wenn ich dann nur mit 5 Euro dastehe, dann bin ich wenigstens ehrlich. Ja. Aber was? Moment, stopp. Also das ist ja nicht Teil des Ganzen. Es geht ja darum, dass wir jetzt viel Geld einnehmen wollen. Ja. So, am Ende des Tages ist ja völlig egal für unseren Kooperationspartner, woher das Geld kommt. Oh, aber wir machen das dann schon auf so einen großen Scheck, oder? Ich habe noch einen. Das stimmt. Ich habe noch einen. Geil. Das kommt tatsächlich mal. Ja, klar. Naja, Venture. Wir fahren da hin und geben dem Donko einen großen Scheck. Da freut er sich. Das wird schön. Und dann sagen wir ihm so, und den löst jetzt ein. Nein, das wird gut. Ja, aber, also. Anders, was wäre so eine Sache, wo du wirklich sagen würdest, das wäre doch total passend zu mir? Ich würde gern essen gehen und einen Film anschauen. Ja, das ist doch super. Also tatsächlich, das ist halt so das, was ich am besten kann. So essen gehen und Film gucken. Ist das, was ich am besten kann? Nee, aber überleg mal, ich finde es doch total cool. Nach so allem, was du heute gehört hast, sagst du, Essen ist deine besondere Stärke. Naja. Verglichen mit all diesen historischen Essern, die wir heute... Ja gut, dann kann ich halt gar nichts. Nein, aber keine Ahnung. Also ich meine, das kommt ja drauf an, wenn man was Schönes Gemeinsames erleben, ist natürlich die eine Sache und irgendwelche absurden Dinge miteinander tun, ist die andere Sache. Ja. Das ist, ich stimme gerade so Herkules-Aufgaben vor. So völlig unmögliche Stelle ausräumen und sonst. Säubere die Stelle. Super. Ja, das könnte natürlich schon sein, ne, dass das dann sowas Banales wird wie beim Umzug helfen, ne? Oder irgendwie, wo man halt ein bisschen Muscle braucht. Bitte beachten Sie die körperlichen Möglichkeiten der anwesenden Personen. Ich habe bisher noch immer jedem beim Umzug geholfen. Ja, aber vielleicht, du bist halt auch ein sturer Hund. Das ist vielleicht auch nicht das Beste. Ihr dürft gerne, falls es wirklich so ist, dass ihr euch sagt, ihr wollt gerne viel spenden, aber dann muss auch wirklich was geliefert werden. Ich nehme auch Anfragen über die E-Mail-Adresse an. Also, ja, pass auf, wir machen das so, ob das dann drin wäre. Genau, wir machen das so, wir diskutieren mit allen und jedem die Vorschläge unter der Bedingung, dass wir die auch öffentlich auf Twitter diskutieren. Das ist eine absolut fantastische Idee. Sehr gut. Also ihr könnt sie per E-Mail schicken, aber es kann passieren, dass die dann auf Twitter landen oder ihr könnt sie direkt per Twitter schicken, ist auch okay. Das finde ich, dann haben wenigstens alle was davon. Ja. Dann können wir unseren Moralkompass so richtig schön einnorden dann danach. Das wird fantastisch. Aber du kannst dir nicht vorstellen, dass Twitter jemals, dass jemand sagt, oh, das sollte man nicht machen, außer vielleicht, keine Ahnung, was bei irgendwie seltsamen Demos mitgehen. Das werden ja wir dann, die dann sagen, das machen wir nicht. Ach so, so rum. Okay, das meine ich ja, okay, dass die Leute sich rückversichern, bevor sie bieten, ja, nicht, dass die jetzt sagen, okay, ich will jetzt unbedingt mit dir nach Südamerika durchbrennen und 30 Kinder zeugen. Ja. Und dann sagst du, ja, nee, 29 wären okay, aber 30, sorry. Da ist, irgendwann ist auch mal Schluss mit Lust. Genau. Also das wäre quasi, um sich rückzuversichern, bevor man bietet. Ich habe kurz überlegt, ob wenn der Gag wäre, ja, ist in Ordnung, aber ich will nicht durchbrennen, sondern ich sag's halt dann offiziell, dass ich jetzt ich dann gehe. Ich sag allen Bescheid. Ich werde Postkarten schreiben. Ja. So schön. Was ist, wenn der Akku ausgeht und du hast nicht auf Stopp gedrückt? Das will ich nicht rausfinden. Drück auf Stopp, Jürgen. Ja, wir haben 4% aber noch. Ich bin wieder so unbefriedigt hier kurz vor der 3-Stunden-Dings hier. Ja, ja. Ey, die 4 Minuten kommen auch noch. Das ist überraschend laut. Auch Schach spielen könnte ich auch mit Leuten. Ich habe auch schon lange nicht mehr Schach gespielt. Schach spielen wird tatsächlich. Ich würde auch gerne mal wieder Golf spielen. Also da würde ich sogar Geld für zahlen, wenn jemand mit mir mal Golf spielen geht. Computerspiele aller Arten natürlich. Ja. Immer. Oh, Retro-Spiele. Oh. Ich lese auch gern aus einem Buch vor. Ich würde mich auch. Wir könnten auch tatsächlich vorlesen. Ich würde, ja, ich würde Leuten auch AB-Ansagen einsprechen oder so, aber ich würde auch tatsächlich, ich überlege mit schon Podcasten. Seit. Boah, gute Nachtgeschichten vorlesen. Seit 20 Jahren überlege ich schon, mich tätowieren zu lassen. Und ich kann mich nicht auf ein Motiv. Aber würdest du dich dann mit dem oder der Ersteigerten gemeinsam. Ich würde mich unter Umständen darauf einlassen, gewisse Rechte am Motiv abzutreten. Nur, dass es erledigt ist. Also, ich weiß nicht, ob ich komplett. Ich würde nicht komplett freie Wahl lassen, vielleicht. Boah, nicht, aber darf ich dich ersteigern? Dürfen wir untereinander bieten? Aber ich weiß noch nicht genau wie, aber ich würde gewisse Mitspracherechte eventuell abtreten. Großartig. Ja. Und wohin? Das Tattoo? Auch das to be discussed. Da habe ich wiederum eigentlich schon ein bisschen eine Vorstellung. Also ich wollte eigentlich schon immer irgendwie diese fette Oberarmnarbe irgendwie verarbeiten. Mhm. Habe mich auch schon mal schlau gemacht. Also Narben tätowieren ist nicht so geil. Ja. Aber ich würde einfach so eine größere Narbe drauf tätowieren. Ich würde gerne irgendwas drumrum tätowieren. Ah, ja. Ja, aber einfach nur irgendwie einen Reißverschluss oder so, das war mir immer zu banal. Ja. Aber es gab verschiedene Ideen. Ich habe mal kurz drüber nachgedacht, ob ich mich zum 5. Geburtstag mit fünften? Zu unserem 5. Geburtstag. Mit einem 8-Tattoo segnen lass. Gut, dass du dich dagegen entschieden hast. Ja, du kriegst auch keinen Tätowierer. Der sowas macht. Ich hätte keinen Tattoo von Klaus und Klaus, die mit so einer Sprechblase 8. Na, sagen. Ich hätte mir überlegt, ob ich so drei kleine Strichmännchen-Dullis, die gerade einen Podcast aufnehmen, so im XKCD-Style. Ja. Das hätte ich ganz nett gefunden. Oh, Dominik, für dich wäre ja eigentlich so ein, wie so ein Bierfilz, wo Marianne und Michael draufsteht und so ein Strich. Das wäre doch ein Tattoo. So ein, da ist noch eine Rechnung offen. Die Familienschuld. Ja, die wird dann zu über die Generationen weitergetragen. In Joggen gehen, zum Beispiel mit jemandem. Boah, das wäre echt eine Fahrradbahn für mich irgendwie, joggen gehen. Ja. Radtour finde ich super. Radtour. Also gemütliche, also so, ne? Gemütlich. Radeln auf da könnte ich auch überlegen, ob ich im Umkreis von x Kilometern anreise mit dem Rad schon. Hast du Rennrad? Ich habe das Konzept Gravel Bike gesehen. Ah ja. Habe gesagt, okay, das ist genau das, was ich haben will. Hast du eines? Ich hatte ein Rennrad und habe da immer die Probleme gehabt, dass du an der Straße entlang fahren musstest, wo du den geilen Reichswald hast. Mhm. Und dann Gravel Bike. Gravel Bike ist einfach nur das, was sonst ein Trekkingrad war oder ein City Bike oder ein. Nein, es ist ein Rennrad mit Reifen, sodass du halt im Wald fahren kannst. So. Mhm. Und das ist. Die simpelsten Ideen sind manchmal die besten. Tatsächlich. Was für eine schöne Überleitung. Also vielleicht haben auch einfach unsere Hörende schlicht und ergreifend einfache oder vermeintlich einfache Ideen und sagen, das ist es doch genau, was es wäre, dass du zum Geburtstag von jemand auftauchst oder mal in den, ey Mensch, vielleicht ersteigern uns auch andere Podcasts als Gast. Ich würde mir zum Beispiel keine Zöpfe machen lassen, habe ich mir gerade überlegt. In den Bart oder? Nee, am Kopf. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber. To tell you. Aber wo? Na, eben nicht. Also ich würde mir keine Haare wachsen lassen, um mir dann Zöpfe machen zu lassen. Ah, okay, so meinst du. Okay, Das wird absurd. Haben wir jetzt die 3-Stunden-Marke bitte? Nee, wir haben noch 2 Minuten. Aber ich glaube, wir hören jetzt auf. Ich habe wirklich Angst vor dem Akku und einem korrupten Projekt. Also, das war das auf jeden Fall mal wieder Projekt. Sehr schön. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Ich bin echt gespannt, auf was wir uns eingelassen haben. Gute Nacht, Josh. Tschüss.